Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da und Mars hat vergessen, einen Songtext vorzubereiten. Enttäuschung. Ja, ich bin von mir selbst enttäuscht. Ist das eine Pflichtaufgabe für dich? Wusste ich noch gar nicht. Okay. Abend. Die stelle ich mir selber mal. Man muss Ansprüche an sich selber stellen. Nur so kann man wachsen, Mama. Ja, ach so. Das war wahrscheinlich mein Fehler bisher. Wo ist eigentlich der Preis, der uns immer sagt, welcher Tag heute ist? Ja, wir sind heute die Low-Energy-Affen, habe ich den Eindruck. Aber nee, dann drehe ich doch mal direkt die Sache wieder auf und komme mit einem Spruch. Mein Gehirn ist nur ein Empfänger. Im Universum gibt es einen Kern, von dem wir wissen, Stärke und Inspiration erhalten. Ich bin noch nicht zu den Geheimnissen dieses Kerns durchgedrungen, aber ich weiß, dass er existiert. Ja, dieser Spruch kommt von Nikola Tesla. Der sollte euch allen ein Begriff sein, nicht nur von den komischen Autos, die ab und zu mal rumfahren, sondern Nikola Tesla ist ja ein sehr, sehr bekannter und erfolgreicher Erfinder gewesen. Also zumindest erfolgreich im wissenschaftlichen Sinne. Viel Geld hat er nicht gemacht. Und heute ist der Gedenktag für Nikola Tesla, weil es sein Geburtstag ist. Im Jahr 1856 ist er geboren, am 10. Juli. Da denke ich gleich mal mit. In diesem Sinne, schönen guten Abend, hallo. Der hat also an die Akasha-Chroniken geglaubt. Oder was? Ich meine, wer kennt die? Der Pyromania Arts Foundation hat es auch gerade ausgesprochen im Chat. Sehr gut. Zwei dumme Eingedanken. Ja, meine Frau kann auf die Akasha-Chroniken zugreifen. Die muss sich dazu in eine Trance begeben. Ja. Wunderbarer Film. Wie heißt der? Die Mondverschwörung. Apropos Verschwörung, wie ist das eigentlich mit dem Insektenessen? Ja, die Insekten, ne? Das sind so Viecher, die kann man einfach zerquetschen, braucht sich gar nicht okay, machen. Bugs, cause they don't have any feelings. Ist ja bald auch ein super ethischer Proteinträger, ne? Anstatt dass wir die armen Tiere so quälen müssen. Und sie in Stallstellen halten und dann ermorden für unseren Konsum. Können wir einfach 10 Millionen Insekten in einem Bottich irgendwie einsperren und die merken ja eh nichts. Ja, hat man bis jetzt gedacht, beziehungsweise galt allgemein so als wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Insekten nicht in der Art und Weise Schmerzen empfinden und Leiden empfinden, wie es andere Tiere tun. Aber neueste wissenschaftliche Erkenntnisse legen im Endeffekt nahe, dass es doch so ist. Ich finde, das nicht so sein sollte, wäre das fragwürdig, finde ich. Ich stelle mir jetzt halt vor, mein Kumpel hat so einen Fliegenfänger mit so, weiß ich, diese Dinger, die man so ausfährt und dann bleiben die da dran kleben. Das ist krass, wenn man das Geschrei hören könnte. Was da drauf hält. Ja, das hoffe ich mal nicht, ne? Also wahrscheinlich wie so ein Frosch. So. Oder wenn die in diese blauen Lampen da reinfliegen. Müsste man mal hörbar machen, damit die Leute sich Gedanken machen. Na gut, ich meine, keiner würde irgendwie behaupten, dass sowas wie ein Hamster oder ein Hund oder eine Katze keinen Schmerz empfinden kann. Klar, können sie das. Bei Insekten ist es einfach nur so, die haben so einen komplett anderen Metabolismus und ein anderes Nervensystem als Säugetiere oder Vögel oder andere Arten, ne? Deswegen nennt man sie ja Insekten. Und da hat man jetzt halt erst herausgefunden, wie man das überhaupt messen kann, ob ein Insekt leidet oder nicht. Es wurde nämlich jetzt herausgefunden, dass die auch die Möglichkeit haben, über ihr eigenes Nervensystem dieses Schmerzempfinden zu steigern bzw. zu verringern. Und das gilt als einer der Indikatoren, dass ein Wesen nicht nur Schmerz erleidet, sondern auch wirklich leidet an diesem Schmerz. Ja, und keine Ahnung. Ich nehme jedes Argument gerne in die Hand, damit ich keine Insekten essen muss. Und deswegen habe ich diesen Artikel einfach mal eingereicht. Wie ist es dann? Kann ich im Gegenzug dann auch eine Mücke verklagen, wenn ich Denguefieber kriege oder so? Weil ich meine, quid pro quo. Ne? Wenn wir also irgendwie den Insekten entgegenkommen, müssen die auch irgendwie aufhören, uns zu stechen vielleicht oder so ein Unsinn. Ach ja, das kann ich nicht viel zu sagen. Ich meine, kannst du einen Wolf verklagen, wenn er dich anfällt? Ich glaube, dann erschießt du den einfach. Ja, das mangelt an der ladungsfähigen Interesse. Im Chat sagt der Newclock, dass das Leiden der falsche Begriff ist. Also eher Schmerzen empfinden, weil für ein Leiden müsstest du halt eine abstrakte Erinnerung nachweisen. Ja, das ist halt auch genau der Punkt. Es wird eine Verhaltensveränderung festgestellt, die vorher nicht festgestellt werden konnte oder es wurde gar nicht erforscht. Mhm. So, normalerweise hat ja, wie gesagt, Insekten haben einfach ein komplett anderes Nervensystem und deswegen kann man das nicht so wie bei anderen Arten messen und man konnte es halt nur anhand der Verhaltensveränderung feststellen. Wie gesagt, man konnte feststellen, dass die ihr eigenes Schmerzempfinden regulieren bzw. unterdrücken konnten. Das konnte man anhand von dem Verhalten nachweisen. Eines Morgens erwachte Gregor Samsa und fand sich in einem riesigen Käfer verwandelt. Jetzt fallen dir die Intros auf einmal ein, hä? Also, die Insekten leiden nicht, gibt uns keine Macht, oder wie? Aber sie haben Schmerzen. Genau, also ich bin ja ab jetzt Tierschützer und deswegen bin ich gegen jegliches Nahrungsmittel, was aus Insekten ist. Wenn die so eine Schmerzen finden, die Tanz von mir bekämpft. Wenn die Schmerzen finden, abschaffen können oder abschalten können, ja, dann haben die doch sicher auch sowas wie Adrenalin oder so, ne? So funktioniert ja bei Menschen auch so ein bisschen so. Ja, diese Opiate-Rezeptoren, die haben die nicht. Das ist ein System. Warum es so schwer ist, überhaupt das nachzuvollziehen. Ja. Na gut. Symbole und Codes. Queerfeindliche Narrative und Dog Whistles. Oh, look how made this great article. Veronika Kracher in Zusammenarbeit mit The Hate. Ja, ich liebe alles daran. Schon alleine Dog Whistles bei Bell Tower, ne? Aber ehrlich. Mit dem Hund oben drauf. Und wenn das Andeutungen bedeutet, warum sagt man das nicht so, ne? Von vorne rein. Ja, aber vielleicht zeigst du den Hund oben nochmal. Ja, ich glaube, der wurde nicht geladen, weil ich enorme Probleme habe. Aber das kleine grüne Logo ist ja da. Das reicht schon für unsere Zuschauer, um das einzuordnen. Wir haben es wieder mal mit einer Veröffentlichung der Amadeus Antonio Stiftung für die Einhegung des Denkens in der Bevölkerung zu tun. Das Monitoring-Team. Das Monitoring-Team. Hat da eine also Übersicht über die gängigen Codes und Doc-Whistles in Klammern-Andeutungen erstellt. Um die, ja, was heißt Andeutungen? Also, was sie ja damit meinen mit Doc-Whistle ist, das sind halt so wie die Hundepfeifen, die nur die Hunde hören. Sind das dann Codes, die nur die Leute verstehen, angeblich, die da dann drauf, ja, die das irgendwie schon vorher wissen, was man da wirklich dann darunter versteht oder so. Und da fällt es ja auch schon komplett auseinander, weil diese ganzen Sachen, die sie hier auflisten, sind ja nicht irgendwie durch die Blume oder so. Oder sollen irgendwas anderes bedeuten, als sie eigentlich bedeuten. Also ein paar von den Sachen sind vielleicht ein bisschen, also was wie Dekadenz, da kann man sich natürlich diverse Dinge drunter vorstellen. Aber warum ist das ein Dog-Whistle? Was ich, also den Abschnitt Dog Whistles könntest du noch mal ein bisschen zurückgeben. Ja. Das fand ich ziemlich lustig, was alles Dog Whistles sind. Zum Beispiel, wenn man sagt, links liberal, aber nicht woke. Das ist ein Dog Whistle. Genau. Totale Anspielung. Ne? Ist nicht, ich darf mich als Hund identifizieren, aber du dich nicht als links liberal, aber nicht woke. Das ist verboten. Ja, und das ist auch nicht eine Anspielung. Ne? Das ist nicht eindeutig. Nee. Sondern das ist eine Anspielung. Ja. Adult human female. Also ich bin eine Frau, ist eine Dog Whistle. Ich bin eine erwachsene Mensch, Frau aus der Spezies Homo sapiens. Ist eine Dog Whistle. Jetzt auch nicht hinzunehmen. Sex matters, sex not gender, no self-ID. Save Double X in Bezug auf Chromosomen, die das echte Geschlecht angeben. Bezug auf Biologie, oh mein Gott. Biologie ist also schon okay, oder eine Doc-Whistle. Wahnsinn. Team Realität und Team Biologie. Ja, totale Anspielung. Ja, es ist auch ein totaler Widerspruch, ne? Team Biologie, auch in Team Deutschland Realität. Immer wieder relevant. Save Women's Sports. Cis ist a Slur. Also es sei schon eine Beleidigung, wenn man als jemand bezeichnet wird, ist es auch. Der in anderes Geschlecht liebt. Also es sei schon eine Beleidigung, wenn man als jemand bezeichnet wird, der in anderes Geschlecht liebt. Ja, ist es auch. Ich fühle mich schon beleidigt beim Lesen. In anderes Geschlecht liebt. Was ist mit euch falsch? Veronika, DE Hate. Ja, sie hat zu viel im Kommunistischen Manifest nebenbei gelesen. I stand with J.K. oder ähnliche Bezüge zur Autorin J.K. Rowling. J.K. Rowling. Oder ähnliche Bezüge. Was, ja. Sie verbrannt sie eine Ikone der transfeindlichen Szene, seit sie transfeindliche Posts auf Social Media verfasste. Ja, auch für Queerfeindlichkeit vor allem. Ne? Weil ja das, J.K. Rowling auch überhaupt nicht so Sachen gesagt hat, wie Dumbledore wäre schwul gewesen und solche Dinge, ne? Weil die so queerfeindlich ist. Eine Ikone der transfeindlichen Szene. Ich meine, eine Ikone. LGB, drop the T. Schwul, lesbisch, nicht queer. Oder Frau, nicht Flinter. Ja, weil ihr seid doch dafür, dass Leute sich identifizieren können, wie sie wollen. Warum passt das jetzt wieder nicht? Ist das nicht das Gleiche in Grün, was ihr anderen Leuten vorwerft? Ja, und ich würde sagen, Flinter ist eine Anspielung. Ist eine Anspielung auf hier Genderkommunismus. Also irgendwelche kollektivistischen Sachen, die man daraus ableiten möchte, indem man die Leute irgendwie zu einer Klasse verwandelt. Dafür ist es eine Anspielung. Ich muss bei Flinter immer an die doppelläufige Schrotflinter denken. Ja, den aus geht er dran. Als sie diesen Tatort hatten, da waren auch die Witze an sich selber geschrieben. Irgendwas mit von wegen nicht die Flinter ins Korn werfen und lauter solche Geschichten. Habe ich auf Twitter 100-fach gelesen. Also man soll statt Frau, soll man sagen, Frauen, Lesben, Intersexuelle, nicht-binäre, trans- und Agenda-Personen. Agenda, ja. Statt Frau, kann man das dann sagen. Aber mit dieser Betonung auch, Agenda. Das ist eine schöne Vereinfachung in der Sprache. Sehr gut. Ja. Verwendung von Fantasiepronomen, um sich über die Verwendung von Pronomen lustig zu machen. Ey, spätestens seit Ents Käufen und Ents Einkaufskorb schreiben sich die Witze doch komplett selber, wie Chris eben schon gesagt hat. Ich meine, wir brauchen gar keine Fantasiepronomen erfinden, weil alles, was wir uns ausdenken können, habt ihr vorher schon eingeführt, wie Xier und Xim und Xum und keine Ahnung. Alter. Ja. Und Fetisch, also tut mir leid, Leute. Ich meine, da berufe ich mich halt auf die, wie heißt du, die kanadische CBC? Nee, hier die mit dem Buch End of Gender. Das war ihr Buch, mir fällt auch gerade der Name nicht an. Deborah Soh, so heißt sie. Ah. Und die hat das ja gesagt, die hat ja in dem Bereich geforscht und das wollte ja immer, dass die Leute da drin forschen in dem Bereich und die hat ja in dem Bereich geforscht. Und die sagt halt eben, dass es ja eine Unterscheidung gibt zwischen transgeschlechtlichen Leuten und halt diesen Männern, die darauf stehen, sich Frauenteile anzuziehen. Und das eine ist halt ein Fetisch. Ja, Autogynophilie oder so, das heißt. Ja, genau. Hm. Genau. Und das ist halt ein Fetisch, sorry. Das macht es ja nicht illegal oder so und meinetwegen auch nicht hier irgendwie ablehnenswert oder so, aber das ist halt nun mal was anderes. Das muss man dann halt trennen. Ja, vor allem auch, ich meine, wer entscheidet denn, wo Fetisch anfängt und wo Fetisch... Ich meine, es gab ja auch diesen Streit darum, inwieweit Fetisch oder der englische Begriff ist ja dann Kink meistens, den sie benutzen, wie weit das halt auf den CSDs eine Rolle spielt. Also es gab ja auch unter den Leuten darüber durchaus Konflikte. Es ist... Ja. Aktion der identitären Bewegung. Ja, okay. Ich meine, ja. Was erwartet ihr denn für eine Ausdrucksweise bei der identitären Bewegung? Ich dachte, es geht ja um die breite Masse der Gesellschaft, nicht um 500 Hansel oder so. Frühsexualisierung, klar, natürlich. Alles LGBTQ, sternchenfeindlich. Was ich auch einen bitterbösen Begriff finde eigentlich, LGBTQ-Sternchenfeindlich, weil es geht ja eigentlich nur um das T. das ständig irgendwie Ansprüche stellt. Alle anderen sagen ja, okay, guck mal, wir können heiraten, wir können frei leben, wenn wir jetzt halt nicht gerade in Neukölln wohnen oder in Marxloh. Ja, ja, es ist schon viel sagen, dass das irgendwie nicht reicht. Ne? In den Begriff Frühsexualisierung kann man natürlich viel reininterpretieren, der ist natürlich ein bisschen unkonkret, aber deswegen schreiben sie den ja hier auch so gerne darüber und reden da einfach von, dass das ja alles nur eine Verschwörung ist oder weiß ich nicht was, aber wenn man die Sachen sich da mal konkreter anguckt, was da halt teilweise abläuft, dann merkt man halt, das ist irgendwie verkehrt. Und da muss man nämlich mal eigene Kinder für haben und zu sehen, dass manche Dinge einfach nicht geeignet sind für solche Altersklassen. Und ja, naja, sorry. Sind ja nicht alle Eltern so, das ist ja das Komische an der Sache. Ich frage mich da immer, sind die Eltern einfach nur selbst irgendwie, haben die Probleme mit ihrer geistigen Gesundheit oder ist da der Gruppendruck doch mittlerweile auch so groß? Ja, das ist eine gute Frage. Das auch besser vielleicht, ne? Aber es läuft ja auch viel an den Eltern vorbei halt, ne? Also. Ja. Also gut, ich meine, Schule, keine Ahnung, ein früh pubertierendes Kind ist sich seiner eigenen Sexualität nicht bewusst, außer es wurde von außen eingetrichtert. Das ist nun mal so. Ja. Ja, eben, und damit trägt man die Sexualität an die Kinder ran und das gehört sie einfach nicht. Ne? Die sollen wenn wir jetzt über Kinder im Teenager-Alter reden, da sieht die Sache dann halt schon wieder ein bisschen anders aus, aber das ist halt, ne, wenn man sagt Frühsexualisierung, meint man halt ja, bevor die Kinder überhaupt sich ihre eigene Sexualität bewusst sind, die in irgendeine Richtung zu drängen. So, darum geht es im Kern. Und natürlich gibt es sehr viele unappetitliche Sachen in der Vergangenheit, wo man gesagt hat, okay, wir dürfen jetzt nicht dafür sorgen, dass unsere Kinder irgendwie schwul oder lesbisch oder sonst was werden, aber darum geht es ja mittlerweile gar nicht mehr. Ja, es geht ja mittlerweile um die ganze Trans-Sache. Ja, da sind wir gesellschaftlich ja schon so weit fortgerückt und da wird halt die ganze Gruppe von den Trans-Leuten total vereinnahmt. Ja, es ist ja mittlerweile nicht mehr, es ist ja mittlerweile sogar so, dass die Schwulen sagen so, ja, Moment mal, wir werden hier quasi total an den Rand gedrängt von der ganzen Bewegung. Ja, die ganze Diskussion hat mittlerweile eine ganz andere Qualität. Aber nein, 1920, da kommt es her, klar. Ja, am besten Gender noch vor 1492, Kolonialzeit. Genderwahn, Gendergaga. Wahn soll Diskussionen über Geschlechterverhältnis pathologisieren. Ach so, was ihr den ganzen Tag macht? Oder wie? Diese ganze Scheiße von wegen hier, wenn die Leute quasi, also wenn irgendwelche Mädchen mit Puppen spielen oder Jungs mit Autos oder so, das ist ja alles nur von oben dann aufgezwungen denen und das ist ja alles krankhaft, dann toxische Maskulinität, blablub, Kram und so. Also wenn ihr einer irgendwas pathologisiert, dann seid ihr das doch wohl mit eurem postmodernen Bullshit, wo immer alle Wege in Faschismus führen. Es sei denn, man bekämpft irgendwelche Kategorien. Und das ist ja diese ganze Queer-Theorie und dieser ganze Schmarrn. Also sorry, das ist ja wohl Projektion bis zum Abwinken. Und dann kommt ihr mit Birgit Kelles Buch und irgendwas mit AfD. Ist die Kelle in der AfD? Nein. Und die hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Dann liest doch das Scheißbuch mal, da stehen 1000 Dinge drin. Und hier steht nur, der hat da Gender-Gaga drüber geschrieben. Also rechter Kampfbegriff. Unwort des Jahres 2018. Argumentation abgeschlossen. Ja, Inhalte nicht, ne? Inhalte will man nichts von wissen. Hier kommt das perfideste von allen da unten. Globo, Homo, ja, bla, IB, Talk, okay. Aber Groomer. Als Groomer werden Erwachsene bezeichnet, die sich das Vertrauen von Kindern erschleichen, um sie zu manipulieren und missbrauchen. Angewandt auf queere Menschen, meint es die Suggestion, queere Menschen würden danach streben, Kinder sexuell gefügig zu machen. Nach dem, was in der katholischen Kirche passiert ist und publik geworden ist. Also erstmal belästigen sie die Kinder damit. Das finde ich schon nicht in Ordnung. Ja, ja, im Chat wurde auch gerade die NAMBLA-Organisation erwähnt, die National Manboy-Lab Association. Die stehen da schon hinter. Mhm. Ja, hat die nicht South Park erfunden? Nee, die gab es wirklich. Ich weiß. Und also, gerade in Deutschland, ne, wo wir ja wirklich vom Staat her bekannten Pädophilen Kinder gegeben haben, Pflegekinder, um sich um die zu kümmern, so nach dem Motto, die machen das dann besonders liebevoll oder so. Das ist ja passiert in Berlin. Also. Mit staatlicher Deckung. Ja. Und wahrscheinlich nicht nur da. Ist schon immer gut, wenn die Bürger auch ein bisschen wachsam sind. Nee, die Anfänge der Grünen Partei war ja auch teilweise sehr kontrovers. Ne? Und wie ja gesagt, die katholische Kirche. Mittlerweile distanzieren sie sich ja davon. Mittlerweile geht es ja sogar so weit, dass irgendwelche EU-weiten Kontrollmechanismen, ne, Stichwort Chatkontrolle, ja sogar damit gerechtfertigt werden, ja, man muss die Groomer bekämpfen. Deswegen müssen wir jetzt alle eure Chatnachrichten sehen, weil ihr könntet ja Groomer sein. Also, aber nee, das ist nur eine rechte Verschwörungstheorie. Ja, da wurden doch auch vor wenigen Jahren erst irgendwie die Gesetze geändert oder so. Da hatten wir doch ja auch Sachen dazu, wo die Leute dann befürchtet haben, dass jetzt jeder, der, also wenn du quasi im Internet interagierst mit jemandem, der minderjährig ist und irgendwie mit dem über irgendwas redest und sei das jetzt irgendwie zum Beispiel, also angenommen, uns würde jetzt jemand fragen, wie das mit dem Podcasten geht. Und das ist eine minderjährige Person. Dann könnte das, wenn wir darauf antworten, schon nach so einem Gesetz halt irgendwie ausgelegt werden als Grooming oder so. Ja, das war doch erst vor ein paar Jahren, dass sie da irgendwie solche Statuten irgendwie geändert haben, um solche Sachen irgendwie früher angehen zu können oder so. Ja. Die Kriterien sind da relativ streng, was sowas angeht. Aber ich meine, generell, ne, früher hieß es ja auch, steig nicht zu irgendwelchen Leuten ins Auto, nur weil sie euch Süßigkeiten anbieten oder sowas. Aber nein, es ist alles Einbildung. Ja, und wie gesagt, wenn man die katholische Kirche einfach damit reinrechnet, dann ist es sonnenklar, dass das passiert. Da brauchen wir uns nichts erzählen lassen. Und Grooming. Und hier bauen sie so einen Scheiß an wie QAnon. Fucking QAnon. Ja, ja. Und natürlich Republikanische Partei, weil das ja auch alles dasselbe ist. Geh bitte nochmal zwei Zeilen hoch, Chris, weil das finde ich auch super perfide hier. Dies ist erstens darin verwurzelt, dass Kinder sich besonders gut in einem Kulturkampf instrumentalisieren lassen. Ja, genau, was ihr macht. Genau, was ihr macht. Ihr guckt wieder mal in den Spiegel und merkt es nicht. Und dass LGBTQ-feindliche Menschen Queerness als inhärent sexuell und bedrohlich wahrnehmen. Also, projektiv paranoides Bedrohungsgefühl, genau das würde ich dir unterstellen, Veronika. Genau das. Ziel des Nazi-Narrativs ist es, konservative Sichtbarkeit zu dämonisieren. Das Vorurteil, dass Konservative rechtsextrem sind, ist alt und etabliert. Der Nazi-Vorwurf wurde vor allem durch verschwörungsideologische Gruppen wie die Feministinnen popularisiert und so weiter und so fort. Kannst du genauso machen. Das ist so armselig. Und auf so einem niedrigen Niveau. Und dann guck mal da unten. Matt Walsh wird... noch eins oben drüber. In der Quelle wird Matt Walsh zitiert. Walsh. Des rechtsradikalen Christen Matt Walsh. Citation needed. Antisemitische, antikommunistische Codes. 68. Das ist jetzt schon das Gleiche, ne? Antisemitisch komplett verarschen. Antisemitisch / antikommunistisch, wa? Ja, 68. Flower Power wahrscheinlich auch noch. Fuck, meine Eltern waren im Endeffekt 68er. Ja, und böse Flower Power. Und diese Bezeichnung 68er war niemals ein antisemitischer oder antikommunistischer Code. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist natürlich jetzt geworden, weil die Leute diesen ganzen Scheiß ja geil finden. Und die müssen ja die Kritik daran irgendwie abqualifizieren. Und deswegen ist es natürlich jetzt antisemitisch geworden. Der suggeriert, dass die Vertreter der Frankfurter Schule, also jüdische Kommunisten, nach ihrer Flucht von dem Nationalsozialismus in die USA, die kulturelle und intellektuelle Entwicklung des Westens steuern würden. Nein! Niemand fucking sagt sowas. Niemand, außer irgendwelchen Deppen mit Verschwörungstheorien. Aber das sind halt die richtigen Trottel, die sowas steuern glauben. Nichts, aber genügend Idioten aber finden das alles interessant und steuern sich dann selber. Also. Das ist ja auch überhaupt nicht nötig, wenn du so einen kulturellen Body of Work sozusagen ein Gesamtwerk hinterlässt, wie es die 68er getan haben, und auch eine interessierte Schülerschaft hinterlässt, die diese Ideen weiterträgt und in die Institutionen trägt. Der Marsch durch die Institutionen ist keine Erfindung von Nazis. Ja, das war deren Idee. Das ist, dass in Deutschland ist 68er eine ähnliche Chiffre, die dafür stehen soll, dass marxistische und feministische Ideen den gesellschaftlichen Mainstream dominieren würden. Nee, wollen. Und der Begriff Kulturmarxismus wurde bereits Anfang der 90er von dem Antisemiten Lyndon LaRouche verwendet. Also größere Öffentlichkeit bekam er durch den Terroranschlag in Utøya. Ja, Maximum Overkill. Yes. Ihr möchtet gerne alles am Ende auf Breivik zurückführen, damit ihr auch wirklich ein Monster habt, das ihr zeigen könnt. Ihr seid echt verrückt. Ihr seid verrückt. Wenn ihr jeden gleichsetzt, der dieses Wort benutzt. Jetzt zitieren Sie ja original aus dem Manifest von dem. Ja, jo. Zitiert doch mal den Schellenberger bei Joe Rogan, wo er erzählt hat, so, ja, dann haben mir Leute erzählt, Kulturmarxismus wäre nur eine Verschwörung. Also mein Gramsci ist gut durchgelesen, der hat viele Ecken dran, ja. Und mit dem Dings will er auch zusammengearbeitet haben, mit dem Soros. Das hat er zumindest bei Joe Rogan erzählt. Das kann ich mir gut vorstellen, der war doch in einer richtigen, in entsprechenden Blase, ne? Schellenberger. Ja, finde ich lustig, dass sie den LaRouche als Rechtsradikalen bezeichnen, also ja, nicht wirklich, aber gut. Wieso, was war denn mit dem? Also der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, woher. Ja, sagen wir es mal so, der LaRouche ist halt ein politischer Aktivist in Amerika gewesen. Das Schlimmste, was er gemacht hat, ist, sich Kredite zu erschleichen und dadurch ist er ins Gefängnis gekommen. Der hat mehrere politische Organisationen gegründet. In Deutschland ist von seiner Ehefrau die Bürgerrechtsbewegung Solidarität als Partei gegründet worden. Und die sind halt auch politisch manchmal ein bisschen komisch drauf, meiner Meinung nach zu China nah, zu China apologetisch, das würde ich denen als Größtes vorwerfen, aber die sind halt auch ein bisschen antikapitalistisch, anti-Großkapitalismus geprägt und also Leute, mit denen sich Frau Kracher wahrscheinlich prima verstehen würde. Den übernehmen, für ihre eigenen Ziele zu verwenden, aber ihn jetzt selber als Rechtsradikalen hinzustellen, ich sag mal, die sind theorieaffin in der ganzen Bürgerrechtsbewegung Solidarität, aber die sind halt hauptsächlich gesellschaftskritisch und freiheitlich orientiert. Mit dem einen Kaviat, dass sie halt total Apologeten sind für alles, was China macht, was ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also, wenn man in Wikipedia schaut, steht da, die Gruppe sympathisierte mit Saddam Hussein. Bereits ja, Mitte der 70er Jahre Kontakte, Beginn der 90er. Ja, sie haben mit der Saddam Hussein Islamisten. Ja, das muss man aber unter dem Punkt sehen, dass sie halt quasi dieses Amerika ist imperialistisch und dass sie anti-imperialistisch aufgestellt sind. Und wie gesagt, ja, und außerdem ist das bei Wikipedia. Die machen ein bisschen Apologetismus bei diktatorischen Regimen, wie es derzeit Verbindungslinien zur Nation of Islam. Die übertreiben es einfach mit ihrem anti-amerikanischen Imperialismus. Das ist auch Wikipedia, was. Das ist aber nicht alles. Ja, schon. Ich nehme das natürlich mit dem Gransalz. Rechtsextrem hinzustellen, ist halt einfach auch nicht wirklich. Ja, das klingt wieder nach so Leuten, die. Aber. Klingt nach Totenhöfer. Vertreten, hat auch Hand und Fuß. Aber die Sachen sind aber wirklich total seltsam. Gruppe Totenhöfer. Ja, genau, ohne Scheiß. Das klingt so nach, ja, wir sind scheiße. Alles, was nicht wir ist, ist das Beste sozusagen, ja. Und dann schwurbeln wir hier rum und schwurbeln da rum und wir trauen irgendwie allen, die nicht unsere Truppe hier sind, weil die ist ja ganz besonders schlimm, ja. Ja, Misgendering, was sie hier schreiben. Und es soll auch das Opfer des Misgenderings konkret verletzen. Nee, das ist das, was ihr immer sagt, um eure Feindseligkeit dann zu rechtfertigen. Aber ja, um die Opferhaltung zu stärken, ne? Im Leben nicht. Also die Tatsache, warum die Leute darauf bestehen, ist, weil das natürlich so ist. Die Leute sind nun mal mit einem anderen Geschlecht geboren und teilweise machen die auch keine Anstalten, daran jetzt irgendwie was zu ändern, wirklich wahrgenommen zu werden als das andere Geschlecht. Und das sind halt dann Unterschiede wieder, die wahrgenommen werden. Aber ihr wirft das halt alles in einen Topf und sagt dann wieder so, wenn die Leute bei so Leuten, die da irgendwie komplett freidrehen, dann irgendwie sagen, das ist eigentlich ein biologischer Mann und der soll jetzt nicht in die Frauensauna oder so, dann machen die das ja nur, um die Leute zu verletzen. Aber ohne Scheiß, das Problem, was die Leute haben, ist eigentlich mit sich selber und nicht mit anderen Leuten. Also so viel verletzen wie die Leute mit sich machen, die da sich da irgendwie umoperieren lassen oder irgendwie Hormone schlippen oder so, kann die ganze Gesellschaft mit dir überhaupt gar nicht anstellen. Was sollen die da noch machen? Aber deren Worte oder was, das ist das Problem, was die haben, oder wie? In der Tat. Ich kann mir schon vorstellen, dass für jemanden, der das offen lebt, auch hart ist in unserer Gesellschaft. Keine Frage. Also gerade bei Transmenschen jetzt. Das ist schon... aber halt Misgendering, es kommt halt auch immer drauf an. Wenn oft sprechen wir hier halt von jemandem, der ganz normal privat sein Leben lebt, oder sprechen wir von Georgine Kellermann. Ja. Also wenn jemand, oder hier, wie heißt die andere Dame von den Grünen aus Bayern da, der Name mir gerade nicht einfällt, Markus. Ja, Ganserer. So, was du denn? Ganser. Ja, also wenn diese Leute halt Gegenwind kriegen, dann liegt es vielleicht auch dran, dass sie sich halt ein großes Segel aufgespannt haben auf Twitter und so, finde ich. Und wenn da jemand misgendert, kann man sich eigentlich nicht drauf zurückziehen, finde ich, dass das einen verletzt. Was zum Teufel ist dieses Wort? LGBTQ-Sternchen-Agenda? Nee, das hier. Somals als Botschaftstat. Ist das ein Wort? Weiß ich nicht, ob es das wirklich gibt, aber das ist dann so, bestrafe einen Erzieher 100. Ne? Rechtspopulisten und Rechtsextreme verwenden dies gern bei prominenten Transpersonen, weil sie damit nicht nur der Person gegenüber ihre Verachtung ausdrücken, sondern auch von den Mitlesenden sofort verstanden wird und somit als Botschaftstat. Das ist Jargon. Immer alle... Wenn du Botschaftstat googelst, kommen fast nur Sachen von Belltower und Amazon, Endstation rechts, IDZ Jena, Zeit, Amadeo Antonio, Demokratie leben, Opferperspektive. Substantive sind ja frei kombinierbar im Deutschen. Ich weiß. Rechtsextreme. Ich denke, das sind TERFs, die Leute. Aber die sind jetzt alle Rechtspopulisten und Rechtsextreme geworden, ja, die Radikalfeministen seit gestern, oder wie? Ja, natürlich in einen Topf. Die sagen, ja. J.K. Befehl, wir folgen dir. Der Zelda ist bestimmt ein riesen Harry Potter-Fan. Oh Mann, ey. Ja, was du sagst, das stimmt schon. Ich schmeiße alles in einen Topf. Ich sag nochmal oben drauf, dann versuchen sie ein Meme draus zu machen. Das klappt natürlich nicht. Botschaftstat. What the fuck? Ja, tolle Worterfindung. Kreativ sind sie ja ein bisschen manchmal. Von und der LGBTQ-Agenda gibt es natürlich ganz sicher gar nicht. Alle Transmenschen betrifft. Ja, so, genau, so. Weil man ja auch nicht an einzelnen Personen was aussetzen kann. Ne? Das geht nicht. Das ist eine Botschaftstat. Alter Schwede, ey. Ja, diese Agenda, die wir da sehen mit den ganzen Sachen, dass es so einen Pride-Monat gibt und all diesen ganzen Sachen, die existiert einfach nicht. Das könnt ihr euch schon mal streichen. Ja, es gibt keine Agenda. Also selbst wenn ein Gesetz durchgewunken wird, wonach jeder jetzt sein Geschlecht ändern kann, dann gibt es immer noch keine Agenda. Ja. Bitte gucken Sie woanders hin. Hier gibt es nichts zu sehen. Schon ja, das vermengen Sie ja hier auch schon wieder mit. Die leben nicht einfach ihre Sexualität. Doch, es gibt 1000 Leute, die ihre Sexualität einfach leben, aber die haben halt mit der Agenda nichts zu tun. Und die stellt ihr dann wieder als Schutzschild auf. Die sind aber nicht euer Schutzschild. Quelle Post auf 4chan. Das ist ein guter Quell auf jeden Fall. Ja, aber die Quellen, wo drin steht, dass Frühsexualisierung passiert, die kommen vom Staat. Das ist ja nicht so, dass die Leute sich das ausdenken würden. Ne? Das weiß ich jetzt nicht, was du damit jetzt meinst. Ja, so als Beispiel dafür, dass es eben nicht immer nur von... Ja, von so ganz abwegigen Leuten kommt. Ja, was sind denn das, also das oder sagen wir mal, dass eben diese Thesen von dieser Seite, die jetzt dagegen ist, dass sie nicht vom Staat kommen, dass sie nicht offiziell sind oder sonst, dass es nicht eine staatliche Linie ist. Was haben sie denn eigentlich, ey? Ne? Ein paar Nasen von 4chan. Wahnsinn. Ach so, ach du meinst, Ja. dass die keine Quellen, keine richtigen Ja, Quellen es ist haben auch oder? irgendwie, das ist so stärker ein Ja, Gegner, die was fluten sollen die sich denn? was raus halt natürlich, klar. Ja. Schöne Stromanquellen, genau. Ja, und noch Ja. an den Wahlergebnissen oder sowas kann man auch nicht, da ist auch nicht besonders gut ablesen oder so, dass das so wäre, dass das LGBTQIX, abgelenkt XYZ würde. plus, ja, tut mir leid, Ja. Leute, ihr seid diejenigen, die euren Krempel da reinwursteln. Buchstaben, Menschen, ja. Ja, das ist alles verwurstelt, da wird alles durcheinander gemengt. Macht doch mal eine Differenzierung. Und dann würdet ihr auch was dafür tun für die Leute, weil das ist nämlich der Grund, warum sich so Leute mit LGBT dann da abnehmen, weil sie nämlich nicht in einen Topf geworfen werden wollen mit der ganzen Scheiße, die irgendwelche anderen Leute verzapfen. Und die wissen auch warum, denn die sehen das ja. Aber das sind wahrscheinlich dann auch Rechtspopulisten plötzlich geworden, ne? Kimon, ja. Herzlichen Glückwunsch. Genau, die LGBT-Lobby gibt es nicht. Es gibt Es gibt noch mehr Lobbys hier. Das war eh LGBT-Agenda schon die arbeiten Lobby würden. hier. Ist doch doppelt gemoppelt hier. Hier war schon eine Naja, Agenda. Jetzt ist alles nochmal die Lobby auseinander. dran, oder wie? Na ja, du willst ja eine lange Liste haben. Agenda-Lobby hier. Ja, Lobby gibt es schon mal gar nicht. Das ist die Zivilgesellschaft, die wir unterstützen müssen überall. Aber eine Lobby gibt es Queer nicht. Beauftragter. Queer Beauftragter. Ich meine, noch Fragen? Ah, gucke mal. Gucke mal, was wir hier haben. Social Justice Warrior. Remachet. Remachet. Derogative Verwendung im Namen. Ja. Derogatory eingedeutscht. Eingedeutscht, ja. Ja, Im Namen abwertend der ist ja auch jeweiligen kein Wort, was irgendwie Kampagne. das Gleiche bedeutet, ne? Und die Vorläufer der Alt-Right, ja. Lalalalalala. Wir packen wieder unser Köfferchen und schmeißen alles Sehr rein. süß. Ja. Genau, und SJW gab es ja vor Gamergate gar nicht. Wir haben den Begriff ja erfunden. Ja. Gelogen. Quelle Urban Dictionary. Oh Mann, ey. Soziale Hämophilie. Das ist echt rache Habe ich Andeutung. noch nie, hab ich noch nie gehört, Ja. aber weiter geht's. Scheinbar nicht. Irgendwie, dass es Lesbisches lesbisch immer nur Begehren dazu gibt da es ist, den nicht. Mann zu erfreuen. Also, Völliger. wow, okay. Ja, irgend so ein Schwurbelkram. Transboom, ja, es gibt keine mehrere 100% Zunahme von Mädchen, die irgendwie glauben, sie wären Jungs im UK. Das bilden sich alle nur ein. Bitte schauen Sie nicht so genau hin, während wir versuchen, die sich zu vernebeln. Wokies, Wokeness. Jetzt ganz was Neues. Ja, ne? Warum Aspekte geht wie Chewbacca moralische auf die Flucht? Überlegenheit, politische Korrektheit, Kulturmarxismus. Ja, lauter Dinge, die Frau Kracher gut findet. Linksgründe Ideologie. Da wollten die wahrscheinlich Linksgrüne schreiben, oder? Aber Oder warte mal, da linksgrüne war noch ein, da war, da, Positionen. geh bitte noch mal kurz hoch. Wo war das hier? Generell soll damit das Feindbild eines totalitär agierenden, moralisch sich überlegen fühlenden, progressiven Eiferers inszeniert werden, der weniger woke Menschen durch haltlose Vorwürfe des Rassismus, Sexismus etc. von einem öffentlichen Diskurs ausschließen will. Ja. Ja. So wie die Dame, die Inszeniert, Kiwis nicht ja. beschreiben durfte in der Inszeniert, Universität. inszeniert, ja. Inszeniert, und Es sowas lesen wir dann bei Amadeo Antonio Welthauer hier. Ursprünglich war der Begriff positiv gemeint, ja. In den 30er Jahren wurde der schon benutzt, ja, wohl sicher. Judith Seven Spassard, schau mal. Was, wo, wie? Ja, diesmal das Ach Zitat. so, das haben sie echt rausgenommen aus ihrem Aus dem Kündigungsschreiben. alter Schwede. Kannst du auch mal gucken, auf wen die Frau Kracher sauer war, als sie das geschrieben hat. Aus der von der selbst veröffentlichten Kündigungsbegründung der Autorin Judith Seven Spassard, Tatsache, die daran dem Rechtskonsortium, ja, Springer-Konzern, eine zu liberale und damit Vogue-Haltung. Ja, genau, das hat sie getan. Er hat gesagt, das ist mehr als zu liberal hier. Ich bin da mal raus. Oh, alter Schwede. Oh Mann. Hat ihn die Rechtskonservativen, so hat mir jetzt zu liberal geworden. Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende. Schon 2 Euro helfen. Guck mal, was ist das für billige... Wir machen das erst auf 1 Million Euro pro Nase und die wollen schon 2 Euro von euch haben. Könnt ihr euch auch mal überlegen. Ne? Und das haben Sie als Dirk mit Ihrem Lexikon hier jetzt noch verbunden. Natürlich, oder? Bundesweit ist das gültig. Da ich denke also, nach dem, was ich hier lese, gilt das ab sofort. Bundesland, bundesweit, ja. Oh Gott. Ostpreußen. Was? Alter Schwede, Veronika, es wird nicht mehr besser mit dir. Veronika, der Autografie-Kontrolle ist da. Aber vielleicht schreibt sie einfach österreichisch. Wir verstehen das nicht. Vielleicht gibt es da die Botschaftstat und den derogativen Eingriff und all die Sachen. Man weiß es ja auch nicht. Ja, hier haben wir Bayerischen Rundfunk. Kiwi versus Trans-Sternchen-Menschen. Wie aus Emojis politische Codes werden. Wussten Sie, dass die Frucht Kiwi ein eigenes Emoji hat? Bei Twitter begegnet es deutschen Usern seit neuestem öfter. Allerdings hat das weniger mit Liebe zum Obst zu tun, als mit Abneigung gegen Trans-Menschen. Ja. Liebe Anwesende, die hier sich jetzt so ein Kiwi-Emoji genommen haben. Aber, lehnt ihr Transmenschen ab? Mars, lehnt zu Transmenschen ab? Nee, aber ich bin der Meinung, es gibt nur 2 biologische Geschlechter. Ja, außerdem weiß ich gar das nicht, warum sie... Das reicht ja für diese Person eigentlich. Eigentlich müsstet schon. Ihr doch hinter Kiwi jetzt auch ein Sternchen machen, oder nicht? Oder wollt ihr etwa sagen, die Kiwi hätte nur 2 Geschlechter, oder wie? Ja, die Kiwi hat nur 2 Geschlechter. Ja, aber die Leute hier, die müssen doch dann Sternchen hintermachen, weil das ist doch sonst biologistisch. Kiwi innen. Kiwi-Sternchen müsste das heißen. Kiwi-Sternchen innen. Ja, Kiwi-Sternchen. Wenn ihr nicht Kiwi-Sternchen schreibt, dann gebt ihr uns wohl recht, würde ich sagen, oder? Also ich habe gehört, Hitler hatte nur einen Kiwi. Ja. Das ist jedenfalls der Herr Moosburger hier. Wie geht, wie geht? Ja, und der... Ja, ist von Turf auf Kiwi, da bin ich auch mal gespannt. Ja, der erzählt uns hier halt eben, dass die Turf-Haltung Männer, Cis-Männer, Männer, denen nach Geburt des Geschlechts Mann zugewiesen wurde, und das ist halt auch schon mal so ein Quatsch. Die behaupten ja immer, dass das mit der Geburt zu tun hätte, aber nee, Leute, man kann das Geschlecht, das biologische Geschlecht der Leute schon vor der Geburt feststellen. Mind blown. Ich habe gerade gefragt, woher das genau kommt. Also es geht, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Es gab einen Vortrag an der HU, der da nicht stattgefunden hat in Berlin in der langen Nacht der Wissenschaft, weil er sich mit Zweigeschlechtigkeit beschäftigt hat und von woken Leuten gecancelt wurde. Und die Dame dort hat den Kiwi als eins ihrer Haupt Exponate sozusagen benutzt, um die Zweigeschlechtigkeit herzuleiten in der Natur. Seitdem ist die Kiwi sozusagen ein bisschen ein Symbol geworden. Kiwi ist sowas wie der Lobster, ja. Ja, ja, und ansonsten aus Neuseeland, Italien, Frankreich, Spanien und China. Da werden sie angebaut. Ja. Ja, und dann sagen sie uns hier noch, dass viele Leute irgendwelche Emojis benutzen, um ihre Zugehörigkeit zu irgendwelchen Gruppen zu verdeutlichen. Wow. Wie natürlich mein das PayPal-Meme oder das Hakenkreuz. Genau, das bringen sie direkt, direkt in Verbindung. Oh, guck mal, die Quelle. Ja, die Quelle ist aber die Otto-Stiftung Beltauer News. So. Fantastisch. Wie so eine Spinne in der Mitte des Netzes. Darf man ja jetzt sagen, wo die Frau Kahane nicht mehr da die Vorständerin ist. Auch in Deutschland gibt es einige solcher Emoji-Codes, wie etwa ein Blick in das Internetportal der Amadeo-Antonio-Stiftung Welttower News mit Blick auf rechte Kreise auflistet. Mit Blick auf rechte Kreise, ja. Mit Blick auf rechte Kreise, nämlich Radikalfeministen und so. Mit Blick auf rechte Kreise. Ja, übelstes Mansplaining hier und die Kiwi ist misgendert, da fehlt noch ein Sternchen dahinter. Wenn ihr das Sternchen nicht ergänzt, dann gebt ihr uns wohl recht. Ey, rechte Kreise, das ist doch die Nazi-Methode, sich irgendwelche Artikel zu schreiben und dann andere Kollegen irgendwie drauf verlinken zu lassen mit Bestätigung, dass das richtig und toll ist. Wusstet ihr eigentlich, dass das deutsche Wort für Kack, dass das Hahnrei ist? Ach, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Na, auf jeden Fall ist hier die Kolumne von Sascha Lobo. Wie gut finden Sie Zwangssterilisation? Die Behauptung, es gebe prinzipiell nur zwei Geschlechter, ist keine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern ein Angriff. Für die Betroffenen geht es um Leben und Tod. Ist unglaublich, oder? Oh mein Um Gott. Leben und Tod. Darf ich mal fragen oder tippen vielmehr? Er meint jetzt mit Zwangssterilisation wahrscheinlich irgendwie, dass sich die Leute umoperieren müssen, damit sie ins andere Geschlecht dürfen. Und er meint jetzt damit nicht, dass irgendwelche Hormonblocker die Leute sterilisieren. Denn die Gesetzgebung von 1981 beruht auf der Idee, dass man den Geschlechtseintrag nur ändern darf, wenn man sich Ja, zuvor hat Bingo. sterilisieren lassen. Er meint die Pflicht sozusagen, die Verpflichtung, die daraus entsteht. Ja. Das ist nochmal was anderes als ein Zwang angeblich. Hatten wir ja neulich erst gelernt. Ja. Ja, sorry. Also, Thema verfehlt. Die Gründe dafür, also für die, es gab, gibt, er sagt dann, wie viele Suizide es unter Transmenschen gibt und sagt, die Gründe dafür sind erforscht. Sie liegen Studien zufolge nicht so sehr, wie viele annehmen, an der Geschlechteridentität selbst, sondern am gesellschaftlichen Umgang oder präziser an der Diskriminierung, die Transgender-Personen erfahren. Talking Point. Daraus speist sich offensichtlich auch die manchmal beklagte Aggressivität transaktivistischer Personen. Wer einerseits um sein Leben kämpft und über Jahrzehnte bitter diskriminiert wurde, verliert manchmal einfach die Lust auf freundliche Differenzierung. Alter Schwede, das ist ja wie ein Autounfall, sich das Das anzuhören. ist eine unglaubliche Frechheit, ist das. Das ist einfach eine Das unglaubliche ist, das Frechheit. ist. Niemand hat in unserer Demokratie das Recht. Das ist das Standardnarrativ von den Leuten. Aber das nochmal so zu hören von so einem Verblendeten, das tut echt weh. Das habe ich immer noch irgendwo gelesen die Woche, dass sie ihre Gründe hätten, sozusagen aggressiv zu sein. Und abgesehen davon, dass ich das überhaupt nicht sehe, auch dass sie aggressiv wären, aber gut. Dies gilt in ähnlicher Weise für die meisten Grundrechtsbewegungen, sei es Black Lives Matter oder auch die Klimajugend. Die haben auch alle das Recht, aggressiv zu sein, ja. Ja. Die sind seit Jahrzehnten, die Klimajugend ist seit Jahrzehnten bitter diskriminiert worden. Ja. Deswegen haben wir jetzt die Grünen in der Regierung. Das erklärt sich doch ganz einfach, oder? Und die kämpfen um ihr Leben. Um ihr Leben. Was ist das für ein pathetischer Unsinn, den du da redest, Sascha? Da hat er wieder Rotwein zu viel getrunken gehabt, ne? Transpersonen gibt es schon immer. In vielen Ländern und Kulturen gibt es teils Jahrtausende alte Traditionen, drei oder mehr Geschlechter für völlig normal und natürlich zu halten. Ja, gibt auch im Hinduismus über 1000 Götter, Sascha. Und die Aborigines haben gedacht, das Gürteltier bringt ihnen irgendwie die Sonne oder so ähnlich. Ja. Was ist der Gehalt von dem, was du da sagst? Keiner. Transfeindlichkeit eignet sich als eine Art Hasskit quer durch politische, gesellschaftliche Lager. Rechte Propaganda findet einfach deutlich mehr Zuspruch, wenn sie sich gegen Transpersonen und deren Bedürfnisse richtet. Die Debatte über Transgender, die oft gar keine Debatte ist, sondern eine aggressive Selbstvergewisserungsschlacht, ist deshalb mehr als nur eine Diskussion um eine bestimmte geschlechtliche Minderheit. Es ist der derzeitige Frontverlauf der Frage, gehen wir in Richtung einer progressiven, menschenzugewandten Gesellschaft oder in Richtung einer regressiven, autoritären Gesellschaft? Klar, natürlich. Das ist der Cornerstone. Ob ich jetzt eine Person für eine Frau halte oder nicht, das ist der Cornerstone, auf dem sich wendet, ob unsere Gesellschaft in Zukunft friedlich und offen oder autoritär und regressiv sein wird. Was genau hast du geraucht und wo gibt es das zu kaufen, Sascha? Das Argument, es gebe nur so wenige Transpersonen, ist dabei höchst toxisch. Wenn man mit einem simplen Vergleich erklären kann, legt man die plausibelsten Zahlen für Deutschland zugrunde. Einst eine Transgender-Person auf 298 Nicht-Transgender-Personen kommt man auf eine Zahl von rund 25 Millionen Transgender-Menschen weltweit. Es gibt rund 15 Millionen Juden und Jüdinnen auf der Welt, aber niemand bei Trost käme auf die Idee, deshalb den Kampf gegen Antisemitismus nicht für so wichtig zu halten. Das versteckt ja, mir schöne, schöne Sprache. Vergleich mit Juden. Das versteckt mir so die Sprache, was der da macht. Und der wird die nächste Kolumne schreiben und die übernächste und alle werden klatschen, weil er woke ist. Leider gibt es in vielen sich selbst für aufgeklärt haltenden Köpfen noch eine sehr patriarchale Sichtweise auf das Thema Geschlecht. Es ist eine inzwischen bekannte Strategie, vor allem von US-Rechtsradikalen mit Angriffen auf Transgender-Personen eine antiliberale Stimmung zu ihren Gunsten zu erzeugen. Rechte Propagandisten streuten zum Beispiel nach dem Massenmord in Uvalde das falsche Gerücht, der Täter sei eine Transfrau gewesen. Habe ich selber nicht gesehen und ja, aber kann natürlich sein, dass irgendwer das versucht hat, so wie Leute halt Bilder von Rainer Winkler posten. Da habe ich auch Rainer Hiro Winkler-San war die Woche auch zu Shinzo Abe gepostet. Also ihr solltet die Trolle doch echt langsam kennen, wirklich. Sogar einige Frauenrechtsaktivistinnen sind nicht bereit, die Existenz von Transfrauen als Frauen anzuerkennen, womit sie ihren eigenen politischen Koordinaten fast automatisch nach rechts verschieben. Denn dahinter verbirgt sich, ob man will oder nicht, eines der ältesten und wirksamsten Instrumente des Patriarchats, also der Ideologie der Herrschaft der mächtigen Männer über alle anderen, die radikale Vereinfachung der Geschlechtlichkeit mit dem Ziel Verengung von Menschen auf ihre biologischen Funktionen unter dem falschen Deckmantel des Begriffs natürlich. Dann wird viel über Eierstöcke und Chromosomen geredet. Das übliche halt. Es gibt aber auch diesen Fall und diesen Grenzfall und diesen Grenzfall in Promillanteilen in der Gesellschaft. Aber das ist natürlich, ja. Okay. Der Schlüssel zu einer sinnvollen, nicht verächtlichen, produktiven Diskussion über den Wandel der Geschlechtlichkeit ist deshalb Selbsterkenntnis, Rücksicht und Einsicht in das Wesen des Fortschritts. Lehr mich härter, Sascha-san. Wir nehmen zu oft an, dass sowohl der Wissenschaft als auch die gesellschaftliche Normalität von heute die finalen sind. Das ist nicht nur falsch, sondern immer dann gefährlich, wenn man daraus autoritäre Zwänge ableitet, wie zum Beispiel, dass ich dann zu jemandem, den ich für einen Mann halte, Frau sagen muss, aber das nur am Rande, Sascha. Damit verschiebt sich automatisch aber auch, was progressiv ist. Es mag irgendwann mal als progressiv angesehen worden sein, Homosexuelle nicht gleich umzubringen, sondern nur so zu tun, als gäbe es sie nicht. Oh, heute ist es das nicht mehr. Und jetzt wird es Zeit, den gesellschaftlichen Fortschritt in der Diskussion um Transgender-Personen wirksam werden zu lassen. Was er von gesellschaftlichem Fortschritt redet und das sind Sachen, die hier wirklich seitdem die Arten aufgekommen sind in diesem haben sich zwei Geschlechter gebildet auf verschiedenen Wegen. Das hört man ja auch in dem Vortrag. Und ja, sorry, das ist nichts Neues. Das gibt es hier schon seit Millionen von Jahren. Und jetzt kommt Sascha und sagt, ich bin aber schlauer. Ja, es geht ja für mich so, verstehe ich es vom Verständnis, so ein bisschen Sozialwissenschaften gegen Naturwissenschaften oder so, Geisteswissenschaft. Ja, das geht totaler Quatsch gegen offensichtliche Dinge, die jedes Kind versteht. Oder sinnvoll halten würde. Dann müsste man auch sagen, wo sind denn jetzt die peer-reviewed Studies von den Gender Studies, dass es 76 andere Geschlechter gibt? Ja, es ist ja sowieso alles nur. Ja, das ist aber doch keine Argumentation. Es ruht doch die Wissenschaft bei uns. Die haben ja zig Meinungsbeiträge, wo irgendwelche Leute dann gesagt haben, ja, das ist ein korrekter Meinungsbeitrag, weil du warst ausreichend böse auf das Patriarchat und deswegen geht das so durch in unserem Fach oder so. Das ist ja so ein Kram, was sie da veranstalten halt. Ja, nur aber, das kann, wenn man so also, arbeitet, kann ich man fand ja das sehr nichts interessant, erwarten. da kommen wir zwar gleich noch zu dem Sebastian Wessels, der war ja auch mal hier bei uns in unserer letzten Weihnachtsfolge dabei. Der war jetzt vergangene Woche bei Kontrafunk, das ist ja so ein neuer Online-Radiosender, der sich da von dem einen von Achtgut ist es, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere. Und da war er in so einer Sendung dazu Gast und hat halt erzählt, dass er hat ja selber so einen Soziologiekrempel da in einer Uni studiert. Und er hat halt gemeint, dass als er hier Blank Slate von Pinker gelesen hat, also das unbeschriebene Blatt, da hat er dann mal geschaut und diese ganzen Sachen, die kommen da halt überhaupt nicht vor in diesen Studienfächern. Also, dass es überhaupt so eine Diskussion darüber gibt und so ein Problem mit Leuten, die halt irgendwie behaupten, dass wir halt alle unbeschriebene Blätter sind, und dass das halt nicht stimmt oder die Argumente dagegen kommen überhaupt nicht vor, sondern das ist einfach die Prämisse, die hinter allem steckt, so, wir sind halt unbeschriebene Blätter und es ist alles Sozialisierung und die ganzen Leute arbeiten dann da auf Autopilot und halt unter dieser Grundannahme. Und der hat das ja an deutschen Unis erlebt und schon vor Jahren halt natürlich. Und das fand ich schon ziemlich krass auf jeden Fall. Und so sieht das da halt aus. Und deswegen hast du jetzt halt diesen super schlauen, wir haben auch gleich noch einen super schlauen, genau aus diesem Bereich. Und ja, so ist es Ja, ich finde, da. das wird dann auffällig, wenn man das mit anderen Themen vergleicht, mit Corona oder mit Klima oder so, wie wichtig ja die Wissenschaft ist und wie das hier total ausgeklammert wird im Prinzip. Was sind da, wo denn da die wirklichen Erkenntnisse sind, wie die Studien Ja, aussehen die und sind so ja der weiter. Meinung, die sind ja auch der Meinung, dass das sowieso alles nur Herrschaft ist und Narrativ und also Ja, dass dann halt sollen sie alle Herrschaftsstudien vorlegen und das machen sie ja. doch von früh bis spät, sich drüber auskotzen, dass irgendwelche Rechten Ja, sie keine irgendwelche Dinge Studie. behaupten. Ich finde es auch schön, wie er die kognitive Dissonanz im letzten Artikel, wie er sagt, dass Schwule nicht mehr umgebracht werden. Das passiert natürlich immer noch in genug Ländern auf der Welt, Ja, auch. über die Sascha Lobo aber nie ein kritisches Wort verlieren würde, weil er sonst Ärger mit seiner Woken Posse kriegt. Tja, komisch, ne? Wenn man, also es ist wirklich, als wären die Leute in so Zwangsjacken und könnten nur bestimmte Dinge schreiben und könnten dann auch nur so mit Scheuklappe auf dieses Thema gucken. Ja, es Hat stimmt man auf jeden schon Fall, den dass da Eindruck. die Gegenargumente total ausgeklammert werden. Ja. Dann ziehe ich den Mann jetzt mal Oh, kurz vor. Anatol Ja, Stefanowitsch, genau. bitte vielen Dank, Das ist nicht nämlich so mehr. ein Linguist Natalie. hier, der besonders schlau ist und sagt, mich würde interessieren, wie ein Vortrag mit dem Titel Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt, in das Programm der langen Nacht der Wissenschaften geraten ist, gehalten von einer Doktorandin, die keine Publikation zu diesem Thema hat. Und die in einer Arbeitsgruppe zur Verhaltenspsychologie arbeitet, in der auch sonst niemand zu diesem Thema publiziert hat. Die lange Nacht der Wissenschaften ist dazu da, dass die Universität der Öffentlichkeit die Forschung nahebringen, die sie tatsächlich betreiben, und nicht um Referate zu allgemeinen Grundlagen der Fächer zu präsentieren. Wenn solche Grundlagen referiert werden sollen, zum Beispiel um besagte Forschung verständlich zu machen, dann sollte das durch Fachleute geschehen und Fachleute sind eben nicht Menschen, die ungefähr das Fach studiert haben, indem sie, also nur noch mal nebenbei, dieser Mann hier ist einfach nur Sprachwissenschaftler. Das ist alles, was der macht. Das ist ein Sabbelkopf. Und aber in dieser progressiven Blase Hast natürlich. du den OPEX gerade einen Sabbelkopf genannt? Ich habe den anderen vorhin Sabbelkopf genannt. Und der kompliziert den Leuten mit, ja, das muss aber dann schon alles hier Hand und Fuß haben. Man kann ja nicht irgendwelche Scheiße behaupten, wie zum Beispiel, dass unsere Sprache diskriminierend wäre und wir die deswegen ändern müssen. Sowas wie er da behauptet. In dem Vortrag verankert ist, sondern Menschen, die Expertise in genau dem, in Klammern relativ engen Teilgebiet des Vortrags, ey, dass es zwei Geschlechter gibt, ist kein relativ enges Teilgebiet von irgendwas. Das ist eine Grundlage. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ich vermute also, dass der Vortrag entweder angewendet wurde, um LNDW, lange Nacht der Wissenschaft, für politische Zwecke zu zweckentfremden, oder um genau den Skandal zu produzieren. Ja, das war alles geplant, Leute. Wacht auf, Schlafschafe, den die Leitung der Humboldt-Uni mit der Absage so brav geliefert hat. Natürlich sollten in der Uni Vorträge über Unterschiede zwischen und Zusammenhänge oder die Abwesenheit von Zusammenhängen zwischen Geschlecht und Gender gehalten werden dürfen, auch solche, die sich an die Öffentlichkeit richten, aber natürlich nur in meinem Sinne. Dass da komplexe Fragen ohne klare Antworten sind, wird es dabei auch kontrovers zugehen. Ja, also gibt schon ein paar klare Antworten, zumindest die noch niemand widerlegt hat, dass es zwei Geschlechter gibt. Dass es keine zufällig ausgewählten Fragen sind, sondern solche, die gesellschaftlich umkämpfte Positionen berühren, muss auch mit Protestkundgebung verschiedener Gruppen gerechnet werden. Ja, das. Aber man kann nicht damit rechnen, dass es irgendwelche Verlage gibt, die auf Buchmessen ihre Bücher zu politischen Themen rausbringen, die aber nicht links sind. Damit kann man nicht rechnen, ne? Das kann man einfach verbieten. Dafür war die lange Nacht der Wissenschaften von vornherein nicht der richtige Ort und nicht der richtige Kontext. Eine Doktorandin, die weder zur Biologie noch Geschlecht noch die Soziologie von Geschlechterrolle noch zur Psychologie von Geschlechteridentität forscht, ist nicht die richtige Referentin. Das hätte schon bei der Programmplanung auffallen müssen. Der Vortrag hinterher abzusagen ist allerdings extrem unklug und unsouverän von der Leitung der HU. Da wäre es angemessener gewesen, die Veranstaltung um Vorträge von tatsächlichen Expertinnen zu ergänzen. Die Absage, um Sicherheitsbedenken zu begründen, ist eine absolute Unverschämtheit, da sie diejenigen, die gegen diese Veranstaltung protestiert haben, Gewalttätigkeit unterstellt und so das Framing einer durch linke Aktivistinnen betriebene Cancel-Culture bedient. Ja, genau. Linke Aktivisten sagen mit allen Mitteln und hier wird geleidet und die Menschen sterben, die bringen sich alle um, weil solche Vorträge gehalten werden. Aber das ist einfach nur das Framing gegen die armen Leute, die nichts falsch gemacht haben. In Wirklichkeit ist die Unileitung und die von ihr mit der Planung Beauftragten erst bei der Programmgestaltung geschlafen und dann versucht haben, das selbstverursachte Problem hastig und mit großer intellektueller und organisatorischer Feigheit aus der Welt zu schaffen. Ja, Glückwunsch. Ja, ich habe mich gefragt, was denn... Also, vielleicht hat die HU das auch nicht selbst entschieden. Vielleicht hat da irgendein Politiker angerufen und gesagt: Ja, Leute, die werden das schon selbst entschieden haben. Ich weiß nicht, warum die das nicht selbst entschieden haben. Ja, klar, haben sie selbst entschieden, aber der Druck war vielleicht trotzdem da. Natürlich war der da. Das war ja auch das, was sie offensichtlich gesagt haben, dass sie die Sicherheit dann nicht herstellen können. Wenn sie sich jetzt dagegen gewehrt hätten, dann hätten sie auch sagen müssen, woher der Druck kommt. Finde ich. Die haben doch gesagt, woher der Druck kommt. Ja, von den Linksleuten, die da irgendwie protestieren. Ja. Aber die haben doch, die können doch gar nicht wirklich Druck ausüben. Das ist doch. Natürlich können die Druck ausüben. Nee, also finde ich nicht eigentlich auf eine HU, das ist ja eigentlich besser die Politik. Und das wird, also ich nehme an, das ist nur eine Theorie. Aber wenn so, wie gesagt, dann hätten sie das mitouten müssen, so richtig. Wo das ja aus der Politik dann herkommt. Ja. Das ist eine Theorie. Also man kann eher sagen, dass sie das notfalls unter Polizeischutz da abhalten müssen, diese Geschichte. Ja, das auch. Ja, ja. Das haben die Leute ja auch mal gesagt, auch der Dieringer und so, die wir letzte Woche hatten, dass ja dieses Ding, was wir uns immer um die Ohren so super schlau, wo immer alle Leute Experten sind für was Meinungsfreiheit bedeutet, im Kontext von was der Staat da gewährleisten muss und so, wo sie ja immer sagen, ja, das bedeutet ja nur, dass man das frei aussieht, das bedeutet aber nicht, dass man Konsequenzen haben muss und so weiter und das Zensur ist nur, wenn es der Staat macht und bla bla. Aber das bedeutet halt eben auch, dass der Staat die Leute schützen muss. Wenn das eine Universität ist und die da Dinge veranstalten oder wenn es Privatpersonen ist, die Dinge veranstalten oder was auch immer und das ist nicht möglich, weil sich da irgendein Mob formiert, der das mit aller Gewalt verhindern will, dann hat der Staat eigentlich eine Pflicht, die Leute, die das machen wollen, vor diesem Mob zu schützen, dass sie das machen können. Und das ist auch diese Meinungsfreiheit in unserem Grundgesetz. Das ist damit abgehandelt. Die Politiker, die würden das zur Not auch noch anrufen. Oder so. Das kann ich mir auch vorstellen. Also das nur, um die Linie nochmal vollzukriegen. Ja. Ja, doof, Mann. Na toll. Und jetzt ist das schon öfter negativ aufgefallen. Ja. Apropos negativ aufgefallen. Ja, bei den Herrn Brandenburg, den ich eigentlich auffordern will, sein Bundestagsmandat aufzugeben, nach dieser Geschichte hier. Schwer erträglichen Unsinn. Das ist doch eine ziemlich harte Bezeichnung für den Inhalt da. Er schreibt hier, zur Meinungsfreiheit gehört auch, schwer erträglichen Unsinn äußern zu dürfen. Zur Wissenschaftsfreiheit gehört, dass auch längst widerlegte Thesen ihren Raum bekommen. Denn das stärkere Argument siegt in der offenen Debatte. Abgesagte Vorträge füttern nur bequeme Vorurteile. Nachfrage von jemandem. Also ist der Unterschied zwischen Geschlecht und Gender eine längst widerlegte These oder wie darf ich Ihren Tweet verstehen? Herr Brandenburg, die Behauptung, es gebe biologisch nur zwei binäre Geschlechter, ist es. Also ist ein schwer erträglicher Unsinn. Längst widerlegte Argumente. Mann und Frau sind schwer. Aber das löst man nicht durch eine Absage. Ja, Herr Brandenburg, suchen Sie sich bitte ein anderes Hobby als die Politik. Vielen Dank. FDP, oje, oje. Nee, Herr Brandenburg, ich distanziere mich. Aber auch die FDP hat auch die Adamann gewählt. Da kommen wir gleich noch zu. Ich distanziere mich in jeder Form von dieser Aussage von Herrn Brandenburg. Nicht in meinem Namen. Ja, aber fragen wir doch mal die Medien. Die werden noch von uns bezahlt, damit sie uns informieren, wie der Wissensstand ist. Mann, Frau, Ende. In der Natur gibt es zwei Geschlechter. Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. So argumentiere... Da kriege ich sofort einen Hass. Ja, kriege ich auch. Man weiß sofort, dass sie das damit jetzt schon wieder in diese Richtung von wegen... Das sind Leute, die ja nur anderen schaden wollen... Und dann irgendwie mit diesem Ding um die Ecke kommen, um das irgendwie zu rechtfertigen, dass sie den anderen Leuten schaden, absichtlich. Ja, und es vermittelt, man soll es nicht sagen, und damit ist es eine neue Sprachregelung wieder und so weiter. So sollte man nicht reden mit diesen Menschen. Wir hören gerade einige, die wohl finden, dass wir zu viel über Geschlechterthemen sprechen. Hochgekocht ist diese alte Debatte, weil die Humboldt-Universität einen Vortrag abgesagt hat. Eine Doktorandin, die keine Spezialistin in diesem Thema ist, wollte über die... Ja, schön. Du hast den Rundbrief auch bekommen, merke ich hier. Ja. Wir müssen Geschlecht entlernen. Die Talking Points sind angekommen. Hast du auch überzeugend vorgelesen. Leigh Alexander war morgens in der WDR-Kantine und hat sie gebrieft. Über die zwei biologischen Geschlechter sprechen. Anhängerinnen und Anhänger dieser These fühlen sich jetzt gecancelt. Dabei ist das Mann-Frau-Schema problematisch. Stand der Wissenschaft ist längst, so eindeutig ist es nicht. Nicht alle Menschen werden mit eindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren. Zum Beispiel gibt es Menschen, die haben XY-Chromosomen und gleichzeitig Eierstöcke. Andere haben gleichzeitig männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale. Aber wie viele von denen gibt es? Oder kann man sagen, das sind vielleicht auch eher vielleicht die Spielerei in der Natur, Fehler passieren. Das ist ja auch egal, weil das ändert ja alles nichts an der Tatsache, wie dieses Geschlecht funktioniert. Abweichung. Ja, und das kommt ja auch in dem Vortrag alles vor, dass ja auch teilweise diese Geschlechtsmerkmale gar nicht auf XY-Chromosomen drauf sind bei irgendwelchen Tieren und so. Aber dass es trotzdem dann zwei Geschlechter sind. Ja, und also, wo sie dann einspringt in der Erklärung, da heißt es in anderen Sendungen, der Fachmann so und so, der Professor, hast du nicht gesehen, sagt dazu Folgendes oder so. Das lassen sie auch hier weg zum Beispiel. Da gibt es keinen richtigen Protagonisten, der das darstellen möchte wohl. Ja, ist längst nicht so eindeutig, ne? Das ist ja Bescheid. Geschlechtsorgane. Allein diese intersexuellen Menschen machen schätzungsweise 1-2% aus. Und es gibt noch weitere Variationen. Halt. Ich hoffe, mein Feuermelder hat sich jetzt beruhigt. Ich dachte schon, das wäre eine Markierung in diesem Video gewesen. Nee, das Ding ist, sie sagt jetzt hier 1-2%. Darüber habe ich gestern einen interessanten Thread und nach dem Thread noch einen Artikel gelesen. Sie geht hier von einer Schätzung von einer Wissenschaftlerin aus. Und derjenige, der diesen Artikel darüber geschrieben hat, hat es ziemlich zerpflückt und hat gesagt, die 5 meist häufigst genannten Krankheitsbilder in diesen 1-2% oder halt wie auch immer man das nennen will, Phänotypen, sind keine Intersexuellen, sondern das sind andere Entwicklungsstörungen, die aber mit Intersexualität rein gar nichts zu tun haben. Wenn man darunter rechnet, kommt man dann halt irgendwie auf 1 zu 100.000 ungefähr. Und das ist was ganz anderes als 1-2%. Aber die Zahl hört sich natürlich besser an, wenn man Leuten, die sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben, einen durch die Augen wischen will. Du musst ja nur die Transmenschen mitzählen, dann kommst du schon auf deine 2%. Ja, dann kommst du auf die 2%, sicher. Aber was sie halt hier erzählt, ist unwissenschaftlicher Blödsinn. Ja, und die Tatsache, dass dieses Inter-Ding zum Trans-Thema und Self-ID und so überhaupt nicht passt, dazu gehört. Gar nicht, und Na, das haben wir jetzt schon so oft gesagt. Und das ist ja auch offensichtlich eigentlich, aber wir probieren es halt immer noch. Macht die Augen weit auf, liebe Zuschauer. Wir schütten euch auch keinen Sand in die Augen. Diese Nicht zu Schaufel, die wir haben, und differenzieren. dieser dicke Sandberg, das Ja. sind reiner Zufall. Das ist der Dog-Whistle, wenn du mich auf die Schaufel ansprichst. Weiterhin an dem Mann-Frau-Schema festhält, macht diese Vielfalt unsichtbar. Mann, Frau, Ende. In der Natur gibt es zwei Geschlechter. Das wird man ja wohl noch mal sagen. Achso, da ging es ja von vorne Gut. los. Ja. Das ist ein gutes Statement, ja, Oh okay. Mann, ey. Warum soll es auch darum gehen? Es geht wohl eher um die Wahrheit oder so. Ne? Person mit Vollbrecht geht es um die biologische Zweigeschlechtlichkeit. Ja. Das ist jetzt aber der Vorfall, oder steht da noch was Besonderes drin? Das ist eigentlich der Vorfall, um den es Ah, geht. Moment, Moment, Moment. Ja, genau. Das ist das Ding. Ich habe es gerade nicht erkannt. Das ist ein Interview mit der Mediensoziologin Ma, die wie als Frau Dr. Ma angesprochen wird. Vornamen scheint sie nicht zu haben. Dann erzählt sie die Geschichte, die passiert ist. Oder, von gewaltbereiten Aktivisten kann keine Rede sein. Vielmehr geht es um Menschen mit Zivilcourage, die zu Oh, Recht über fuck neue off. Radikalisierungsformen in unserer Gesellschaft besorgt sind. Dazu zählen auch jene Menschen, die Formen der Menschenfeindlichkeit, die sich einerseits in den Nimbus einer scheinbaren Rationalität kleiden, aber andererseits auch Muster, Symbole und Dog-Whistles der rechtsextremen Meme-Kultur von Plattformen wie 4chan oder 8chan bedienen. Wieder diese Quellen. Wo? In dem sagen, es gibt zwei Geschlechter, oder was? Mit Geschlecht ist nicht Geschlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt, ist der Vortrag überschrieben. Mit welchen Argumenten will Vollbrecht ihre These belegen? Ich denke, es geht und ging in diesem Vortrag nicht um Argumente oder wissenschaftliche Thesen. Der Vortrag war und ist vielmehr Bestandteil einer regressiven Kommunikationsstrategie jener AkteurInnen, denen die bis jetzt noch bestehende Offenheit unserer Gesellschaft ein Dorn im Auge ist. Frau Vollbricht, Ihre MitautorInnen des queerfeindlichen Gastbeitrags in der Springer-Zeitung Die Welt sowie deren Flying Monkeys der sogenannten Sift-Twitter-Bubble zielen darauf, ab Transmenschen, SexarbeiterInnen und Menschen mit Behinderung als die anderen, die Gefährlichen, die Degenerierten zu labeln. Können Sie das konkretisieren? Beispielsweise werden von solchen Accounts Menschen wie die Journalistin Georgine Kellermann und der Behindertenaktivist Raul Krauthausen als pädophiler Mann im Kleid oder funktionsloser Raumstaubsauger bezeichnet. Häufig bedrohen und provozieren diese Zirkel auch jüngere queere Menschen in den sozialen Was Netzwerken. zum Teufel hat das mit dem Vortrag von der zu tun? Gar nichts. Die Flying Monkeys, Chris. Weniger als nichts. System Don, Don, Don, Don Don, Sift-Twitter. Don. Don Sift-Twitter-Gate. Haben Sie Beispiele? Ein gutes Beispiel ist der Fall einer transsexuellen Sexarbeiterin, die sich bei mir gemeldet hat. Sie wurde zunächst von Frau Vollbrecht mehrfach auf Twitter mit dem falschen Pronomen angesprochen und beleidigt. Es handelte sich um jemanden, der seinen Personenstand und Geschlechtseintrag legal nach dem transsexuellen Gesetz von 1980 hat ändern lassen. Als diese Person im Eifer des Gefechts dann noch etwas Beleidigendes erwiderte, hat Vollbrecht einen Screenshot angefertigt und geteilt. Unmittelbar danach haben andere Accounts das Zeichen verstanden. Diese Person wurde mit teils übelsten Beleidigungen überzogen, angezeigt und gedoxt. Eine ganz klar koordinierte Einschüchterungsstrategie, die insbesondere gegen vulnerable Menschen gut funktioniert. Es geht und ging, Personen wie Marie-Louise Vollbrecht übrigens nie um biologische Zweigeschlechtlichkeit, sondern darum, Menschen wie die Politikerin Tessa Ganserer oder auch mich selbst mit Hilfe einer rückwärtsgewandten Moral des Normalen erneut aus der Gesellschaft zu drängen. Also ich würde mal tippen, wenn man da jetzt nachgeschaut würde, wen das da betroffen hat, die Sache, die sie eben erzählt hatten, dann ist es wahrscheinlich irgendwas, wo die da sich behakt haben über irgendein Thema, wahrscheinlich diese Sexarbeit oder so. Die Frau Vollbrecht scheint da ja dagegen zu sein. Und ja, da werden da solche Behauptungen gestreut, dass man da irgendwie jetzt bedroht wäre, wenn man mit denen geredet hat oder so. Kennt man ja auch. Also ich bin mir absolut sicher, dass sie da nicht irgendwen auf die draufgehetzt hat. Was ist der Bezug zu Marie-Louise Vollbrecht? Im Falle der Wissenschaft kann das Werk nicht vollständig aus seinem Entstehungskontext und den sozialen Vorstellungen seiner VerfasserInnen abgelöst werden. Es kann zum Beispiel gefragt werden, warum Frau Vollbrecht in ihrem Vortrag zwar über das Geschlecht von Seeanemonen und anderen wirbellosen Tieren, welche sich sowohl asexuell als auch zweigeschlechtlich vermehren können, nicht aber über andere Lebewesen, wie zum Beispiel gewisse Schleimarten oder Pilze, gesprochen hat, die in einem sehr generellen Sinn die Tendenz zur Zweigeschlechtlichkeit unterlaufen. Indem sie sich geschlechtslos fortpflanzen, oder wie? Es gibt ja auch wohl Lebewesen, die sich durch Selbstklonung oder so fortpflanzen. Ne? Ja, das kam ja in dem Vortrag auch vor. Okay. Geschlechtslose Fortpflanzung und zweigeschlechtliche Fortpflanzung, mehr gibt es ja nicht. Ja, eigentlich nicht. Ne? Die Uni will den Vortrag im Kontext einer Diskussionsrunde nachholen. Ist das der richtige Rahmen? Marie-Louise Vollbrecht sollte ihren Vortrag halten. Dennoch sollte aus interdisziplinärer und transdisziplinärer Perspektive der Fall beispielsweise mit einem Symposium aufgearbeitet werden. Vielleicht sollten dabei auch jene zu Wort kommen, die durch Vollbrechts destruktiven Aktivismus zu Schaden gekommen sind. Auch sollte sich die Universitätsverwaltung bei den StudentInnen des AKJ entschuldigen. Diese müssen schließlich als Sündenböcke herhalten. Ja, weil sie die Demo angestiftet haben. Sündenböcke. Sündenböcke sind Böcke, die keine Schuld haben, die man dann verbrannt hat. Symbolisch, um die eigene Schuld loszuwerden. Aber Sündenböcke können nicht die sein, die die Absage des Vortrags verursacht haben. Das weißt du, Mar? Und dann geht es nochmal um den Weltartikel. Die Autorinnen haben selbst sämtlich akademische Titel. Handelt es sich bei diesen Autorinnen etwa um ErziehungswissenschaftlerInnen oder um MedienwissenschaftlerInnen, die vielleicht zusammen mit SexologInnen konstruktiv an Aufklärungsthemen für Kinder und Jugendliche arbeiten? Mitnichten. Vielmehr haben wir es mit einer Gruppe von Menschen zu tun, die Diskursmacht einfordert, ohne jedoch die fachlichen Voraussetzungen für diese mitzubringen. Entsprechend unwissenschaftlich war dann auch das verlinkte Dossier. Das ist echt eine Frechheit. Einzig der Kinder- und Jugendpsychiater Alexander Korte verfügte über eine gewisse Fachkenntnis. Diese ist jedoch stark durch sein christlich-konservatives Weltbild überformt, wodurch er wiederum in Fachkreisen umstritten ist und von ehemaligen PatientInnen heftig kritisiert wird. Ja, viel mehr. Weiß ich auch gar nicht zu sagen. Schon hart, ja, dass man so viele solche Stimmen überhaupt irgendwie auftreiben kann, finde ich schon erstaunlich, aber gut. Das ist ja alles noch viel schlimmer. Ja, und hier haben wir halt nochmal aus der queeren Ecke einen Artikel, der natürlich dann entsprechend überzogen und aggressiv ist, aber wir wissen ja, das steht ihnen zu. Wer nicht zwischen Mann und Frau unterscheiden kann, tut sich auch schwer damit, zwischen Liberalismus und Rechtsextremismus zu unterscheiden, sagt Alexander Korte. Einspruch. Als Trans-Aktivistin kann ich das sehr gut unterscheiden. Nur ist eben reaktionäres Denken keine Frage von politisch links oder rechts. Das geht durch alle politischen Farben und Standorte, wie offenbar auch die Dummheit nicht parteigebunden ist und wir uns deshalb nicht wundern sollen, wenn unter den Gegnern auch etliche Grüne zu finden sind. Ich lasse es einfach bei dem Zitat. Schön. Ja, und hier haben wir die andere Seite mit der Medaille. Es gab in Köln einen sogenannten Dyke March. Da wird der Deich treffen sich Lesben aus der Köln und der Umgebung, dem ganzen Bundesgebiet und haben da halt so was wie einen Christopher Street Day für sich selber. Am vergangenen Samstag kam es beim lesbischen Dykemarsch in Köln zu Ausschreitungen zwischen Lesben und queeren Aktivisten. Dabei wurde eine lesbische Frau verletzt. Was war geschehen? Mehrere lesbische Frauen entfalteten in der Nähe des Kölner Doms über einer Unterführung durch die Teilnehmer des Dykemarsches gingen verschiedene Transparente und eine Regenbogenflagge mit der Aufschrift LGB. Auf einem Transparent stand Lesbe, homosexuell, nicht queer. Wir haben vorhin gelernt, das ist eine Dog Whistle. Ne? Zudem war die bekannte Lesbenflagge mit Streitaxt zu sehen. Nach Zeugenaussagen wurden die lesbischen Frauen, darunter auch die Mitglieder der LGB Alliance, von rund 5 queeren Aktivisten brutal angegriffen. Ja. Cool, die Lesben machen jetzt einen Dickmarsch, ja? Das ist komisch. Aber ich finde es krass. Also, da wird uns ja gesagt, das ist deren gutes Recht. Und in der nächsten Nachricht lesen wir davon, dass die körperlich Menschen angreifen. Ist das jetzt immer noch das gute Recht von den Sascha Lobo oder Dr. Mal? Können Sie mir da was zu sagen? Man muss das verstehen, diese Aggressivität. Das war die Aussage. Hm. Naja. J.K. Rowling wurde auf Twitter gedoxt, mal wieder, diesmal mit dem Bild einer Rohrbombe und einer Bauanleitung für eine Rohrbombe zusammen. Die Person haben sie jetzt gefangen oder gefasst oder identifiziert. Und wenn du mal ein bisschen runterscrollst, sehen wir die Person vielleicht. Ach nee, die Bilder sind weg. Ne? Ist der übliche Sojaboy. Also hier haben wir einmal den Tweet von J.K. Rowling, einen Original-Tweet. Also jemanden, der sich als männlicher Feminist bezeichnet, der die üblichen Sachen erfüllt. Oh mein Gott. Also jemand, der auch sehr engagiert ist, Youth Against Racism, Rosa, Student Union, all diese Dinge. Und was ich eigentlich interessant fand an dem Artikel, war der Satz hier: Earlier this year, Rowling's fantasized death was celebrated in an Amazon best-selling gore novel titled Manhunt. Described as an LGBTQ horror, the plot of the book is centered around trans-identified males graphically murdering feminists, referred to as TERFs. Also da schreibt jemand ein Buch und veröffentlicht es auf Amazon, in dem J.K. Rowling sogar gleich zweimal metaphorisch hingerichtet wird und man sich an diesen Sachen erfreut. Und das ist ein Amazon-Bestselling-Novel und man darf aber nicht sagen, dass die zu aggressiv sind, wenn sie darüber schreiben, dass sie gerne jemanden umbringen möchten auf grausame Art und Weise. Das ist gemein. Das ist alles ganz normal. Und angefangen hat das mit J.K. Rowling ja alles, weil sie sich für Maya Forstatter eingesetzt hat, die bei einem Think Tank gearbeitet hat. Der hieß Center for Global Development. Das haben wir in der nächsten Quelle. Da gab es nämlich einen Prozess und der Prozess ist jetzt zu Ende und das Ende hat J.K. Rowling auf Twitter auch gefeiert und daher habe ich diesen Link, nämlich diese Dame, die Maya Forstatter, hat bei diesem Think Tank als freie Mitarbeiterin gearbeitet und hat dann gefragt, wie das aussieht, ob man dann nicht auch über eine Festanstellung reden kann und so und dann gesagt bekommen, nee, keine Festanstellung, übrigens auch keine weitere Beschäftigung als freie Mitarbeiterin. Und die ist dann mal in sich gegangen, hat sich überlegt, da waren schon einige Leute, die mich scheiße fanden, weil ich mich halt gegen woke Geschichten geäußert habe. Hier wird das als Gender Critical Beliefs bezeichnet. Und sie hat gesagt, das sind meine grundsätzlichen Überzeugungen und wenn ich dadurch schlechter gestellt werde, möchte ich eine Entschädigung haben. Und die hat sie jetzt vom Gericht zugesprochen bekommen. Was meiner Meinung nach eine gute Entwicklung ist, dass halt jemand sagen darf, was er denkt, ohne dafür halt benachteiligt zu werden. Sollte eigentlich in der Demokratie Grundlage von allem sein, ist es aber offensichtlich nicht. Ja, und das war der Grund, warum J.K. Rowling gekreuzigt worden ist, weil sie sich für diese Frau eingesetzt hat, beziehungsweise ihre Solidarität bekundet hat. Nur mal nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, was Schreckliches J.K. Rowling eigentlich wirklich gemacht hat. Schlimme Person. Ja, und hier sehen. Bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Frauen mit K.O.-Tropfen bei SPD-Sommerfest gefügig gemacht. Hier gibt es nichts zu sehen, weil Frauenrecht über alles und wir brauchen da nicht weiter drüber zu sprechen. Ne? So kommt mir das irgendwie vor. Ich habe eine Verschwörungstheorie, was das angeht. Und zwar? Eine von den Linken, also ich war es nicht. Ich habe die SPD zerstört. Nee, ich war in Wuppertal. Meine Verschwörungstheorie lautet, dass das jetzt das neue Thema wird, was sie jetzt auf die Agenda setzen wollen. Und dass sie da jetzt mal einen aktuellen Aufhänger brauchen, um darauf hinzuweisen, dass sie da ja irgendwas tun müssen jetzt. Und das ist dann jetzt halt die Gelegenheit, das zu tun. Das ist meine Verschwörungstheorie. Aber mal gucken, ob das dann so laufen wird, werden wir ja dann sehen. Was ich für Getränke gelesen? Passiert es nichts, oder wie? So richtig. Passiert es nichts, oder was? Weiß ich nicht. Was steht in der Artikel drin? Ich habe den nicht eingereicht. Von Price, ja, glaube ich. So, es gab im Endeffekt eine Sommerparty zu Ende des aktuellen Plenarzyklus. Die große Sommerparty der SPD-Fraktion, die halt immer da am Kanzleramt gehalten wird, wo halt die Mitglieder des Bundestages und die Mitarbeiter von denen dort eine große Sause machen. Und eine geschlossene Einladungsliste, deswegen sollte an sich mit dem Personal, das da vor Ort war, relativ leicht nachvollziehbar sein für die Polizei, wer da in Frage kommt im Verdächtigenkreis. Und da sind bis zu 8 Frauen oder vielleicht ist jetzt schon wieder ein bisschen mehr, die ganze Sache ist so rausgetröpfelt am Freitag und am Samstag wurde es immer wieder ein bisschen aktualisiert. 8 Frauen wurden halt K.O.-Tropfen verabreicht. Was da sonst weiter passiert ist, weiß man nicht so ganz genau. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Und zwar wurden in der Tagesschau sogar darüber berichtet. Ich weiß jetzt nicht, ob im Fernsehen oder nur auf der Internetseite. Das ist irgendwie ganz ernst. Ja, die Tagesschau jetzt nicht mehr so. Aber mir ist das Thema einfach dadurch aufgefallen, weil ich das aus dem englischsprachigen Raum mitbekommen habe, über eine AfP-Meldung. Weil normalerweise wäre das doch eigentlich aus verschiedenen Gründen eine Sache, die Twitter dominieren sollte, ja, die dann doch ein bisschen von den Pro-SPD-Leuten und Kontra-SPD-Leuten und von der ganzen Frauenrechtsbubble doch mal so ein bisschen als Aufhänger genutzt werden sollte, um das kontrovers zu diskutieren. Aber weiterhin ist auf Twitter kaum was dazu zu finden. Also mich hat das Thema so überrascht, weil ich mir gedacht habe, Moment mal, das hätte doch total explodieren müssen auf den Social Medias, aber weil es ist ja an sich schon eine krasse Angelegenheit. Ne? Also ich finde das auch nicht schön. Ne? Wir haben hier einen waschechten Fall von Frauenmissbrauch. Ne? Wie gesagt, ich hoffe mal, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Aber da gäbe es doch genug Anlass, rechtschaffend zu sein und sich darüber aufzuregen und zu empören. Sei es, wie komisch die SPD drauf ist oder halt, wie gesagt, aus frauenrechten Sicht, ja, toxische Maskulinität und so weiter und so fort. Das zeigt wieder, das Patriarchat ist im letzten Winkel. Ja, aber da herrscht wirklich sehr viel Funkstille. Das wundert mich einfach total. Ne? Ja, und du, ich meine, 8 gesagt, Leute dass das oder so. Genommen wird, um da wieder ein Thema weiter voranzutreiben. Würde ich auch sehen, aber gerade unter dem Aspekt ist es halt seltsam, dass es so wenig medial breit getreten wurde, dieses Thema. Nee, die SPD hat aber keinen Einfluss auf die Presse, das kenne ich nicht, das habe ich noch nie von gehört. Ja, aber wie gesagt, die Berichterstattung darüber läuft, aber die Social-Media-Diskussion darüber läuft irgendwie nicht so, finde ich ganz seltsam. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, ich hatte das bei den Holland-Protesten auch den Eindruck, dass sie das irgendwie raushalten mit Twitter. Also hier im Chat heißt es ja auch schon, dass das schwer nachzuweisen wäre mit diesen Tropfen und keine Ahnung. Also vor allen Dingen 8 Leute. Also Keine Ahnung. Ach so, meinst du, das hat sich jemand ausgedacht, um, keine Ahnung, politisch irgendwas zu erzählen? Naja, oder die Leute haben sich einfach besoffen und dann... Ja. Irgendwie... Also Tequila ist jetzt so stark, hätte ich gar nicht gedacht. Hey, wie gesagt, also, das war so ein K.O.-Tropfen. Wir können uns gar nicht mehr erinnern, was wir gestern gemacht haben. K.O.-Tropfen, ja. Dirty Harry, oder wie heißt der K.O.-Tropfen? Ja, ihr habt Lauterbach gesagt, dass er ein Arschloch ist. Ja, das waren nur diese K.O.-Tropfen. Ja, weiß gut, ich nicht. Wie gesagt, sei es jetzt so oder so, ne, ob die sich irgendwas anders gegeben haben und hinterher aus Gesichtswahrungsgründen gesagt haben, oh Gott, mir wurde was eingeflößt. Der Lauterbach hat Fisch studiert. Alles wunderbar, aber wir haben hier eine parteiinterne Party im Berliner Regierungsbezirk, wo sowas passiert ist und die Polizei ermittelt. Deswegen wundert es mich einfach, dass ja, das Thema... Drogen im Bundestag hat es auch noch nie gegeben, ne, nach allem, was ich weiß. So. Wie war das irgendwie? Die haben ja da mal die Toiletten untersucht auf Kokain und jede Menge gefunden. Ja. Danach durften die Journalisten nicht mehr in den Bundestag. Weil da der Dealer rumläuft. Ja, also wie gesagt, einfach nur sehr seltsam. Ne? Und ich meine, klar, ich meine Drogenkonsum auf Partys, ja, K.O.-Tropfen, ja, kommt immer mal wieder öfters vor. Aber das ist doch mittlerweile nicht so weit verbreitet, dass es keine Meldung mehr wert ist. Beziehungsweise die Meldungen sind ja rausgegangen, nur die Resonanz auf den Social-Media-Kanälen war einfach überhaupt nicht vorhanden. Finde ich einfach sehr seltsam. Naja. Tja, Twitter will auch sauber bleiben vielleicht. Mehr so cleane Themen sind schöner, als mit Fußball oder so. Meinst du, das war... die Verfassungsschüler waren das, meint Bio-Theoretikus. Ach, das war jetzt falsch zitiert. Tja, Gamers are terrible people and we should stop being okay with it. Artikel nicht aufgemacht. K.O.-Tropfen ein, oder wie? Ja, die machen alles, die zerstören alles. Die Ideologisch. Gamer, wie immer. Die sagen zum Beispiel Frauen, die Valorant streamen, sie sollen zurückgehen und Halo spielen. Ganz, ganz wichtig. A new Monkey Island game was given a full reveal recently, which included a brand new art style. I'll be honest, I don't really like it. Guybrush looks a bit like a rotten banana, and the whole thing reminds me of those British 90s cartoons I resented being made to watch, when all I wanted was the Americana of The Simpsons, Rugrats, and Doug. Finde ich schon mal lustig. Er redet drei Sätze lange über sich selber und fast gar nicht über das Spiel. Ja, ich habe aber keine Drohbotschaften an die Entwickler geschickt. Das haben aber andere Leute getan. Bla, bla, bla, bla. Man hat dreckige Unterwäsche nach den Entwicklern geworfen. Und das ist nicht das erste Mal. Auch schon bei God of War war das so. Und dann gab es Vergewaltigungsdrohungen und hin und her und Silly little gamer and silly little penis pictures, but this is a campaign of sexual harassment. Ja, ja, ja. Es gibt Arschlöcher überall, aber was hat das mit Gamern zu tun, Stacey Henley? Bisschen aus der Zeit gefallen, der Artikel, oder? Das ist so, als wäre der von 2014. Mhm. Gamers have stepped up the usual brand of toxic harassment recently. Ja, klar. Ja. Die sind aufgestiegen. Recently. Sind jetzt Level 4. Können den Donnerschlag. Echt, geh weg. Stacey Henley, geh weg. Ja, hier gibt es ein neues, schönes Buch. Mhm. Wie wir mit der kolonialen Vergangenheit unserer Sprache umgehen, von Susan Arndt. Ja, um es einfach kurz zu machen, hier wird ein riesiger Bogen geschlagen. Von Jahr 1492, wo Königin Isabella I. von Kastilien und ihr Mann Ferdinand V. das Königreich Granada in Südspanien eroberten, die letzte Bastion der muslimischen Mauren in Spanien. Nach dieser Eroberung begann Königin Isabella Juden und Muslime auszuweisen, ihren Besitz zu konfiszieren und Sondersteuern zu erheben. Unter der Prämisse, dass das Christentum den anderen Religionen grundsätzlich übergeordnet sei. So, und das wäre quasi die Proto-Wurzel. Jetzt, ich meine, Gamergate gab es damals natürlich auch, aber das war die andere Proto-Wurzel, wie diese ganze rassistische Sprachnorm und ein Volk stellt sich über das andere irgendwie zustande gekommen wäre. Meint die Dame, ne, weil vor 1492 gab es sowas natürlich gar nicht. Egal. Aber so argumentiert die. Und die meint, dass halt seit dem Zeitraum sich in der europäischen Sprachkultur und dementsprechend auch in der deutschen Sprachkultur halt diese rassistischen Wörter und rassistischen Phrasen festgesetzt haben, um immer wieder politisch Kapital daraus zu schlagen, beziehungsweise halt Leute zu enteignen, und andere Leute runterzumachen, ne? Und es war wichtig, weil man hat eine gewisse kognitive Dissonanz damals gehabt, weil im Europa der frühen Neuzeit wurden humanistische Ideale propagiert. Citation needed. Und währenddessen wurden Völkermorde in halt Südamerika und anderen Territorien begangen, in Afrika und sonst was. Und da dies zu den europäischen Prinzipien in krassem Widerspruch stand, Citation needed, mussten die europäischen Eroberer Wege finden, etwas zu legitimieren, für das es eigentlich keine Legitimation gab. So, und das ist die Grundlage dieser rassistischen Sprache. Die Idee wurde so erweitert, dass aufgrund der Hautfarbe Menschen verschiedenen Rassen zugeordnet wurden, denen dann Qualitäten zu- oder abgesprochen wurden. Dies diente dann den Europäern als Rechtfertigung, die Natur zu besiedeln und die Menschen, die in ihr lebten, zu kolonisieren. So wurde das rassistische Sprachsystem aufgebaut. Ja, und das zieht sich natürlich bis heute durch. Ne? Und der Kolonialismus ist zu einem politischen System geworden, der viele intellektuell beeinflusst hat, der Menschen dazu gebracht hat, Menschen anhand ihrer Hautfarbe wahrzunehmen, ob sie das wollen oder nicht. Deswegen werden noch heute, obschon wir denken, dass alle Menschen gleich sind, viele Schwarze, Indigene und People of Color ganz kontinuierlich von weißen Privilegien ausgeschlossen. Ne? Versteht ihr, ne? Weil wegen der koloniellen Sprachregelung werden heute weiterhin die Leute ausgeschlossen, ob wir das wollen oder nicht. Nicht so richtig. Weil wir haben ja gar keinen Einfluss auf unser Handeln und unser Tun. Ja. Und sie schlägt 5 Wege vor, um rassistische Ausdrücke zu identifizieren. Erstens, wann und wo hat der Ausspruch seinen Ursprung? Stammt er aus der Kolonialzeit und wie zeigt sich das? Da würden mir jetzt ganz viele Worte einfallen, die nicht kolonialen Ursprung haben, aber egal. Es wurde gibt sicher viele Worte, die kolonialen Ursprung haben. Ja, weil weiß man ja, weil ganz viele Worte, die heute rassistisch sind, hatten ja nicht ursprünglich mal eine ganz andere Bedeutung. Zweitens, impliziert der Ausdruck, dass es Menschenrassen gibt, suggeriert der Ausdruck, dass die angesprochene Person naturnah und entfernt von Vernunft ist. Sowas wie indigene Völker. Oder naturverbunden? Oder was jetzt? Drittens, greift der Ausdruck auf koloniale Vorstellungen oder Klischees zurück? Zum Beispiel auf eine halbnackte Person, die Federn trägt. Wie Indianer? Oder was jetzt? Die Mädels im Moulin Rouge meinen die, glaube ich. Ihr merkt schon, das sind hier hochwissenschaftliche Kriterien, die die Dame anlegt. Jetzt Achtung! Viertens, in welchem Kontext wird der Ausdruck verwendet? Okay, das führt das Ganze schon total ad absurdum, was sie hier sagt. Aber nee, normalerweise ist auch Kontext egal. Man darf bestimmte Worte einfach nicht sagen. Und hat sie nicht vorhin gesagt, dass Menschen durch die Sprache geprägt sind und Menschen dann anhand ihrer Hautfarbe wahrnehmen, ob sie das wollen oder nicht? Was hat denn das damit Kontext zu tun? Und schließlich, fünftens, schließt der Ausdruck Menschen von einer weißen Norm aus. Beispiele wären Ureinwohner, Buschmann oder Eskimo. Ja, jetzt wissen wir, warum Eskimo Callboy jetzt Electric Callboy heißt. Moment mal, Buschmänner sind ein Volk in Südafrika. Also, ich meine. Ja, aber das ist doch der ursprüngliche Begriff, der aus dem Kolonialismus geprägt ist. Oh. Aber hier, wir können alle ganz ruhig sein. Die Dame sagt, ich halte nichts von Sprachverboten. Das bringt uns gar nichts, denn selbst wenn die Ausdrücke nicht gesagt werden, reflektieren die Menschen nicht und ändern auch nicht die internalisierten Bilder. Also es bringt alles nichts. Ihr seid alles Rassisten, müsst ihr einfach verstehen, ob ihr es wollt oder nicht. Ne? Also ja, wieder ein Bild, ganz anders. Was uns allen vorzeigt, warum wir alle Rassisten sind und wir auch überhaupt nichts dagegen tun können Und wir sollen unsere Sprache ändern, aber es bringt nichts, wenn wir die Sprache ändern, weil wir meinen es ja trotzdem. Ne, also, das ist aber gemeint. Wir sind alles böse Kolonialisten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere privatesten Sachen. Ne? Ihr kennt ja alle Scrabble, das Spiel, wo ihr mit einer Buchstabensuppe irgendwelche Wörter macht. Da stelle ich mir direkt die Frage, wenn man L, B, G und T hat, ist das ein Wort, was bei Scrabble funktioniert oder nicht? Gute Frage, ne? Ist ja. BVB ein Wort? Ja, normalerweise ist es ja so, dass man sich vorher einigt, okay, welche Wörter nehmen wir? Nehmen wir irgendwie ein Lexikon oder sonst irgendwas oder können wir argumentieren, dann werden diese Wörter gemacht. Aber es gibt natürlich auch offizielle Scrabble-Spielligen und die sind dann an einen Katalog gebunden, den der Spielhersteller Mattel bzw. Hasbro rausbringt. Und ja, die haben sich jetzt den wichtigen Dingen des Lebens angenommen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt in Amerika eine Liste von 400 Wörtern, die wir nicht mehr benutzen dürfen, und international eine Liste von 200 Wörtern, die wir nicht mehr benutzen dürfen. Was? Ihr wollt die Liste haben? Kriegt ihr nicht. Aber ihr könnt auf unserer Webseite, da haben wir extra ein Portal eingerichtet, da könnt ihr jetzt das Wort eingeben, ob es das gibt oder nicht. Und dann kriegt ihr die Rückmeldung, ja oder nein. Und jetzt dreimal dürft ihr raten, welche Wörter dann natürlich nicht funktionieren. Ich sag mal direkt, Bitch geht zum Beispiel, weil Bitch ist ja eine weibliche Hündin. Ne? Und Dick geht auch, weil Dick ist ja ein Privatdetektiv, ne, im englischen Raum. Aber Kant geht zum Beispiel nicht, weil das hat ja nur eine Bedeutung und nicht irgendeine andere. Weitere Sachen, zum Beispiel Parky, darf man nicht mehr sagen. Ne, natürlich Shiksha, a derogatory Jewish term, war mir jetzt noch nicht so ganz bekannt. Fenian, an Irish Republican, ist wohl auch derogatory, weil Republikaner, das kann ja nur sein. Du kennst die germanisierte Version, Schickse. Ah, okay. Du Scheiße. Okay. Hatte ich jetzt mit was anderem assoziiert, aber gut. Ja, und einfach nur lustig. Ne? Virtual Signaling, ich meine, für den durchschnittlichen Spieler, der zu Hause das Spiel spielt, hat das gar keine Auswirkung. Aber für die Spielliga hatte das jetzt schon die Auswirkung, dass die Leute gesagt haben, Moment mal, wenn ich einfach nicht mehr weiß, welche Wörter jetzt aus welchen Gründen nicht mehr auf der Liste sind und wir auch gar keine Liste bekommen, dann kann ich das jetzt nicht mehr professionell weitermachen. Und da haben viele Spieler aus der australischen und aus der amerikanischen offiziellen Scrabble-Liga sich zurückgezogen. Immerhin. Ein Verlust für die Menschheit natürlich. Ja, absolut. Das ist ja das Medienereignis immer, wenn die Scrabble-Liga spielt, aber ja, es ist einfach nur, war ja auch im Endeffekt nur eine Frage der Zeit, ne? Weil alles, was mit Wörtern zu tun hat, ja. Darf ich als Deutscherin dann noch das alte deutsche Holzblasinstrument Fagott legen? Ja, also ich habe geguckt, wie das aussieht bei einer deutschen Sache, und da gibt es zwar eine deutsche Scrabble-Liga, aber die haben da jetzt irgendwie, das heißt, es ist jetzt erstmal nur für den englischsprachigen Raum relevant. Aber wenn das ein Update gibt, dann komme ich nochmal drauf zurück. Dass auch ihr deutschen Scrabble-Spieler wisst, was ihr sagen dürft und nicht in euren eigenen vier Wänden. Weil das Privat ist politisch, müsst ihr wissen. Ja? Und Spaß, ja, Spaß darf man doch nicht haben beim Scrabble-Spielen. Hallo, das ist ernsthafte Sache. Tot ernst! Ne, wenn ihr da irgendwie bestimmte böse Wörter schreibt, ne, dann fühlt sich irgendwer diskriminiert, der es zwar gar nicht mitbekommt, aber ne, der Gedanke, der ist erzählt. Ja, Racial Apathy. Eine schöne neue Wendung. Ne? Ihr kennt ja alle Rassismus, ne? Aber kennt ja auch Racial Apathy. Das ist was ganz, ganz Böses, was ganz Bevölkerungszersetzendes, und diskriminierte Gruppen leiden darunter. Ne? Racial Apathy ist im Endeffekt der Belief that black people or other oppressed people no longer experience prejudice in today's world. Und das ist auf einem Level mit Racism. Ja, müsst ihr verstehen, weil wenn ihr meint, dass irgendwie die Gesellschaft so weit gekommen ist, dass alle Leute nach ihrer Fasson glücklich werden könnten und dass es nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, dann nein, nein, nein, nein, nein. Dann seid ihr ganz böse. Das ist Racial Apathy. Jetzt wisst ihr ganz genau. Ja, wer denkt, I don't care about racism, it's not my issue, das ist racial apathy. Das ist ganz, ganz, ganz böse. Nur damals war alles ganz schlimm, aber heute sind wir ja rechtlich gleichgestellt. Nein, nein, nein, dürft ihr nicht sagen, das ist racial apathy. Das ist ganz, ganz, ganz böse. Ja, und da man jetzt dieses neue Themenfeld entdeckt hat, hat man herausgefunden, dass es gar nichts bringt, wenn ihr irgendwie in gemischten Gruppen seid. Ne? Also nur, weil ihr irgendwie schwarze Freunde habt und euch deswegen das Ganze total egal ist und ihr auch nicht gegen die Leute diskriminiert, heißt das nicht, dass die Diskriminierung gesamtgesellschaftlich zurückgeht. Das Einzige, was zunimmt, ist eure Racial Apathy. Also ihr seid vielleicht dann keine Rassisten mehr, weil ihr seid Racial Apathic. Und das ist genauso schlimm. Ja, according to intergroup contact theory, interracial contact should contribute to decreases in racial apathy among whites, but it doesn't. Racial apathy influences someone's political ideology as opposed to the reverse. Heißt, wenn ihr racial apathy habt, könnte es sein, dass ihr politisch konservativer eingestellt werdet dadurch, weil ihr glaubt ja, diese Probleme gibt es gar nicht und dann werdet ihr nicht zu Aktivisten dagegen kämpfen. Ganz gefährlich ist das. Und hier, higher levels of parental education predicted less racial apathy, but that's likely due to highly educated whites feeling pressure to report that they care about racial inequality, even when they do not. Also, selbst wenn ihr aus einem gebildeten Elternhaus kommt, habt ihr diese racial apathy nicht so schlimm, wie wenn ihr einfach nur Freunde habt aus dem Bereich, aber das liegt nur daran, dass die Leute virtual signalen. Ja, nochmal. They care about racial inequality, even when they do not. They show it. Also es ist quasi nur ein gesellschaftliches Phänomen, dass die Leute so tun, als ob sie sich dafür einsetzen wollen, aber verinnerlicht haben sie den Rassismus weiterhin. Also, ne? Also auch die Leute, die sich aktiv dagegen einsetzen. Nein, nein, nein, nein. Die haben das. Kein Ausweg. Das ist nämlich dieses Perfide bei dieser racial apathy. Mhm. Ja, also da gibt's ist einfach gar kein Kraut gegen gewachsen. Ja, und ganz böse ist, whites dating outside their race may believe their relationship proves racism is a thing of the past. Consequently, they care less about racial inequality and have racial apathy. Also selbst wenn ihr mit einer Schwarzen verheiratet seid, bringt es nichts. Ihr seid einfach nur racial apathetic und das gesellschaftliche Problem gibt es weiterhin. Also böse, böse. Ja, also, ne? Sadly, the end result will be increases in racial apathy at a time when we need to coalesce to defeat racism. Also, quasi die Theorie von dem Herrn ist, dass wenn die Leute sich mischen, ne? Also wenn Schwarze, Weiße, Mexikaner, People of Color, Indigent, was auch immer, wenn die zusammen in einem sozialen Gefüge interagieren, bekämpft das nicht den Rassismus, sondern es steigert nur die Racial Apathy und deswegen wäre es vielleicht sogar sinnvoll, sich nicht mehr so zu mischen, damit man wieder auf die gesellschaftlichen Unterschiede viel mehr hingewiesen wird. Ja, das ist aber für manche Leute ist das eben... Ne, also, ja, also ganz, ganz, ganz, ganz böse, perfide Angelegenheit hier. Ja, das ist ein reines Gedankenverbrechen. Der systematische Rassismus ist so schlimm, dass ihr überhaupt nichts machen könnt, ne? Weil wenn ihr normal mit den Leuten umgeht, dann nehmt ihr nicht so wahr, dass sie unterdrückt werden und ihr setzt euch nicht dafür ein, dass diese Unterdrückung nicht mehr stattfindet. Wenn ihr euch dafür einsetzt, dass diese Unterdrückung nicht mehr stattfindet, macht ihr das ja auch nur, ne, um Gummipunkte zu bekommen. Und das bringt auch nichts. Also egal, was man tut, der Rassismus hat immer gewonnen. Ja, es zählt nicht, was du tust, sondern nur das, was du wahrscheinlich denkst. Nur vermeintlich. Ja, super. Die sind doch irgendwie verbohrt, die Leute. Ne, also das ist einfach der Fakt. Die Leute sind benachteiligt und selbst wenn man mit denen auf Augenhöhe umgeht, werden sie weiterhin benachteiligt. Man kann einfach nichts machen. Ist echt... Ne? Ja. Wunderbar. Herr von der Rice University hat das wissenschaftlich herausgefunden. It's science. Ja. Wie gesagt, so was Schlimmes habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Ja, du kannst wirklich machen, was du willst. Und wenn du dich dafür einsetzt, machst du das eh nur aus Gründen, die nichts mit der eigentlichen Sache zu tun haben. Und wenn du das wenn du dich so benimmst, als ob das gar nicht stattfindet, also wenn du die Menschen einfach alle gleich behandelst, dann ist es auch schlimm. Weil damit verneinst du quasi, dass sie unterdrückt werden. Genau, wir müssen nicht nur Rücksicht auf die. Und je mehr sich die Leute vermischen, desto mehr wird verneint, dass sie unterdrückt werden. Deswegen ist das schlimm und man sollte das auch nicht machen. Also wirklich. Also, ne, was will der? Apartheid oder was? Unglaublich. Unglaublich. Ja, kommen wir nun zu Frau Attermann und ihrer Wahl. Hier gab es noch so eine Geo-Debatte, die die AfD anberaumt hat. Die wollten das nämlich verhindern, dass die Wahl überhaupt durchgeführt wird. Und da wollte ich euch hier gerne mal den Beitrag von dem Herrn von der CDU vorspielen. Das ist eine Geo-Debatte. Frei. Geo, das steht für Geschäftsordnung. Ach so, okay. Darunter fallen ja dann so Dinge wie die Tagesordnung. Und dann gibt es halt eine kurze Debatte darüber, wenn es einen Geschäftsordnungsantrag gibt, ob das dann so gemacht wird, wie sie es wollen oder eben nicht. Okay. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aufsetzung dieses Tagesordnungspunktes in der morgigen Plenarsitzung ist korrekt und entspricht den Vorschriften. Die Person, die dort als Kandidatin von der Bundesregierung vorgeschlagen wird, ist es nicht. Das will ich in aller Ausdrücklichkeit sagen. Frau Mihalic, Sie haben es erwähnt, in Paragraphen 26 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes steht drin, dass die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung vom Bundestag auf Vorschlag der Bundesregierung gewählt wird. Dieser Antrag ist rechtzeitig gestellt worden. Deswegen gibt es keinen vernünftigen Grund, warum dieser Punkt nicht auf der Tagesordnung des Bundestages gesetzt, debattiert und entschieden werden soll. Debattiert wird er ja nicht. Das ist vollkommen richtig. Das steht übrigens in Paragraphen 26 auch drin. Und das akzeptieren wir auch. Aber an dieser Stelle muss man natürlich schon sagen, dass die Bundesregierung mit ihrer... Ja, das ist genau diese Geschichte. Also was er da gerade gesagt hat, so steht das halt in diesem Gesetz drin, sogar in diesem allgemeinen Gleichberechtigungs-Gesetz. Und dass also diese... dass einfach nur gewählt wird, halt auch geheim gewählt wird. Also wir wissen nicht, wer von den Leuten wie abgestimmt hat. Und darüber gibt es keine Aussprache, also es gab da nicht nochmal so eine Debatte halt, die sie sonst immer führen, wo die Leute dann halt irgendwie sagen können, was denn der Gute oder Schlecht ist oder so. Das ist aber bei diesen Personenwahlen sowieso eigentlich mal so, dass es da nicht nochmal eine Aussprache gibt, wo die dann irgendwie darüber diskutieren, ob das eine vernünftige Person ist oder nicht. Das ist auch bei diesen ganzen Sachen, wenn sie da irgendwie in irgendwelche Stiftungsgremien tun oder diese Präsidiumssachen, wo ja die AfD auch schon ein paar Mal da angetreten ist, dass sie auch einen stellvertretenden Bundestagspräsidenten da aufstellen und solche Dinge. Ne, da, das wird dann einfach aufgerufen, der Tagesordnungspunkt, und dann wird das abgestimmt und dann ist fertig. Und so ist das jetzt halt auch damit. Und dieser Versuch, also das jetzt von der Tagesordnung zu streichen, war auch mehr oder weniger nur dazu da, um da nochmal drüber zu reden, über die Person. Und das war auch die Rede von dem Baum von der AfD, habe ich jetzt ja schon deswegen alleine nicht aufgemacht, weil es da die ganze Zeit immer durcheinander gebrüllt wird, dass er gefälligst jetzt zu seinem GO-Antrag, also seinem dieser Tagesordnungsgeschichte dazu reden hätte und nicht über die Attermann selber und dass sie blöd ist und so. Aber das ist ja im Endeffekt das, was sie damit halt erreichen wollten, dass man da nochmal drüber redet, und das ist jetzt hier quasi auch nochmal geschehen. Ihrem Vorschlag auch Anlass zu solchen Diskussionen gegeben hat, weil sie auf einer Stelle, die mit einer hohen Legitimation versehen ist, weil wir hier im Deutschen Bundestag darüber abstimmen, weil wir mit Kanzlermehrheit darüber abstimmen. Es eben auch jedem Kollegen und jeder Kollegin bei der morgigen Abstimmung klar sein muss, worum es hier geht. Und jetzt wundern mich natürlich die Zwischenrufe der Grünen Fraktion nicht. Von Ihnen kommt ja dieser Vorschlag. Deswegen macht es im Grunde auch nur Sinn, an den vernünftigen Teil dieser Koalition zu appellieren und die Frage zu stellen, ob der Vorschlag der Bundesfamilienministerin wirklich auch Ihr Vorschlag sein kann und Sie damit die Verharmlosung von Clankriminalität, das Bewusstsein, dass Diskriminierung nur von weißen Deutschen ausgehen kann, und dass es letztlich auch mit dem politischen Islam und dem Islamismus nicht so schlimm sein kann, diese Verniedlichung und Verharmlosung, dafür steht Ihre Kandidatin. Und deswegen ist für uns vollkommen klar, wir stimmen dieser Tagesordnung zu. Wir werden morgen Ihrem Vorschlag nicht zustimmen, weil er eben das Gegenteil von Zusammenführen ist. Er spaltet, er desintegriert, und deswegen ist er ein schlechter Vorschlag. Herzlichen Dank. Ja, also hat es im Prinzip der FDP nochmal gesagt und sie auch direkt angesprochen. Und wie wir jetzt aber wissen, hat das wohl nicht ausreichend viel geholfen. Also die Frau Atermann wurde gewählt mit einer sehr knappen Mehrheit von, ich glaube, 6 Stimmen. Wenn sie 6 Stimmen weniger bekommen hätte, dann wäre es nicht, jetzt nicht gereicht. Ja, und jetzt ist sie Antidiskriminierungsbeauftragte. Ja, eine interessante Antwort gab es darauf nicht mehr, oder was? Und ja, die war, also Zetern, die hatten ja offensichtlich Redebedarf. Ja, die Zetern, aber sieht er ja hier, das wurde aufgerufen, dann hat der Baum geredet, dann hat die Michalic hier geredet, dann hat er geredet und dann war es fertig. Ne? Also es ist ja jetzt auch nur dieser Antrag da zur Geschäftsordnung und also dass das jetzt nicht von der Tagesordnung dann gestrichen wird, das war sicherlich auch der AfD da, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Die haben das halt nur gemacht, damit sie dann nochmal drüber reden konnten, weil ja bei dieser Abstimmung halt keine Aussprache vorgesehen ist. Weißt du was, die delegitimieren sich mal wieder selber damit. Ne? Da, wenn die Atermann irgendwann so eine Pressekonferenz gibt und die ganzen Diskriminierungen in Deutschland bekannt gibt, dann glaubt ja doch gar keiner mehr. So sehe ich das. Ne? Ja. Also ganz schwer, glaube ich, also hat etwas eingebüßt alleine, für solche Aussagen. Die dann halt mit irgendwelche Sachen da entscheiden kann, halt, was die Ausrichtung von diesem Gremium da angeht. Problem, und damit halt dann wieder jede Menge Öl ins Feuer gießen kann an vielen Stellen, für viele Skandierchen halt sorgen kann, die sicherlich auch dann wieder gefarmt werden, um irgendwelche Dinge daraus zu bauen und so. Das Übliche halt. Und ja, im Endeffekt finanzieren wir halt natürlich diesen Quatsch, den die da treibt, dass sie da jetzt nicht irgendwie die Gesellschaft irgendwie groß verändern wird, ist sicherlich allen klar, weil die hat ja im Endeffekt keine Macht, aber sie kann halt eben, ja, halt zur Spaltung halt beitragen, wie der ja gerade schon gesagt hat, für miese Stimmung sorgen und das, was sie ja immer sagen, was sie schaffen wollen, Resilienz, ne, und gegen die Delegitimierung von Regierung arbeiten und so und sich dann so eine Person da irgendwie herholen, die also von Anfang an schon ein schlechter Witz ist, wo jeder, der sich halbwegs damit beschäftigt hat, halt nur sagen kann, dass er die halt nicht ernst nehmen kann auf diesem Posten. Na, also da wird auf jeden Fall nicht Diskriminierung in irgendeiner Art und Weise weniger von werden in diesem Land. Und ja, und die haben ja auch schon das eigentlich klar gemacht mit ihren ganzen Publikationen aus den letzten Jahren, wie sie das halt verstehen, nämlich dass ja diese ganze Diskriminierung halt eine Einbahnstraße ist, in eine bestimmte Richtung geht und nicht in eine andere Richtung. Und wenn man das sagt, dass es in eine andere Richtung auch gehen könnte, dann ist es ja halt eine Kampagne oder was weiß ich nicht was oder Rassismus oder irgend so ein Scheißdreck. Ne? Also, und da wird es halt auch keine Einsicht geben. Also ist ja nicht so, dass die sich dann ja jetzt wirklich Gedanken macht. Also ich fand das auch lustig, dass sie diesen Termin, den sie bei der CDU-Fraktion hatte, hat sie direkt verstreichen lassen und hinterher gesagt, so, ach, oh, habe ich vergessen. Aber wir können ja dann nach der Abstimmung nochmal miteinander reden oder so. Ja, die wird halt auch gewusst haben, dass das Zeitverschwendung ist, weil die sie eh nicht wählen werden. Und dass sie sich dann nicht mehr die Blöße geben muss vor den Leuten. Nachher haben sie noch irgendwelche Dinge, die sie aufs Brot schmieren können oder so, wenn sie da ihre kritischen Fragen stellen. Ja. Ja, was die FDP angeht, also keine Ahnung, hier im Chat habe ich ja gerade schon wieder was von Opportunismus gelesen, wo ich mich mal frage, könnt ihr mir vielleicht nochmal sagen, die Leute, die das gerade geschrieben haben, was ihr denn meint, was da jetzt der Opportunismus, also welche Vorteile sich jetzt daraus ergibt, ist mir nicht so ganz klar, außer halt eben, dass man Ruhe hat in dem Laden oder so, aber das wird mit der Personalie halt auch nicht passieren. Stattdessen wird das bei jeder passenden Gelegenheit jetzt sämtlichen Leuten da wieder aufs Brot geschmiert werden, ne? Auch an der Stelle Ja, kann ich halt nur wieder solche Sachen sagen. wie, ja, ich stimme jetzt bei deinem Thema zu, damit du bei meinem Thema auch zustimmst. Ich meine, das Thema hat sich doch schon sehr, Ja, sehr aber lange. das haben sie ja quasi im Endeffekt ja nicht getan. Dadurch allein schon, Naja. dass es jetzt auch eine geheime Wahl ja war und dass ja auch diverse Leute wie die Teuteberg ja auch gesagt haben, dass sie es einfach aus Prinzip nicht machen werden. Und insofern, ja, Ja, das weiß ist auch ich der jetzt Grund, warum nicht. ich neulich gesagt Da haben habe, ja auch dass mich schon die Leute schnelle Entscheidung so gemutmaßt, überrascht. dass es da wohl irgendwelche Handel gab. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, irgendwie so ein Abschiebebeauftragten, das angeblich die FDP oder Herr Stamm heißt er ja, glaube ich, aus Nordrhein-Westfalen, der gescheiterte Landeschef da von, wie heißt das, Ministerpräsident. Und der hatte ja auch für die Ataman irgendwie getrommelt, in ganz merkwürdiger Art und Weise. Und dann auch so Sachen gesagt, das hatte ich gar nicht mitbekommen oder so nicht gelesen. Er hat ja irgendwas geschrieben von wegen, ja, manche Leute kriegen das nicht mit, wenn sie so blond sind wie ich oder so. Und das haben Leute gemeint, dass das wohl ein Seitenhieb gegen die Teuteberg sein sollte, weil die ja auch blond ist. Das kann natürlich sein. Also, keine Ahnung. Aber die Teuteberg hat ja vernünftige Argumente gehabt. Das war ja nicht so, dass sie sich da hingestellt hat, die Hände verschränkt hat und gesagt hat, ich will hier aber nicht die Ataman, weil ich glaube, in Deutschland ist alles prima und oder irgendwas. Also, es war ja total vernünftig, was sie gesagt hat. Es war ja gut erklärt. Ganz im Gegensatz zu der anderen Seite, die dann gesagt hat, Kampagne, Rassismus. Hier haben wir die andere Seite in Form der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und ich fand das einfach lustig, weil das so der Spiegelartikel zu Lobo, also Spiegel im Sinne von Spiegel, nicht der Zeitschriftartikel zu Lobo ist. Und er möchte das Ende zitieren. Das Parlament muss sich fragen, also das war noch vor der Wahl. Das Parlament muss sich fragen, inwiefern Diskriminierung auf das Verhältnis von Deutschen, ob man sie nun Kartoffeln oder sonst wie nennt, zu Migranten verengt werden kann, ob man den Islamismus kleinreden darf, ob Clankriminalität bagatellisiert werden sollte, ob die Ausgrenzung, die muslimische Mädchen innerhalb ihrer Gemeinschaften erfahren, ausreichend thematisiert wird, ob nicht über mehr über Integrationsanstrengungen auch der Einwanderer gesprochen werden muss, ob Deutschlands Zukunft in einer radikalen Identitätspolitik oder in einer freien Gesellschaft liegen soll. Und dann muss der Bundestag entscheiden. Na, ich hoffe mal, das war nicht die Entscheidung für die Zukunft in einer radikalen Identitätspolitik, aber halt genauso wenig. Es wäre es ein, wie der Herr Lobo uns das skizziert hat, ein ganz schrecklicher Vorgang, der unsere Gesellschaft ins Unglück stürzen würde. Ja, die Fatz, manchmal findet auch ein blindes Huhn noch ein Korn. Ja, ich bin mal wirklich gespannt, was das Erste sein wird, was die Frau Frieda Ackermann im Rahmen ihrer Tätigkeit ausüben wird. Ich glaube, das wird direkt ein Aufregerthema sein, weil die ist nur dort, um zu provozieren. Wo So ich sehe ich dem, das. Die ist nur dem da, um zu provozieren. Aus ja. einem anderen Grund hat das Ganze nicht. Also was diese Opportunismus-Diskussion angeht, hat der Ulius gerade, finde ich, noch ein Argument gebracht. Halt, warum hat die FDP für die Abschaltung der Atomkraftwerke gestimmt? Das würde ich auch gerne mal wissen. Was da irgendwie, welche Pistole man ihnen in den Rücken gehalten Jetzt hat. aktuell oder vor 10 Jahren oder Nee, so? jetzt. Die haben ja auch, Ja, vor 10 Jahren ja auch schon, ne? ja. Ja, vielleicht haben sie jetzt Ja. das sichergestellt gesehen durch die Kohlekraftwerke, die sie wieder einschalten, aber das ist natürlich ein schwacher Trost, ne? Das Ja, ist aber aber auch das sehe ich völliger schon eher, ja, Unsinn. weil das ist natürlich auch so ein Ding, wo man halt weiß, dass im Endeffekt die Grünen das halt nicht mit sich machen lassen würden, ne? Also bei denen ist das ja Gründungsmythos von der ganzen Partei. Und klar, also Und weil die ihren Gründungsmythos halten wollen, müssen wir im Zweifelsfall frieren im Winter. Ja, so sieht das wohl scheinbar aus. Ja, so sieht das wohl. Gemeinden in diesem Land schon Wärmestuben vorbereiten, damit Rentner und Arme in den Wärmestuben sich aufwärmen können. Das Ganze muss aber sozialverträglich funktionieren, das ist klar. Ne? Mhm, klar. Mhm. Ja, das, was mal gesagt man darf bei der ganzen Sache auch nicht vergessen, dass die ganzen Atomkonzerne an der ganzen Sache fürstlich verdienen. Ja, die sind ja kompensiert worden mit Staatsknete abgreifen ohne Ende. Ja, also da gibt es, es gibt auch eine Industrielobby auf Seite der Energieversorger, die jetzt kein Interesse daran haben, die ganze Sache zurückzudrehen, weil die da ja auf Jahrzehnte jetzt bei den ganzen Rückbaukosten und bei den Kompensationskosten sehr viel Geld verdienen, ohne dass sie wirklich was machen müssen. Ja, die werden da ja für die Nichtproduktion quasi vergütet. So, und ein besseres Geschäft als das gibt es nicht. Ja, deswegen die Gewinnentschädigung, ne? Rückbaukosten plus die ganzen anderen Sachen, Vertragsstrafengebühren, die haben richtig, richtig viel Knete dadurch abgegriffen. Ja, und gut, ich meine, die würden natürlich nicht Nein sagen, wenn sie abseits von diesen ganzen Sachen, die die da kassieren, jetzt nochmal mehr dafür kassieren könnten, wenn die Atomkraftwerke wieder weiterlaufen lassen würden. Aber die Frage ist, würden diese Kompensationskosten dann auch gezahlt werden? Und ich glaube, das ist ein sehr großer Grund, warum es teilweise auch aus der Industrielobby da Gegenwind gibt gegen diese Atomkraftwerke. Und aus dem normalen gesunden Menschenverstand müsste man ja sagen, ja, warum sollten die sich dagegen wehren, dass sie da ein bisschen Geld verdienen können? Ja, die verdienen das Geld. Ich glaube, die haben einfach die Angst, dass dann eine ganze Kompensationszahlung gesteht. Ja, jetzt redet da bitte nicht so viel darüber, weil wir haben das auch nachher noch, diesen ganzen Energieteil wieder. Und hier haben wir einen Beitrag von der Berliner Zeitung, beziehungsweise von einem gewissen Sebastian Wessels, den wir eben gerade schon gehört haben, den Namen. Das war ja der besagte Herr, der auch bei unserem Heiligabend-Spezial hier bei uns zu Gast war. Und wir kennen ihn auch noch von der Red Pill-Premiere, wo wir ihn damals getroffen haben. Das hat er ja organisiert, dass da die Deutschland-Premiere von dem Film The Red Pill. Und der schreibt hier, Streit um Ferda Ataman, Rassismusdetektive im Auftrag der Bundesregierung, und einen ziemlich langen Artikel, der sehr gut geraten ist, aus meiner Sicht, nochmal so grundlegend über diese ganzen Dinge, was die halt überhaupt als Rassismus und so bezeichnen, und dass das ja auch schon Fragen aufruft überhaupt, also schon vom Prinzip her. Also auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Artikel selber wird wahrscheinlich mittlerweile hinter der Paywall verschwunden sein, aber hier habt ihr ja den Archive. Und er geht ja auch drauf ein, auf die ganzen Dinge, die hier, also der Candy zum Beispiel, mit Kapitalismus und Rassismus sind untrennbar miteinander verbunden. Ne, solche ganzen Sprüche, also dass man sich da halt auch diesen ganzen Anti-Kapitalismus-Kram da Ablehnung von Wirtschaft und solchen Dingen, Freiheit mit reinholt in dem Fahrwasser von diesem sogenannten Antirassismus. Ja. Ne? Also auf jeden Fall sehr lesenswert. Das sind Sprüche wie von Teveleut. Und hier haben wir noch jemanden von Gewicht, Hamed Abdel Samad, der auch sagt, die Frau Ataman ist nicht geeignet, die ja, ist ungeeignet, sagt er sogar. und da hat er einige Sachen, zum Beispiel Neutralität. Ja, also nun will die Bundesregierung Ferda Ataman zur Antidiskriminierungsbeauftragten ernennen. Diese Entscheidung ist ein klarer Verstoß gegen ihre Neutralität und die Neutralität des Staates, denn Frau Ataman steht der Kritik am Islam sehr ablehnend gegenüber und betrachtet sie als Rassismus. Sie lehnt den Begriff Islamismus ab und hält eine Diskussion über Clankriminalität für diskriminierend. Sie ignoriert die Diskriminierung innerhalb von Migrantengruppen, Männer gegen Frauen, Türken gegen Kurden, Hellleute gegen schwarze Muslime, weil für sie nur der weiße Mann Rassist sein kann. Sie hat sich sogar dafür ausgesprochen, Islamkritiker wie mich oder Necla Kelek aus dem Diskurs auszuschließen. Frau Ataman klagt an, statt zu analysieren. Sie polarisiert, statt sich der Debatte zu stellen. Sie will ein Tribunal aufstellen, statt Wege zu suchen, um den Rassismus wirklich zu bekämpfen. Sie gehört zu einem Kartell von privilegierten Migrantenkindern, die auf Kosten des Schuldkomplexes der deutschen Karriere machen und Fördergelder erwerben. ihre Mitstreiter werden nach ihr in Regierungsämtern hineingeholt und sie werden den Diskursraum noch enger machen, als er ohnehin schon ist. Die Bundesregierung muss sich nun entscheiden, ob sie eine lebendige Debattenkultur im Land will oder die Gesellschaft durch eine ideologische Identitätspolitik umerziehen will. Sie muss unter Beweis stellen, ob Vielfalt für sie nur Diversität von Hautfarben oder auch die Vielfalt von Meinungen bedeutet. Mit freundlichen Grüßen, ihr Hamed Abdel Samad, und adressiert war das an Olaf Scholz. Ja, ich denke, Bundeskanzler habe ich gehört. Also man muss sich auch mal nochmal in Erinnerung rufen, dass die Dame mit den neuen deutschen Medienmachern und ihrem Glossar für die Einwanderungsgesellschaft, wo man dann irgendwie den Leuten, den Journalisten sagt, im Endeffekt, wie sie zu formulieren haben, damit die Sachen nicht unterdrückend sind. Und wer sagt denn nicht, dass die jetzt darauf hinarbeitet, halt auch wirklich alles, was sie da irgendwie sich an super schlauen Ideen, wie man zu reden hat, dann jetzt mit der, ja, rede jetzt so, oder es ist diskriminierend. Und ich bin hier die Antidiskriminierungsbeauftragte. Ne? Also ich meine, die hat jetzt natürlich keine Gesetze zu erlassen oder so, aber die wird dann sicherlich Rügen verteilen ohne Ende. Und das ist sicherlich auch so ein Faktor, wo dann wieder irgendwelche anderen Journalisten dann hinkommen und sagen, so, ja, die Antidiskriminierungsbeauftragte, die bezeichnet hier den Artikel von der Welt, vom so und so vierten, wo sie sich über Clankriminalität dann da irgendwie auslassen oder so. Ja, es ist diskriminierend und furchtbar und so. Und trotzdem dürfen die ja noch publizieren und so ein Scheiß. Aber was ich ja hier natürlich aus diesen Dingen, das hat nämlich der Abdel Samad auch bei Facebook geschrieben, wo ich es nicht rausverlinken konnte, weil da jetzt irgendwie gar nichts mehr zu archivieren geht und so mittlerweile. Und er sagt ja, dass er ja mit Herrn Scholz vor ein paar Jahren da mal zusammengesessen hat und dieser Schlüsselsatz hier ist diese Sache hier für mich. Sie sagten, dass sie mit allen reden müssen und dass sie glauben, dass sich diese Verbände öffnen können, wenn sie vom Staat gefördert werden. Und das ist ja auch das, was ich ja schon zigmal gesagt habe, was halt eben wirklich diese Ansicht von den Politikern halt überall ist. So, ja, es gibt extreme Islamisten und so, aber wenn wir die nur alle an unsere Titte holen, dass sie da dran nuckeln dürfen, dann werden die schon alle vernünftig und demokratisch und rechtsstaatlich und so werden und ihre Bücher da zur Seite legen und sagen, ja, dann nehmen wir uns jetzt nur die Sachen raus, die irgendwie kompatibel sind und den Rest ignorieren wir dann oder so. Im Leben nicht, Olaf. Ne? Und das ist wirklich brandgefährlich aus meiner Sicht. Das ist genau dieser Punkt, wo die es endlich begreifen müssen, dass das nie passieren wird. Und dass wir das nicht machen dürfen und dass es auch in so vielen Ländern passiert ist. Türkei ist, glaube ich, das jüngste Beispiel, wo die auch die ganze Zeit geheult haben, ach, wir dürfen nicht mit dem Kopftuch an die Unis gehen und wir dürfen dies nicht mit Kopftuch und wir dürfen hier nicht mit dem Islam und das geht doch nicht und das ist doch so diskriminierend und wir werden ausgeschlossen und so weiter. Man hat sie Stück für Stück, hat man sich geöffnet und gesagt, ja, okay, ihr habt ja recht und so und das Resultat davon ist jetzt Erdogan und den ganzen Kram, den man da jetzt mit hört. Das ist auch über Jahrzehnte gelaufen. Und das ist immer wieder passiert, diese Geschichten. Ne? Das ist genau dieser legalistische Islam, von dem ja auch alle möglichen Leute immer warnen, dass sich das dann langsam reinfrisst, wenn man die Leute halt da reinlässt und so. Und das wird genauso auch passieren. Das ist wirklich mit Ansage. Da kann sich wirklich kein Mensch hinterher sagen, dass man das nicht gewusst haben könnte. Doch klar kann man das gewusst haben. Das ist offensichtlich. Man muss diese Leute fernhalten. Man muss sie auf Abstand halten. Weil die werden ihren Quatsch sowieso nicht ablegen, so ohne weiteres. Und ja, man muss halt zusehen, dass sie nicht die Macht kriegen, um das anderen Leuten aufzustülpen, ihre Ideen und die auch noch da vom Staat dann irgendwie vertreten zu haben oder so. Und wenn dann die Notwendigkeit da besteht, dass man dafür dann auch was an den Regeln für die Kirchen und sowas ändern muss, die es schon gibt und die schon ewig gibt, dann muss man das halt tun, weil das ist dann übergeordnet und da muss man dann nicht irgendwie meinen, so, nee, das erhalten wir jetzt mit ohne Rücksicht auf Verluste und das wird dann schon alles irgendwie gehen und die werden dann schon hippie-dippie fröhlich werden irgendwie, wenn wir die nur hier an unsere Tröge lassen und denen Macht geben. Na, also. Ja, was eine Idee, ne? Also, und hier hört man es ja auf jeden Fall schon mal so im Gespräch wirklich so gesagt, jemanden, von dem man halt weiß, dass er dann Kritiker ist und so dem einfach ins Gesicht zu sagen, so, nee, ich bin aber ein schlauer Olaf und ich sag dir einfach mal, wir holen die einfach hier an Bord und dann wird das schon alles gut werden. Ey, was für eine Naivität. Das ist halt ja, wirklich, weil die, alle, weil die alle so, denken, ne? Dass kein Mensch mehr ideologisch überhaupt irgendwie ist. Ne? Die denken halt wirklich nur, das ist einfach nur Geld oder so. Die kriegen ihr Geld von woanders und deswegen haben sie dann halt deren Ideologie. Und wenn wir denen jetzt das Geld geben und die fördern hier, dann kriegen sie unsere Ideologie oder so. Ne? Das ist wirklich so total auf ja, irgendwie gedacht. Das ist einfach nur so reine ja, niemand irgendwie irgendwas wirklich glaubt oder so, was er halt hat. Das ist alles nur Macht und so, ne? Das übliche postmoderne Denken halt. Und dann geben wir denen einfach selber die Macht und dann werden die schon sich selbst ermächtigen und hier auf unsere Seite dann kommen oder so. Ja, dann sind sie nicht mehr so abhängig von diesen bösen ausländischen Einflüssen. Und was ich auch mal so geil finde, ne, dass man dann bei den Leuten irgendwie sagt, ja, das ist ja ausländischer Einfluss und das geht ja nicht. Ey, die katholische Kirche wird auch aus dem Ausland gesteuert. Das ist auch alles nicht auf dem Mist von den Leuten hier in Deutschland gewachsen, was die Inhalte von der katholischen Kirche sind. Wir üben auch Einfluss aus in anderen Ländern. Ja, Kritik an religiösen Bekenntnissen ist in Deutschland strafbar. Hier ein Artikel vom humanistischen Pressedienst. Who's Who? Ja, das ist auch eine Aktivistenplattform. Aber ich habe das einfach mal rausgenommen, weil hier über einen Herrn berichtet wird. Abbas M., der hat eine Demonstration und eine Protestkundgebung angemeldet gehabt vor 2 Jahren. Da ging es um die Ermordung von Samuel Paty in Frankreich. Das war der Lehrer, der da von einem Schüler ermordet wurde. Ich glaube von Eltern, von der Schülerin. Oder von Eltern, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ja. Schade, aber ja, da gab es eine Protestgebung von halt Muslimen gegen radikale Muslime. Und auf dieser Protestkundgebung hat er eine Rede gehalten auf Persisch, nicht auf Deutsch, oder teilweise auf Deutsch, teilweise auf Persisch. Und da hat er unter anderem halt auch, M wollte nach eigener Aussage auf die Tatsache hinweisen, dass Kinderheirat in islamischen Staaten gang und gäbe sei und von der Religion gedeckt würde. Er hat das so frei nach Mohammed war ein Pädophiler ausgedrückt. So, auf Persisch allerdings. Daraufhin wurde er von einigen Gegendemonstranten angegriffen und hinterher wurde er dann auch von denen noch verklagt auf Basis des Paragraphen 166 Strafgesetzbuch. Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Weil, Tatbestand der Beschimpfung des Religionsgründers und damit eines religiösen Bekenntnisses, die geeignet gewesen ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Das ist ihm zur Last gelegt worden. 300 € Strafe muss er dafür bezahlen. Und er wollte die Strafe nicht zahlen, ist zum Gerichtsprozess gegangen und hat da nochmal versucht, dagegen vorzugehen, aber erfolglos. Ne, es wurde argumentiert, wo liegt denn da die Grenze zur Meinungsäußerung? Kann es nicht möglich sein, dass da während der Übersetzung irgendwie die Begrifflichkeit verloren gegangen ist? Weil, wie gesagt, war auf Persisch. Ist der Begriff Pädophil hier zum Beispiel im wissenschaftlichen oder im populären Sinne zu verstehen? Ja, ab wann besteht eine der Gefahr, ab wann besteht die Hürde, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören? Ab wann besteht eine derartige Gefahr? Können solche Anlässe nicht auch herbeiorganisiert werden durch Gegendemonstranten? Aber nee, rein nach den Buchstaben des Gesetzes wurde er verurteilt zu den 300 €, die er zahlen muss. Und das ist halt weiterhin ein Punkt, den wir haben. Wir haben halt neben den ganzen anderen Strafgesetzgebungen gegen Volksverhetzung, Beleidigung, Anleitung zu Straftaten, haben wir halt auch noch die Beschimpfung von religiösen Bekenntnissen, ja, beziehungsweise Bestimmung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen, wo jeder halt nach einem Gutdünken verklagen kann, wenn er sich in seiner religiösen Weltanschauung gedemütigt gefühlt hat und es ist in einem säkularen Staat ein bisschen seltsam. Die Leute beziehen sich ja immer darauf, dass da halt drinsteht, dass es den öffentlichen Frieden gefährden muss. So nach dem Motto, das wird dann immer gebracht, so nach dem Motto, ja, ist doch alles total sinnvoll und so, ist doch alles total hier vernünftig Das wird ja nicht einfach irgendwie willkürlich angewendet oder so. Der öffentliche Friede, aber es ist Vor allem ja. wird es von irgendwelchen radikalen Gegendemonstranten genutzt. Genau, was es ja konkret bedeutet, ist quasi, wenn die Leute austicken, nachdem du ihnen irgendwas mit ihrer Religion gesagt hast, dann gefährdet es den öffentlichen Frieden, mit anderen Worten, dadurch, dass sie es nicht abkönnen, dass du irgendwas denen gesagt hast, ist es dann strafbar für dich. Wenn sie es abkönnten, würde es ja den Frieden nicht gefährden und deswegen wäre es auch nicht strafbar. Ne, wie irre das ist. Hätte ich Also so ungefähr so gesagt. Jo. es dreht wirklich Opfer und Täter um an dieser Stelle. Das ist echt so Ja, ein vor allem Bereich. in dem konkreten Fall ist es ja auch genauso gewesen. Der Ja. hat das gesagt, danach wurde er von den Gegendemonstranten angegriffen. Also da wurde der öffentliche Frieden quasi gestört. Bei einer angemeldeten Demonstration. Ja, wunderbar. Ja. Ist das noch notwendig? Ne? Brauchen wir den Böhmermann, der sich mit dem Erdogan anlegt, um ein Gesetz zu kippen? Ne, könnte Erdogan nicht auch, muss der Böhmermann jetzt auch irgendwas über Mohammed sagen, damit das auch gekippt wird? Oder wie? Der hat ja die Apropos Nase. Mohammed. Oh, aber Eins der würde. andere, der Kleine. Ja, Mohammed hat einen neuen Job. Er ist jetzt Kochkolumnist bei irgend so einem Kack-Monopol, heißt die Zeitschrift oder die Veröffentlichung. Und jetzt schreibt er in seiner ersten Veröffentlichung natürlich, worüber, aber Kartoffelpüree. Und er findet seinen eigenen Witz so lustig, dass er halt wirklich auch ein Rezept für Kartoffelpüree anfügt. Ja, Was Humor. hat Kartoffelpüree mit Pulver zu tun? Ach ja, er erzählt davon, dass er als Kind gerne Kartoffelpüree aus Pulver gegessen hat. Wer hat das nicht? Ja, ne? Also super. Also wisst ihr jetzt, wie ihr Kartoffel, wenn ihr mal wissen wollt, wie Kartoffelpüree geht, googelt ihr einfach Amjahid und Kartoffelpüree und dann geht's ab. So, der war das. Er ist so lustig, oder? Er ist so ein vorwitziger kleiner Schelm. Ich habe mich fast bepisst vor Lachen. Ja. Ja, hier geht es ein bisschen um die Wahrnehmung und wir gegen die Was ist ein und so Konflikt zwischen weiter. Die Arbeit? Person hier ist eine gewisse Mareile, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Das könnten auch andere Leute sein. Und Herr Kubicki war ja jedenfalls beim Julian Reichelt, der jetzt wohl seinen neuen YouTube-Kanal gestartet hat. Achtung, Reichelt. Das ist eine Warnung vor ihm scheinbar. Keine Ahnung, aber ja. Sie schreibt, euer Ernst, FDP? Habt ihr mal die Inhalte von Herrn Reichelt gelesen? Die zunehmende Radikalisierung zur Kenntnis genommen? Das Ganze im Kommunikationsteam debattiert? Ja, Kommunikationsteam, ganz Also mir wichtig. ist der Reichelt mit seinem, wir müssten Russland platt machen, schon auch auf den Sack gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, meinetwegen ist das so, aber. Offenbar nicht Konsequenz, Memes dank Bauchbinde, safe. Wenn du auf Koks bist, ist ja unerträglich, ansonsten geht's. Ne? War mal großer Fan von Wolfgang Kubicki, aber meine Güte, nur Lost. Ja, den Rest hat das Archive gefressen, oder wie? Sieht so aus. Versuch mal einfach zu. Refreshen, ja, das Ich hat habe das sich gesehen, das war eine wirklich. ganz interessante Show. Also, der Kubicki hat ihm nichts zugestimmt und es sah trotzdem aus, als wäre es total abgesprochen gewesen. Okay. Ja, aber ich meine, ist doch egal. Soll doch da Ja, hingehen. klar, du sollst das absprechen auch ein bisschen, ne? Meine Ist Güte, wieso aber, das nicht, ist ne? hier halt eben wieder, da muss man die Grundsatzdebatte darüber führen, dass man mit dem Schmuddelkind ja nicht reden darf. Ach, das ist Und übrigens, liebe FDP, ich schreibe solche Tweets nicht, um euch runterzumachen. Ich mache mich auch nicht lustig. Ich schreibe solche Tweets, weil ihr mir nicht egal seid. Und ich einfach nicht verstehe, wie man sich selbst so desavouieren kann. I care. I do. Aber ihr regt mich einfach kolossal auf. Ihr verschleudert euer Potenzial. Wohlgemerkt, das ist ein Mensch, der in eine Show von wem anders geht, dem er nicht zustimmen braucht. Und einfach nur mit dem redet. Beziehungsweise von dem interviewt wird wahrscheinlich. Und es tut mir immer noch so weh. Seht es als Tough Love, die ihr vermutlich gar nicht wollt. Ihr bekommt sie trotzdem. Hashtag Rape Culture. Eben weil es mir nicht egal ist, was mit euch ist. Das war mein Lieblingstweet hier. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich Nachrichten bekommen von Leuten, die nicht liberal wählen, aber finden, dass wir für Stabilität unserer Demokratie eine liberale Partei brauchen. In Klammern würde ich da einfügen, die linke Positionen nach vorne peitscht. Eine, die sich weiterentwickelt, die erwachsen wird, neues Publikum sucht. Eine, die in erster Linie für das steht, was die Claims auf Plakaten versprechen. Grow the fuck up und erneuert euch endlich und stellt nicht Leute in die erste Reihe, die zu durchgeknallten Spinnern wie Reichelt gehen, die alles aber nicht liberal sind. Es gibt diese Leute, tolle Leute, junge Frauen. Es gibt ein sagenhaftes Potenzial in den eigenen Reihen. Das haben wir letzte Woche hier gesehen, wie das mit den jungen Frauen ist. Hashtag not all, aber das eine Beispiel, was wir hatten, ist auf jeden Fall ein Grund, warum junge Frauen halt eben kein Qualitätsmerkmal an sich ist. Ja, man wählt Individuen aus eigentlich. Genau. Rein und alles, was Leute außerhalb der Bubble hören, ist das libertäre Boomer-Zeug von Kubicki. Er ist lauter als die ganzen Klugen. Die Klugen, die mal genau wissen, welche Rechte man einschränken muss zum Wohle aller und welche man durch, wo das okay ist. Also Abtreibung zum Beispiel super, ne? Wenn man da dagegen ist, dann ist man illiberal, aber irgendwie Schulen aufmachen und so. Ist Kluge sind böse. Die Wissenschaft in Schwarz und Weiß aufteilen können. Oder, ja. Wollt ihr wirklich einen Teil eurer Stimmen aus der Ecke ziehen? Reiche, Telegram, ach gut, Tichy, ihr gewinnt da nix. Ja, aber Jakobin-Magazin und so, ne? Eine Güte, der war da zu Gast, ey. Sorry für den Rant, aber es packt Seele mich so hart ab. So. Wirklich, seid die Partei, die das mit dem Selbstbestimmungsgesetz durchzieht, die 219a streicht. Seid die Partei, die Konsequenz für Freiheit und Verantwortung denkt. Seid wirklich eine Zukunftspartei, die sich selbst challenged, überholtes verwirft, Neues kreiert, vorwärts immer, rückwärts nimmer, der steht da nicht immer. Oh ja, das ist sowas Neues, wenn er da zum Reichelt geht, meine Güte. Für sie war das so ziemlich neu. Euch würden die Herzen zufliegen, die ganzen Herzen von den Linken, die euch sowieso nicht wählen würden, weil sie meinen, Neoliberalismus, erneuert euch, denn wir brauchen euch. Ja, wir brauchen euch, wenn ihr euch umgekrempelt habt und so seid wie die anderen 50. Aber nicht mit 1 Vize-Kubicki bei Reichelt. Und nein, ihr sollt nicht die Grünen im gelben Gewand werden, ja. Okay. Ja. Zwischen beiden Parteien liegen große Potenzialbereiche, die gerade nur eine Partei anspielt. Ja, genau. Und ihr wollt dann auch fischen und es wird nichts. Und die Reichen bis zu Merkel Nostalgie-Care Doppelpunkt innen. Das war mein letzter Satz. Also. Schön wär's. Brabbel die Blub. Also wirklich. Ich würde sagen, macht lieber das Gegenteil. Geht lieber alle zum Reichelt. Was Böses sagen? Ist das vielleicht PMS? Und, ach komm. Ja, die Kompetenz ist aus der Höllenaufsicht sichtbar. Ja. Ja. Höllenaufsicht. Ihr sollt nicht die Grünen im gelben Gewand sein, oder was er geschrieben hat. Ja, wunderbar. Ja, was bleibt da dann noch? Ja. Dann formulier das doch mal aus. Was ist denn die neue Strömung dann? Wahrscheinlich tiefrot. Zwischen allen durchlaviert. Ja, hier gewinnt da nichts. Jetzt haben wir ja gesehen, was da gewonnen wird. Diesen Kursus. Ja, sie plädiert wahrscheinlich für... Oh, nee. Nicht. Das ist diese Antikapitalistin, ne? Hätte ich jetzt gesagt, sie ist kapitalistische Seite vielleicht. Nee, sie das ist auch nicht. Das sie, auch ist, nicht. Sie ist Sophistenliberale, das ist, was sie ist. Okay. Ein Video. Sie sind eine Kuh? Ich bin eine Kuh. Einfach abfahren und genießen. Abfahren. Ja, bitte. Die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. Die wird am Schlachthof bald verrecken, wegen Menschen, die sie essen. Käse, Joghurt, Joghurt, Milch ist, was sie zum Schlachthof zwingt, heißt, wer Tiermilch trinkt und Käse isst. Trinkt Femizide, lasst den Körper jeder Frau in Frieden und auch den von jedem Tier, weil egal ob menschliches oder nicht menschliches Tier. Ihr Körper gehört nur ihr. Die Paula ist eine Kuh, die macht. Also, das ist Femizid, ja? Also soll man nur noch Bullenfleisch essen, ja? Ja, das hat über Peter auch gesagt, ja. Du trinkst Femizid. Mach dir das mal klar, Preis. Morgens, wenn du deinen Kaffee, dann tust du da Femizid rein. Preis, ich trinke gerade sogar Femizid, zum Wohl. Trinkst du aber schwarz, oder, Preis? Nö, ich trinke gerade ein Glas Milch, tatsächlich. Ah, okay. Gut Milk? Ja, klar. Gut ja, Femizid. Also, was ich auch interessant finde, ist das vielleicht, ist das die mangelnde Bildung heute, aber für Käse und so müssen die nicht zum Schlachthof. Also, ja, ja stimmt, aber es ist ein Vorläufer, es ist ein rutschiger Abhang. Erst Käse, dann Schlachthof. Ach, ihr Körper gehört nicht ihr. Sie wollte den Käse selber essen eigentlich. Aber man hat ihn ja weggenommen. Das Reimen hat jetzt so zwei Zeilen oder so gedauert, ne, bis das aufgehört hat. Dann am Ende ja, das Reimen hat sich schon nach der ersten Zeile nicht mehr gereimt. Aber ich glaube, die Kinder haben heute so einen Poetry-Slam-Modus einfach, weißt du? Trans ja auch nichts auf Femizid. Kann man ruhig auch mal reimen im Poetry-Modus. Also, verrecken auf Essen ist halt kein Reim. Hätte man was finden können vielleicht. Statt verrecken. Also, naja. Besser Mandelmilch oder wie? Ah, nee, darf man auch nicht. Juhu! G7 Dashboard on Gender Jabs. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, dass da auch Feminismus einige Themen waren beim G7-Gipfel. Und die haben ja einfach nur so auf ein paar Seiten einfach ein paar Gegenüberstellungen von weiblichen zu männlichen Errungenschaften beziehungsweise feministischen weiblichen Errungenschaften aufgestellt. Immer Vergleich Germany, G7-Länder, OECD-Länder. Ne? Bei der ersten Grafik fällt natürlich direkt auf, ne? Unser PISA-Mathe-Durchschnitt seit 2012 von 520 gesunken auf 503. Aber nee, das ist nicht der Punkt, sondern das ist eine Zahl, die sich positiv entwickelt hat, weil der Abstand zwischen Männern und Frauen sich verringert hat. Ne? Vorher waren nämlich... Genau, das erste Bild ist schon das perfekte Beispiel für was das für eine verquere Denkweise war. Es gab da auch noch einen Begleittext zu, den habe ich jetzt einfach mal weggelassen. Beziehungsweise es war im anderen Dokument. Aber diese Entwicklung, wie gesagt, von 520 bis 507 hat sich entwickelt zu 503 bis 496. Also sowohl die Männer sind schlechter geworden, als auch die Frauen sind schlechter geworden. Aber der Abstand zwischen Männern und Frauen hat sich verringert. Deswegen ist es ein Erfolg. Ja, es ist so wie mit dem Feminismus-Vorbildland Ruanda, glaube ich. Die haben irgendwie per Gesetz schon nur 20% Männer im Parlament oder sowas. Also das ist natürlich dann toll. Nee, aber weil an der ersten Grafik wird schon alles klar, was das für ein Wahnsinn ist. Ja. Ja, und das sind halt Sachen, auf G7-Ebene werden halt, ne, die Leute sollen das in ihre Regierungen tragen und halt da irgendwelche Programme machen, um das zu verbessern. Aber es geht nur immer um die Angleichung. Ne, hier sehen wir beispielsweise, das ist nämlich ein Punkt, Deutschland ist teilweise rückschrittig geworden. 2013 hatten wir 27,6% aller Frauen, die STEM quasi studiert haben oder nach der Schule halt im Berufsfeld gemacht haben. Obwohl, ich glaube, das waren nur die Studenten, hatten wir 27,6 und jetzt haben wir nur noch 25,8%. Also wir sind schlechter geworden gegenüber den G7-Ländern, die besser geworden sind, und den OECD-Ländern, die auch besser geworden sind. Und die haben sogar durchschnittlich mehr Frauen in STEM berufen. Also wir sind halt schon eine richtig böse, verkackte, patriarchalische Gesellschaft. Wir werden immer schlimmer. Ja, und bei der nächsten Grafik sehen wir Labor Force Participation Rate. Ne, da haben alle anderen Länder stabil 80% Männer, G7 und OECD. Nur in Deutschland haben wir 83% der Männer, die am Berufsleben teilnehmen. Ich meine, das alleine zeigt schon, ja, wir arbeiten länger, wir arbeiten mehr, spätere Renteneintritte und so weiter und so fort. Ja, wir, aber nur wir Anwesenden hier. Genau, bei den Frauen ist es halt auch wieder so, von 72% sind die auf 76% hochgegangen, also arbeitende Bevölkerungsanteile, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, wird als Erfolg gewertet. Und Ja, und der Trend ist halt OECD-weit ähnlich. Ja, immer mehr Frauen nehmen am Berufsleben teil. Wunderbar, schön für die. Ja, die nächste Grafik ist nicht so ganz interessant. Wie viele Frauen sind an Part-Zeit-Jobs beteiligt? Ja, aber der nächste Grafik, die liegt uns natürlich am Herzen. Gender Wage Gap. Da haben wir ihn wieder. Die wunderbaren Zahlen. Ja, da haben wir uns in Deutschland und international nach deren Lesart sehr gut fortentwickelt. Von 16,7%. Jetzt haben wir nur noch 13,9% Einkommensunterschied. Gender Wage Gap zwischen Männern und Weiblein. Ich meine, die Frage, ob es nur zwei Geschlechter gibt, dürft ihr hier gar nicht stellen. Die spielt hier keine Rolle. Zwinker, zwinker. Ja, hier gibt es nur Männer und Frauen. Und ja, generell ist die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen gesunken, laut deren Lesart generell überall. Ne? Ich meine, nach offiziellen Berechnungen sind es nicht 13%, sondern, also nach, nicht offiziellen, sondern nach realistischen Berechnungen sind es eher so 3, 4, 5, 6% vielleicht, die sich einfach durch persönlichen Lebenswandel sehr leicht erklären lassen. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, Care-Arbeit natürlich. Wie viel Männer und wie viel Hausarbeit und Care-Arbeit, also Kinderbetreuung, Altenbetreuung, Hausarbeit machen Frauen gegenüber Männern und wie ist da der Gap? Und ja, da sind wir in Deutschland schon sehr weit vorangeschritten. 1 Stunde und 31 Minuten arbeiten Frauen durchschnittlich mehr als die Männer in Care-Arbeit. Das wird dann in Minuten angegeben und die Löhne werden aber in Löhnen angegeben, in Euro oder was, ne? Prozent. Ich meine, wenn die Frauen doch so viele Stunden weniger arbeiten, dann müsste das, könnte man das ja ruhig auch visualisieren. Ja. Ja, aber das ist ja unbezahlte Care-Arbeit, ne? Also, kennst du die Begriffe? Und da haben wir halt international ein etwas höheres Niveau, bei uns 1,5 Stunden, international G7 OECD-Niveau ungefähr 2 Stunden. Das heißt, da sind wir mal besser als das Ausland, wunderbar. Und lustig finde ich auch den Comment: The equal sharing of unpaid work between women and men is of highest political priority to the G7. Ja, also das ist die höchste Priorität. Dass das auf Null quasi schrumpft. Und da sind alle angehalten, in ihren Regierungen da ein bisschen Druck zu machen. Ja. Fand ich sehr lustig. Gender Gap in Pension Income. Also wie sieht es bei den Renten aus? Deutschland verdienen Frauen ungefähr 40% weniger Renten als Männer. International gesehen ist die Lücke kleiner mit 34% bzw. 24% auf OECD-Ebene. Hier geht es nicht um die Höhe, sondern einfach nur, wie ist der Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja, also dass die Länder nicht unbedingt ein Rentenniveau haben, wie wir es in Europa haben oder in Deutschland oder in G7-Staaten, sei mal wirklich dahingestellt. Hier werden einfach auch Äpfel mit Birnen verglichen, aber egal. Ja, die Frauen haben doch teilweise Anrechte auf das, was die Männer da erarbeitet haben, ne? Wenn sie verheiratet waren, eben jedenfalls. Ach ja. Oder in Verantwortungsgemeinschaft gegangen sind. Tja, als nächstes haben wir Entrepreneurship, also Selbstständige und Selbstständige und Firmengründer, wie sich das entwickelt. Ja, Männer insgesamt so 10% selbstständig oder Firmengründer, Frauen, ja, sagen wir mal 5,5% selbstständig und Firmengründer. Und da sind wir wieder ganz böse als Deutsche. Nicht, weil wir generell so wenige Firmen und Firmengründer haben, weil das ist im Ausland einfach weiter verbreitet, sondern weil die Frauen halt am wenigsten sind. Ja, also wir haben 15% bei G7 gegenüber 8% Frauen, also fast die Hälfte. Gut, wir haben auch fast die Hälfte, aber nein, es geht ja um absolute Zahlen, nicht um relative Zahlen. Deswegen, ne, wenn in anderen Ländern halt insgesamt 8% der Frauen selbstständig bzw. Unternehmensgründer sind und bei uns sind es nur 5,5, dann werden diese Zahlen nicht verglichen. Ne, die Gesamtzahlen spielen da gar keine Rolle. Wie gesagt, stand wieder in dem Begleitdokument drin. Wir müssen uns am OECD-Durchschnitt orientieren, dass wir halt mindestens 8% Quote haben bei Firmeninhaberinnen bzw. Selbstständigen auf deutscher Ebene. Aber es steht nichts dazu, dass der Anteil der Männer sich auch erhöhen soll. Ja, also die Männer sollen am besten gleich bleiben oder vielleicht sogar was abgeben, aber die Frauen müssen 100%ig gefördert werden. Wunderbar, macht Spaß, G7. Ja. Ich bin eine Lady. Genau, Frauenförderung. Ja. Ja, Share of Women in Board Seats of the largest publicly listed companies. Also da geht es um die Frauenquote in Vorständen, da sind wir relativ gut dabei, weil wir haben ja auch die Frauenquote in Vorständen. Ne? Sieht man auch 2016 unter 30%, 2021 36%, Spitzensatz. G7 33,3%, genau ein Drittel. Und OECD-Durchschnitt 28,4%, die alten Patriarchen. Ja. Parlamentsbeteiligung, ne, da sind wir im OECD-Schnitt, ne, von 32,9%, sind wir zurückgegangen auf 31,5%. OECD ist gestiegen von 26 auf 32%. Die Entwicklung im Ausland sollte uns ein Antrieb sein, besser zu sein. Wir waren zwar schon darüber, aber das ist vollkommen egal, weil wir müssen uns mehr anstrengen. Deutschland hat Nachholbedarf. Ja, sobald wir einen halben Prozentpunkt drunter sind unter dem OECD-Durchschnitt, heißt es direkt, wir sind ganz, ganz, ganz schlimm. Und bei dem hat auch der G7-Schnitt überhaupt gar keine Rolle gespielt. Hier wurde nur auf die OECD eingegangen. Ja. Ja, und ja, dann haben wir Health and Wellbeing. Das ist auch eine, sind zwei Sachen, die extra rausgepickt wurden. Ja, es geht jetzt nicht um den allgemeinen Gesundheitszustand, sondern Wellbeing, Prevalence of physical and or sexual violence against women and girls by an intimate partner, also Beziehungskriminalität. Ja, da liegen wir ganz gut, 3% nur. Ich meine, die Zahlen sind etwas schwierig nachzuvollziehen, aber da ist ja kein neues Thema. Und hier sehen wir mal G7 4,1%, OECD 5,1%, da liegen wir ganz gut dabei. Ja, und auch wieder hier, the issue of intimate partner violence is of the highest political priority to the G7. Also, Moment mal, war das andere nicht highest priority? Ich dachte, die unbezahlte Care-Arbeit war highest priority. Aber gut, man kann ja mehr als eine Priorität haben. Ne, weil highest priority, was auch immer. Ja, und dann eine Sache, die halt wirklich tatsächlich mal was Sinnvolles ist, ne, maternal mortality, also wie viele Frauen sterben bei der Entbindung? Ne, bei 100.000 3,2 in Deutschland und internationaler Schnitt OECD 8,8. Ja, gut, da kann man tatsächlich bei Medizinversorgung noch ein bisschen verbessern im Ausland. Ne, das halte ich mal für eine sinnvolle Zahl. Ja, das ist so eine der Sachen, wo man sich wirklich drauf konzentrieren könnte, im Gegensatz zu allem anderen, was wir bis jetzt hatten. Ja. Und dann kommen wir für die zu den staatlichen Förderungen für diese Projekte. Und hier haben wir zwei Balken jeweils. Nicht nur im Zeitraffer, sondern wir haben einerseits die Principal Development Investments und die Significant Development Investments. Principal wäre reine Frauenförderung. Ja, also nur explizit für Frauen. Und significant ist alles, wo auch Frauen dabei ist. Also LGBT, Behinderte, ländlicher Raum, was auch immer. Ja, und hier sind wir ja bei allen Ausgaben für irgendwelche Entwicklungsarbeiten bei einem Anteil von 45% am Gesamtbudget. Da sind wir allerdings zurückgegangen. Wir haben ein paar andere Prioritäten gemacht, Wirtschaftsförderung, die nicht unbedingt was mit Minderheitenförderung zu tun hat, wo Frauen irgendwie auch nur tangentiell betroffen waren oder gefördert worden gegenüber Männern. Da hatten wir einen höheren Satz und international sehen wir, die ganzen Programme haben in den letzten 10 Jahren extrem aufgenommen von, ich sage jetzt mal, rund 20% auf rund 35%, 37%, 40% international. Ja, Frauenförderung ist auf dem Vormarsch. Ich meine, es geht hier, das ist der Anteil des Budgets an allen Subventionen quasi. Ne? Da sind wir in Deutschland schon bei 45% nur für Frauenförderung und andere sozial benachteiligte Gruppenförderung. Ja. Das ist schon eine Hausmarke. Ne? In G7-Ländern sieht man, da war es vor 10 Jahren noch so, dass sie bei 25% ungefähr waren, weil die sich halt mehr so auf Wirtschaftsförderung ohne Identitätsgruppenbezug irgendwie konzentriert haben, so nach dem Motto Gießkanne, wir geben es einfach generell aus und alle werden dran beteiligt, aber nee, explizit Minderheitengruppen und Frauen müssen gefordert werden, weil gefördert werden, gefordert, ach doch nicht gefordert, gefördert müssen die werden. Ja, und unten haben wir dann noch so ein bisschen allgemeine Begleittextsache. Aber ja, ich habe es ja gesagt, bei der G7 geht es halt auch um die richtig wichtigen Themen. Und wie gesagt, abseits von der Sache mit der wie viele Mütter sterben bei der Kindsgeburt, sind das halt alles Themen, wo ich mir denke, okay, hat das jetzt so einen signifikanten Stellenwert, dass es auf der G7-Konferenz besprochen werden muss und dass die da nochmal zusätzlich Druck ausüben müssen auf die ganzen Mitgliedstaaten, weil das wird doch sowieso schon gemacht. Könnt ihr euch jetzt selber überlegen. Ja, und Roe versus Wade ist ja so schlimm. Das war ein Erweckungserlebnis für alle Leute, dass sie auf einmal gemerkt haben, oh Gott, wir müssen jetzt als Europäer unbedingt was tun. Das Erste, was wir getan haben, ist natürlich eine Protestnote zu schicken, wo darüber abgestimmt wurde, dass wir das ganz böse finden, dass Amerika quasi das Recht auf Abtreibung gekippt hat, was ja so nicht der Fall ist. Ja, aber würde jetzt einfach zu weit führen, da nochmal drauf einzugehen. Und jetzt hat man einfach gesagt, okay, wie sieht das denn in Europa aus? In der EU gelten zum Teil strikte Abtreibungsgesetze. In Malta sind Schwangerschaftsabbrüche verboten. Bei illegalen Abtreibungen droht den Betroffenen eine Gefängnisstrafe. Polen hat sein strenges Abtreibungsgesetz im Herbst 2020 verschärft. Seitdem sind Abtreibungen nur nach Vergewaltigung erlaubt oder wenn das Leben oder die Gesundheit der Mutter in Gefahr sind. Ja, ja, ja. Und da das so ist, müssen wir da jetzt auf EU-Ebene ein Recht auf Abtreibung quasi manifestieren. Da laufen jetzt die Vorgespräche, wie das Ganze laufen soll. Natürlich muss der Council das dem Parlament vorlegen, weil das Parlament darf ja sowas selber nicht vorschlagen. Ne, deswegen wird da jetzt ein Gesetzesvorschlag eruiert werden im Council und das wird dann dem Parlament vorgelegt und dann werden wir bald ein EU-weites Recht zur Abtreibung haben und dann wird es mal interessant sein, was da drin steht. Dann können wir uns zumindest die ganzen Diskussionen über Paragraph 218 und sowas sparen, weil das wird dann alles sowieso nicht mehr relevant sein. Wenn wir ein EU-Gesetz haben, was EU-weit gilt, dann müssen wir das eh umsetzen innerhalb von 5 Jahren. Ja, wunderbar. Ein Schelm, wer sich was Böses dabei denkt. Ja. Da fragt man sich halt, gut, ist die EU der richtige Rechtsraum, um sowas zu entscheiden? Alle Länder haben noch eigene Abtreibungsregelungen und in den meisten Ländern wird es ja relativ liberal gehandhabt, mit Ausnahmen Malta, Polen. Ich glaube, in Ungarn ist es auch nicht so ganz liberal. Zypern glaube ich auch nicht so ganz, aber wurde jetzt hier in dem Artikel nicht erwähnt. Aber nee, wir brauchen auf EU-Ebene Roe versus Wade auf EU-Ebene, weil warum nicht? Warum nicht? Ja. Oh ja. Ein wunderschöner Text. Ja, hat jetzt die Runde gemacht auf Twitter und ich habe es schnell bekommen und habe es schnell abspeichern können. Mittlerweile ist es von der United Nations Seite wieder heruntergenommen worden. Weil das ist schon ein Text, der es ganz schön in sich hat. The Benefits of World Hunger. Also die Vorteile des weltweiten Hungers. Die Vorteile des Welthungers. Ich habe es einfach mal durch den Translator gejagt, dann kann ich es auf Deutsch vorsprechen. Ne? Geschrieben von einem Professor für Political Science in Hawaii. Für die United Nations. Wir sprechen manchmal über den Hunger in der Welt, als wäre er eine Geißel, die wir alle abgeschafft sehen wollen. Vergleichbar mit der Pest oder AIDS. Aber diese naive Sichtweise hindert uns daran, uns damit auseinanderzusetzen, was Hunger verursacht und aufrechterhält. Hunger hat für viele Menschen einen großen positiven Wert. Sie ist in der Tat grundlegend für das Funktionieren der Weltwirtschaft. Hungrige Menschen sind die produktivsten Menschen, besonders dort, wo Handarbeit benötigt wird. Wir in Industrieländern sehen manchmal arme Menschen am Straßenrand, die Schilder mit der Aufschrift "We'll work for food" hochhalten. Tatsächlich arbeiten die meisten Menschen für Lebensmittel. Es liegt hauptsächlich daran, dass die Menschen Nahrung zum Überleben brauchen, dass sie so hart arbeiten. Entweder um Nahrung für sich selbst zu produzieren oder indem sie ihre Dienstleistungen gegen Geld an andere verkaufen. Wie viele von uns würden unsere Dienste verkaufen, wenn nicht der Hunger drohen würde? Ja, wer wird das schon machen? Wer würde arbeiten? Einer, ne? Und noch wichtiger. Wie viele von uns würden unsere Dienstleistungen so billig verkaufen, wenn nicht der Hunger drohen würde? Wenn wir unsere Dienstleistungen billig verkaufen, bereichern wir andere. diejenigen, die die Fabriken, die Maschinen und das Land besitzen. Und schließlich besitzen wir die Menschen, die für sie arbeiten. Für diejenigen, die auf die Verfügbarkeit billiger Arbeitskräfte angewiesen sind, ist Hunger die Grundlage ihres Reichtums. Das herkömmliche Denken ist, dass Hunger durch schlecht bezahlte Jobs verursacht wird. Zum Beispiel berichtet ein Artikel über Brasiliens Ethanolsklaven, 200.000 Migranten von Zuckerschneidern, die den Boom erneuerbarer Energien stützen. Während es stimmt, dass Hunger durch schlecht bezahlte Jobs verursacht wird, müssen wir verstehen, dass Hunger gleichzeitig dass durch Hunger gleichzeitig schlecht bezahlte Jobs geschaffen werden. Das ist einfach eine scheiß Übersetzung. Wer hätte in Brasilien eine massive Biostoffproduktion aufgebaut, wenn er nicht gewusst hätte, dass es tausende von hungernden Menschen gibt, die verzweifelt genug sind, um die schrecklichen Jobs anzunehmen, die sie anbieten würden? Wer würde irgendeine Fabrik bauen, wenn er nicht wüsste, dass viele Leute verfügbar wären, um die Jobs zu niedrigen Löhnen anzunehmen? Ein Großteil der Hungerliteratur spricht darüber, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass die Menschen gut ernährt sind, damit sie produktiver sein können. Das ist Unsinn. Niemand arbeitet härter als hungrige Menschen. Ja, gut ernährte Menschen haben eine größere Kapazität für produktive körperliche Aktivität, aber gut ernährte Menschen sind weitaus weniger bereit, diese Arbeit zu leisten. Die Nichtregierungsorganisation Free the Slaves definiert Sklaven als Menschen, die ihren Arbeitsplatz nicht verlassen dürfen. Es wird geschätzt, dass es weltweit 27 Millionen Sklaven gibt, einschließlich derer, die buchstäblich in Arbeitsräumen eingesperrt und als Zwangsarbeiter in Südasien festgehalten werden. Sie schließen jedoch keine Menschen ein, die als Hungersklaven bezeichnet werden könnten. Das heißt, diejenigen, die ihre Arbeit freilassen können, aber nichts Besseres zu tun haben, zu dem sie gehen können. Vielleicht sind diese meisten Menschen, die arbeiten, Sklaven des Hungers? Für diejenigen von uns am oberen Ende der sozialen Leiter wäre es eine Katastrophe, den Hunger weltweit zu beenden. Wenn es keinen Hunger auf der Welt gäbe, wer würde die Felder pflügen? Wer würde unser Gemüse ernten? Wer würde in den Verwertungsanlagen arbeiten? Wer würde unsere Toilette reinigen? Wir müssten unsere eigenen Lebensmittel produzieren und unsere eigenen Toiletten reinigen. Kein Wunder, dass die Leute am oberen Ende sich nicht beeilen, das Hungerproblem zu lösen. Für viele von uns ist Hunger kein Problem, sondern eine Bereicherung. Ach, da wird einem richtig warm ums Herz. Bist Hunger. Oh Mann. Ich kann verstehen, warum die Vereinten Nationen den Text einfach mal ohne Kommentar wieder von der Webseite runtergenommen haben. Ich kann nicht verstehen, warum sie ihn hier draufgenommen haben. Ja, das ist eine gute Frage. Das haben sich, glaube ich, viele Leute gefragt. Ich weiß nicht, ob das eine Satire sein sollte, aber irgendwie nicht so ganz. Dafür ist es doch ein bisschen zu perfide. Und ja, das könnt ihr einfach mal auf euch wirken lassen. Das war der Fund der Woche. Ja. Jetzt muss ich mal kurz noch mal einen Schluck Milch trinken. Ah, leckerer Femizid. Ja, Bauernproteste in Holland. Ja, gut. Letzte Woche hatten wir nicht drüber gesprochen, hat es den Schnitt leider nicht geschafft. Mittlerweile ist es ja alles ein bisschen eskaliert. Generell zusammengefasst, hattest du das von der Statistikbehörde auch drin, den anderen Artikel, oder war das jetzt das Einzige zum Bauernprotest? Das war, glaube ich, das Einzige. Ja, dann sage ich einfach kurz den Hintergrund. Es gibt eine EU-Richtlinie, in das halt gewisse Emissionen von den landwirtschaftlichen Betrieben runtergefahren werden müssen. De facto ist es in Holland schon so, dass die schon 6% unter den EU-Richtlinienwerten sind, weil die einfach eine fortschrittliche landwirtschaftliche Technologie haben. Allerdings hat die Regierung gesagt, nein, das reicht nicht. Wir packen nochmal 40% auf die EU-Richtlinien drauf. Genau, da ist der Artikel doch. Ja, okay. Das war auch der einzige Grund, warum ich den Artikel nehme. Das ist vom offiziellen niederländischen Statistikinstitut. Die Ausscheidung von Stickstoff in Tierdung bedarf sich im Jahr 2021 auf so und so viel Millionen Kilogramm. Das sind 16 Millionen Kilogramm weniger als ein Jahr zuvor und mehr als 6% unter der Stickstoffobergrenze, die die Europäische Union für die niederländische Nutztiere festgelegt hat. So. und 14% weniger Phosphat, auch unter der EU-Richtlinie. Also das, der Artikel war einfach nur dazu da, offiziell halten die alle EU-Richtlinien ein, aber der Regierung in Holland ist das nicht, in den Niederlanden ist es nicht genug, die haben nochmal einen draufgepackt. Und das hat einfach zur Folge, dass jeder dritte Bauernhof in Holland wahrscheinlich dicht machen müsste, innerhalb der nächsten 5 Jahre. Natürlich würden die dann an den Staat verkaufen können, würden Kompensationen bekommen, die allerdings relativ mager gerechnet sind. Und das finden die Bauern nicht gut und verständlicherweise. Und dementsprechend gibt es da gerade einen kleinen Bauernaufstand, dass die halt Häuser von Politikern mit Gülle bespritzen, dass die Autobahnen sperren, dass die Verteilerzentren von Supermärkten mit ihren Traktoren versperren und ganz viele weitere Protestaktionen machen. Und da hat es einige Fälle von Polizeigewalt gegeben. Und der krasseste Fall war einfach ein Fall, wo an einer Autobahnauffahrt ein Traktor auf die Autobahn hochfahren wollte. So, aber Traktoren dürfen nicht auf die Autobahn. Das sollte die Polizei verhindern. Und daraufhin wurde ja das Feuer eröffnet auf einen Traktor, der in Richtung Autobahn gefahren ist. In dem Traktor saß ein 16-jähriger Junge, der zum Glück nicht getroffen wurde. Wenn man sich die Fotos anguckt von dem Traktor, war es ein Zufall, dass er nicht getroffen wurde. Ja, weil die Kugeln sind quasi in die B-Säule eingeschlagen, direkt neben dem Gesicht vom Fahrer. Ne? Also die haben auch nicht auf die Reifen geschossen oder so, sondern ich weiß auch nicht, ob das beim Traktor überhaupt was bringen würde, aber schon ganz schön schlimm. Der Fahrer vom Traktor, also der 16-Jährige, wurden übrigens von der Polizei festgenommen. Der Vorwurf lautete Verdacht auf versuchten Totschlag. Ja, weil wenn man mit dem Traktor auf die Autobahn fährt, dann ist das ja Verkehrsgefährdung und versuchter Totschlag. Ja, der ist aber mittlerweile natürlich wieder freigelassen worden. Und als 16-Jähriger und den Traktor hat er auch wieder zurückbekommen. Und es hat jetzt keinerlei weitere Konsequenzen für den gegeben, außer dass es natürlich ein Schock ist. Und kann man froh sein, dass da nicht mehr passiert ist. Ja, weil ich glaube, die Bauern werden total ausgerastet und dann hätte es so richtig krasse Ausschreitungen gegeben. Ja, und die Situation hier in Deutschland ist auch ein bisschen seltsam. Ja, weil ähnlich wie in Holland, ja, ich weiß nicht, kannst du nochmal refreshen, vielleicht, dass man das Bild sieht? Kannst du mal probieren, einmal die Seite neu zu laden? Vielleicht kommt das Bild dann raus. Oder auch nicht. Es ist im Endeffekt eine Deutschlandkarte, wo man sieht, beziehungsweise eine Karte von Bayern war das in dem Fall, wo man sieht, was das für Auswirkungen hat. Ja, also es geht im Endeffekt auch um, es gab jetzt auch eine Gesetzesänderung, Bundesrat stimmte neuen Regelungen für nitratbelastete und entropierte Gebiete zu. Und da geht es im Endeffekt fast um die gleiche Problematik. Ja, die Nitratbelastungen in Deutschland sind zu hoch. Die Kriterien, wie das Ganze halt berechnet wurde, sind zweifelhaft. Die Vorgaben der EU werden bereits erfüllt, aber die Bundesregierung hat gesagt, wir wollen halt noch ein bisschen weiter voranpreschen und wir machen im Endeffekt einerseits eine Sache, dass wir Brachflächen einführen am Rande von Umweltzonen, die jetzt nicht mehr bewirtschaftet werden dürfen, nicht mehr mit Düngern bewirtschaftet werden dürfen. Und generell müsst ihr eure Emissionen belasten oder noch mehr Flächen stilllegen. Und das hätte im Endeffekt auch ähnlich wie in Holland zur Folge, dass viele Betriebe einfach gar nicht mehr weiterarbeiten können. Und ja, den Bauern ist das auch durchaus bewusst und die werden auch, es gab ja auch schon Protestaktionen von Bauern im Vorfeld, dass sie versucht haben, das zu verhindern. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Traktoren in Berlin. Da war ja auch ein ziemlicher Traktorkonvoi. Und ja, da wird es jetzt vielleicht nicht so werden wie in Holland, aber es wird ziemlich, ja, denen wird quasi die Existenzgrundlage weggemacht. Die werden mit bürokratischem Zeug so erdrosselt, dass sie gar nicht mehr ordentlich arbeiten können. Und das Ganze führt im Endeffekt dazu, dass ja, weniger Sachen produziert werden können, weniger Lebensmittel produziert werden können und halt der Wirtschaftsoutput halt wieder gesenkt wird. Das ist ausgerechnet in dem Jahr, wo überall Weizen fehlt und so weiter. Ne? Weil wo es in der Ukraine ausfällt und so. Also, ja, wenn man das macht, kann man nicht noch 1-2 Jahre mit warten. Also wenigstens. Ich würde das unter anderem. Ja, das ist auch genau das, was der Deutsche Bauernbund quasi fordert. Ich weiß nicht, ob das im nächsten Punkt drin ist. Der Deutsche Bauernverband. Okay, jetzt ist Price irgendwie gemutet. Ja, sorry, ich musste ganz kurz was machen. Ja, hier haben wir den Präsidenten vom Deutschen Bauernverband, der quasi ein an Brandby schreibt, Ernährungssicherung ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, ich lese den Ganzen jetzt nicht vor, sondern nur ein bisschen auszugsweise. Ja, die EU will den Anbau von Lebensmitteln in Europa deutlich einschränken. Ja, den Pflanzenschutzmitteleinsatz in der EU in Schutzgebieten zu verbieten und insgesamt pauschal um 50% reduzieren. Ja, da geht es einerseits um das Bundesgesetz, aber auch um eine EU-Flächenlegungsrichtlinie. Ja, wir müssen unserer ethisch-moralischen Verpflichtung gerecht werden, unseren Teil zur Ernährungssicherung in Deutschland, Europa und weltweit beizutragen. Unser globaler Anteil ist vergleichsweise gering, aber was die EU-Kommission jetzt auf den Weg bringen will, würde dazu führen, dass unsere Eigenversorgung in Europa erheblich zurückgehen und der Importbedarf ansteigen würde und dass wir am Ende den Ärmsten der Armen ihre Lebensmittel wegkaufen würden, weil wir halt Lebensmittel aus dem Ausland importieren müssen und dann uns mit den ganzen anderen Ländern, Klammern, die jetzt auch sich schon um die ganzen Lebensmittel streiten. Ihr kennt ja die Debatte mit Weizen und Dürren weltweit und anderen. Bolsonaro freut sich, habe ich gehört. Die fangen an, weit mehr abzuholzen. In den letzten Monaten schon massiv abgeholzt, damit sie dann wieder Weizen anbauen können oder so. Ja. Das ist dann der Effekt. Ja, um sichere und stabile Ernten zu gewährleisten, ist die Verfügbarkeit von Düngermitteln essentiell. So, hier wird gesagt, Bauern müssen halt bevorzugt werden bei der Gasabgabe, weil es sonst nicht geht. Wir brauchen Gas für die Erzeugung von Stickstoffdünger. Die zentrale Säure, um unsere Erträge stabil halten zu können. Sollte dieser nur noch eingeschränkt verfügbar sein oder gänzlich wegfallen, würden die Ernteerträge wohl um 30-40% einbrechen. Ganz viel. Ja, zusätzlich wird Gas benötigt bei Molkereien für Femizidsaft und Zuckerfabriken. Ohne Gas keine Milch, keine Butter, kein Joghurt. Wir können die politische Forderung nach einer Priorisierung beim Gas für den Landwirtschafts- und Ernährungssektor nur noch einmal unterstreichen. So, dann ein weiterer Punkt. Sie würden gerne Biogas einspeichern ins Gasnetz. Man müsste lediglich die 2014 eingeführte Höchstbemessungsleistung und die Deckelung der Gesamtkapazität beim Biogas öffnen. So, und dann könnten die Bauern halt ihre Gülle in Biogas umwandeln und könnten das als Gas benutzen, aber das wurde ja gesetzlich gedeckelt. Aus Gründen. Ja, und dann geht es noch darum, wir brauchen Planungssicherheit. Wir müssen wissen, ob wir beispielsweise Weizen auf Weizen anbauen dürfen. Ja, weil die Anbauplanung für das kommende Jahr noch nicht verabschiedet wurde. Da hat die Politik einfach nicht gehandelt. So, und bei der Flächenstilllegung geht es noch, es ist nicht zu verstehen, warum wir Bauern auf einem Teil der nicht produktiven Flächen keine Lebensmittel anbauen dürfen. Dabei geht es nicht um 4% der Flächen, sondern maximal um 2%. 4 sollen stillgelegt werden. Der andere Teil wird weiterhin für Blühstreifen oder Uferrandstreifen genutzt werden. So, es geht hier lediglich um rund 200.000 Hektar, auf denen allerdings 1,4 Millionen Tonnen Weizen erzeugt werden können. Hier könnten wir kurzfristig die Weltgemeinschaft und Deutschland mit dem Anbau von Getreide unterstützen. Ja, der eine hat gesagt, in Deutschland machen sie 10 Tonnen Weizen aus dem Hektar oder so und in der Ukraine 3 oder 4. Das kommt noch dazu. Und was ich eben auch noch ganz kurz anmerken wollte, ist, dass die Lebensmittel, wenn die jetzt aus dem weiteren Ausland kommen, dann brauchen die auch nur noch nicht gesundheitsgefährdend sein. Das ist die einzige Anforderung, die dann noch gestellt wird. Und hier stellen sie die allerhöchsten Anforderungen schon an die Produktion und so weiter. Das ist auch keine gute Entwicklung, dann, die da passieren wird, wenn die Sachen alle aus dem Ausland kommen. Das macht die Sachen nicht besser irgendwie. Ja, also die ganze Bauerprotestsache, ich will halt nur zwei Sachen, die haben einen Grund, warum sie protestieren, ne? Absolut. Das eine, was ich gesagt habe, das, was der Bauernpräsident jetzt, Verbandspräsident jetzt gesagt hat, und das Ganze liegt halt nicht an EU-Vorgaben, wie so schön gesagt wird, teilweise schon, aber das meiste ist, weil wir nationales Recht einfach noch viel krasser auslegen, als es uns von der EU vorgeschrieben wurde. Ja, kommen wir ganz kurz zum Gas, wirklich ganz schnell, ja, wir haben das Problem, wenn das Gas weg ist, dass einfach, sehr viele Industrieprozesse nicht mehr stattfinden können und die auch wirklich verloren gehen und dann wieder Jahre brauchen, bis die Fabriken ihre Kapazitäten wieder neu aufbauen können, weil das einfach Prozesse sind, die auf eine kontinuierliche Gasversorgung angewiesen sind und wenn das stillgelegt wird, gehen die Maschinen kaputt und müssen neu gebaut und aufgebaut werden, um es ganz platt zu sagen. Die ganze Umstellung auf Kohlekraftwerke ist derzeit schwierig, weil es sich total dumm angestellt wird von Regierungsseite. Es wurden bis jetzt noch nicht die gesetzlichen Grundlagen festgelegt, dass man alte Kohlekraftwerke wieder reaktivieren kann, was notwendig ist für Versicherungen und andere Sachen. Gleichzeitig wurden die Auflagen erhöht. Es müssen Vorräte für 30 Tage in der Nähe der Kraftwerke gelagert werden. Das ist eine Auflage. Mit Industriestandards sind 10 Tage. Das heißt, bevor die Kraftwerke, die jetzt neu angefahren werden sollen, anfahren dürfen, müssen erstmal Vorräte für 30 Tage rangekarrt werden. Und das funktioniert nicht, weil einfach die Lieferketten das nicht hergeben. Ne? Es fehlen Güterwaggons, Lokomotiven, es fehlen die Kohlebargen, ja, weil die teilweise jetzt in die Ukraine fahren, um da Weizen aus der Ukraine abzuholen. Es fehlt einfach die Kapazität. Ja, bei vielen Kohlekraftwerken ist das Problem, dass sie einfach seit Jahren nicht betrieben wurden, beziehungsweise nur im Standby-Zustand waren. Die müssen gewartet werden. Normalerweise dauert das ein Jahr, bis sie wieder anfahren können. Wenn das jetzt schneller gehen soll, ist das halt schwierig. Ja, das heißt im Endeffekt, die Anlagen können nicht auf 100% laufen, die Kohlekraftwerke. Und teilweise heißt das, die können für einen Monat betrieben werden, dann müssen sie wieder ausgeschaltet werden, dann können sie wieder einen Monat laufen. Sie können einfach nicht den Dauerbetrieb, ja, aus technischen Gründen gewährleisten. Problem ist auch, dass nur auch in Deutschland noch Kohle so. Diese Anlaufprozesse von diesen Kohlekraftwerken ist halt wichtig, weil da braucht man auch Gas für, damit die Sachen vorgeheizt werden können, damit die überhaupt anspringen. Steinkohlekraftwerke sind ja die meisten Kraftwerke. Steinkohle wird ja in Deutschland seit einiger Zeit gar nicht mehr angebaut. Das heißt, das müssen wir auch aus dem Ausland irgendwie ranbekommen. Es liegt sehr viel Steinkohle in Rotterdam, aber ich habe ja gerade schon gesagt, wie das mit dem Transport ist. Braunkohle ist kein Problem. Da haben wir genug in Deutschland. Das kann auch angeliefert werden. Allerdings wird da immer noch gesagt, die ganzen Braunkohlekraftwerke, die wollen wir nicht. Die lassen wir noch weiter in der Netzreserve. Und wenn man die zumindest vorläufig aktivieren würde, nicht in die Netzreserve stellen würde, sondern als Reservekapazität nutzen würde, dann hätte man diese ganzen Anlaufschwierigkeiten, die wir jetzt haben, wenn wir die im halben Jahr anfahren, nicht. Die ganze Anlaufschwierigkeiten, die ich gerade gesagt habe. Also um es kurz zu sagen, die ganze Sache mit der Kohle wird nicht funktionieren. Ja, dazu kommt auch noch, dass die Stromnetze nicht mehr so stark ausgebaut sind, weil das ja teilweise Kraftwerke sind, die seit 5 bis 10 Jahren nicht mehr in Betrieb sind. Da müssten auch nochmal neue Stromleitungen gebaut werden, damit die überhaupt, wenn sie denn überhaupt aus den ganzen Gründen, die ich gerade gesagt habe, überhaupt mal auf volle Kapazität kommen würden, damit halt die Netze nicht überlasten würden. Da müssten halt nochmal die Netzkapazitäten ein bisschen ausgebaut werden. Also den Schalter umlegen, die Kohlekraftwerke anzuschalten, funktioniert nicht so ganz, so einfach, wie man sich das denkt. Und das Ganze wird im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass, ja, wenn das Gas wegbleibt, werden wir das mit der Kohleversorgung nicht hinbekommen können. Und um die Stromversorgung insgesamt nicht zu gefährden, bleibt in der Situation nur die Möglichkeit, die Stromversorgung abwechselnd in einzelnen Regionen zu unterbrechen. Was in dem stark von Strom abhängigen Land letztlich zu einem rollierenden Lockdown wegen Energiemangel führen wird. Die sogenannten Brownouts. Ja, was die Politiker alle machen, ne? Nur mit der Ursache, so dass sie sich mit Russland mal einigen oder so, da kommen sie nicht auf die Idee. Das ist ja, und ich meine, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, es gibt die offiziellen Szenarien von der Regierung. Wenn alles gut läuft, dann, was nicht passieren wird, dann haben wir das Problem im Dezember, im Januar. So, und wenn alles nicht gut läuft, haben wir das Problem im November, was ich gerade beschrieben habe. Was meinst du denn, es wird gut laufen? Ja, wenn keine Ahnung, Nord Stream 2 wieder aktiviert wird, wenn Nord Stream 1 zu 100% wieder weiterläuft, wenn die Kraftwerke rechtzeitig angefahren werden, wenn es keine technischen Probleme gibt, wenn die Netzleitungen schnell genug gebaut werden, wenn genug Personal gefunden wird, dass die Kraftwerke auch aktiviert werden können, das meine ich mit, wenn alles gut läuft. Ich dachte, dass die meisten Probleme damit auch. Und vor allem ganz viele Sachen liegen einfach an Regulierung, wo die Politik einfach noch nicht gehandelt hat. Die müssten einfach nur ein paar Verordnungen erlassen. Ja, zum Beispiel, ja, okay, du bist ein Steinkohlekraftwerk. Rein theoretisch müsstest du einen Filter einbauen. Das kannst du jetzt allerdings nicht machen, weil das dauert 2 Jahre. Wir haben dir die Sondernutzungsgenehmigung ja schon gegeben, aber für die Emissionen haben wir die Genehmigung noch nicht gegeben. Das müssen die einfach machen. Das machen sie einfach nicht. So, es ist wieder ein hausgemachtes Problem, wo man sich wirklich nur am Kopf kratzen kann und sagen, okay, die Leute schreien doch und sagen, hallo, wir haben das Problem. Wir haben das Problem. Könnt ihr euch mal drum kümmern? Und die machen einfach nichts. Mhm. Ne? Ähnlich wie das, was ich letztes Mal gesagt habe. Es gibt Möglichkeiten, Öl sanktionsfrei nach Ostdeutschland zu bekommen, dass die Industrieanlagen dort weiterlaufen können. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch, aber das Ministerium gibt einfach keine Rückmeldung, was wir machen wollen. Ob sie was machen wollen, sie lehnen es ja nicht mehr ab. Sie sagen einfach gar nichts dazu. Die machen einfach nichts. Wunderbar. Aber ich hätte es so verstanden, dass wenn jetzt das Gas aus Russland wiederkommen sollte, dass dann diese Probleme eigentlich auch erledigt sind. Theoretisch ja. Theoretisch ja. Aber es wird, wir werden das Problem wird nicht erledigt sein, weil wir ja sehr viel weniger Gas aus Russland bekommen. Ja, es gibt dann noch Reibungsprobleme, das denke ich auch. Ne? Da haben wir zu wenig Gas. Aber das wäre doch wahrscheinlich der beste Weg im Prinzip. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall ist es momentan so, dass sie auch diese LNG-Tanker, die unterwegs sind schon für andere Länder und so, dass die von Europa jetzt aufgekauft werden. Genau, darum geht es jetzt hier. Ne? Andere Länder haben auch Energie. Genau, in Pakistan geht deswegen schon ein Lichter aus und im Artikel hier, der ist relativ lang und sehr interessant, kann ich nur empfehlen, steht unter anderem, dass eben Pakistan jetzt auch wieder auf Kohle setzen möchte. Das ist dann der Effekt dabei, ne? Der sich daraus speist. Hast du auch gelesen oder hast du ja, die sind ziemlich sauer. Achso, ja, den hätte ich auch eingereicht, genau. Ja, die sind also ziemlich sauer auch deswegen und warten darauf, dass Europa wieder normal wird. Ich meine, selbst die Ukraine bezieht Gas aus Russland. What's wrong? Warum müssen wir darauf so unbedingt verzichten, ne? Und das eben mit diesen ganzen Folgen halt. So. Ja, also ja, es scheint doch wieder zu machen, wir haben jetzt wieder den Effekt, den wir schon bei Corona hatten. Da brauchen wir auf einmal ganz viele Masken, ganz viele Tests. Ne? Und da haben wir als Europäer gesagt, komm, wir zahlen einfach 3.000, 4.000, 5.000 Euro Prämie und dann fahren die ganzen Schiffe nicht, was weiß ich, nach Asien, nach Südamerika, nach Afrika, sondern die fahren gelernt, rum, weil wir brauchen die Masken jetzt ganz schnell. Das haben sie mit den Tankern hier auch gemacht. Das ist genau der gleiche Effekt. Wir kaufen im Endeffekt auf dem Weltmarkt jetzt den anderen Leuten das weg und da passierten halt so Sachen wie, da gibt es langlaufende Lieferverträge, ja, da muss dann eine Strafe gezahlt werden, wenn diese Lieferverträge nicht eingehalten werden, jetzt auf Pakistan beispielsweise bezogen. Mhm. Ja, und gut, der Preis war 12 pro Einheit. Man muss ein Drittel Strafe zahlen, wenn es nicht eingehalten wird. Ja, also das wären dann 16, dass man Strafe zahlen muss an die. Allerdings liegt der Preis gerade bei 30, 35 pro Einheit. So, und da könnten sich die ganzen Unternehmen einfach sagen, okay, die Europäer zahlen 35, wir müssen den 60 Strafe zahlen. Wunderbar, machen wir doch einen guten Schnitt. Machen wir das doch einfach mal. Jo. Deswegen gab es genau die Situation, die du gerade gesagt hast, dass schon LNG-Tanker, die auf dem Weg nach Pakistan waren, auf dem offenen Meer umgedreht haben und jetzt zu uns fahren. Ja, und in Asien, die kleinen Länder, die haben nichts anderes. Die haben keine Pipelines oder so. Die Terminals, die es in Europa gibt. Die wenigen. Auch das noch richtig. Trotzdem reicht es nicht. Und was passiert jetzt gerade in Pakistan? Das, was in Sri Lanka passiert ist. Das fängt da jetzt gerade an, deswegen. So ungefähr. Ja. Tja, und wenn man schon so verblendet ist, dann baut man natürlich auch weiter Windräder, wie wahnsinnig. Also ich weiß gar nicht, was sie dafür bezahlen wollen. Ich kann mich daran erinnern, dass der Habeck gesagt hat, zu dieser Uniper-Sache, dass sie diese Firma Uniper, dass sie scheinbar pleite geht und jetzt Staatshilfen beantragt hat, dass er nicht darüber reden möchte, um wie viel Geld das da geht. Und hier haben sie jetzt auch irgendwie die Zahlen rausgenommen. Vor einer Weile hieß es ja, dass sie den Ausbau sich 200 Milliarden kosten lassen wollen. Weiß ich nicht, was das jetzt hier kosten soll, was sie sich da überlegt haben. Hängt ja auch davon ab, wie die Subventionen dann verteilt werden und so weiter. Aber für mich sieht das nicht mehr nach einem gangbaren Weg aus. Ne? Und die Versteigerung von Windkraftflächen letzten Monat hat schon ziemliches Desinteresse gezeigt, auch der Beteiligten sozusagen. Also es fliegt uns eigentlich gerade um die Ohren, aber die Grünen weigern sich noch, das anzuerkennen. Ne? Das ist so meine Eindruck davon. Ja, die ganze Debatte im Bundestag, die es zu diesem Kram jetzt gab, vergangene Woche war so nach dem Motto, ja, wir wissen ja schon lange, dass wir erneuerbare Energien brauchen und jetzt machen wir das doch endlich mal und die Leute reden alle so, als würde man da jetzt einmal irgendwie ein bisschen Kraft anstrengen und dann würde das irgendwie bis zum Ende jeden Lebens irgendwie unsere Energie sicherstellen. Aber ich meine, die ganzen, es ja, ist ja auch nicht der... hilft das sowieso nicht, ne? Also es ist halt nicht grundlastfähig und diese ganzen Schwierigkeiten halt, ne, und diese Dinger, die halten ja auch alle nicht ewig, die müssen ja auch irgendwann mal dann erneuert werden und so zurückgebaut werden, alles Mögliche. Das ist dann halt auch so, ja, wir machen das jetzt, wir wissen das ja. Und die Netze, die Netze, die sowieso nicht weiter ausgebaut werden, die werden jetzt gerade auf Kohlekraftwerkseite ausgebaut. Dabei müssten die auch mal... große Verbraucher, für große Anbieter. ...den ganzen Strom von den Wind- und Solarkraftwerken überhaupt einspeisen kann. Da wird derzeit nur 65% der Kapazität, wenn es auf Maximallast läuft, können überhaupt nur eingespeist werden. Das ist wirklich ein Hohn, was da passiert. Kann man echt nicht anders sagen. Einmal mit Profis. Also, das ist so katastrophal, was sie da machen. Das ist traurig, ist richtig traurig. Der Anteil von Grünstrom soll auf 80% angehoben werden. Ja, theoretisch, rein rechnerisch, ja, aber die Voraussetzungen dafür müssen halt ein bisschen gelegt werden. Ne? Das kann ja nur dadurch erreicht werden, dass man tagsüber mehr Strom produziert, als man verbrauchen kann. Das Ganze wird dann in Wasserstoff umgewandelt, dabei wird 30% verloren und danach wird der Wasserstoff entweder benutzt oder wieder zurück in Strom gemacht, wo nochmal 30% verloren geht. Da kommst du nicht mit aus. So kann das funktionieren. Ja, 30% kommst du da mal nicht aus. Das kostet viel Geld und ist extrem ineffizient. Das ist das Problem. Das ist ja die Wasserstoffstrategie. Ja, und wenn wir dann Atomstrom aus Frankreich kaufen und ein gutes Gewissen haben, herzlichen Glückwunsch. Und Fracking-Gas aus Amerika. Na, Wahnsinn. Diese Klimaschoner. Ja, dass wir jetzt Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke wieder im hohen Maß machen, ist schlimmer als das mit dem Fracking auf jeden Fall. Ja, das ist das CO2-Thema, beziehungsweise da kann man ja vielleicht nochmal über diese Carbon Capturing. Ah ja, einfach Umweltschutz oder so. Einfach Umweltschutz. Ja, ja. Nichts, hat nichts mit CO2 zu tun. Das ist das Argument von anderen Leuten. Naja, die dreckigsten Dinger sind aber auch schon länger rausgefiltert worden. Ich weiß, das sind in den 60er, 70er, das schon gemacht haben, die Filter eingebaut und so. Tja, so, ganz schnell, Thema Wasserknappheit. Wusstet ihr das? Wir haben Wasserknappheit in Deutschland. Man kann es kaum glauben, liegt aber nur daran, dass es ein Verteilungsproblem gibt. So, ja, wir haben gewisse Regionen in Deutschland, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, die haben extreme Probleme. Und die Probleme haben wir nicht unbedingt in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, in Baden-Württemberg. Ja, wir sind trocken, aber schon, ne? Aber wir haben einfach ein Verteilungsproblem. Es wurden jetzt über die letzten 30 Jahre keine ordentlichen Kanalnetzwerke gebaut. Alle Sachen, die geplant waren, sind in den Schubladen verschwunden mit Begründungen, Umweltschutz, Begründungen zu teuer. Und wir hätten gar kein Problem damit, alles ordentlich in Deutschland zu verteilen, wenn wir diese Kanalstrecken hätten. Ja, denk mal an Kalifornien, selbst da funktioniert das. Ja. Also wir könnten das in Deutschland ganz einfach machen. Wir haben nur einen extremen Investitionsstau, was das angeht, beziehungsweise das Infrastrukturministerium hat ja halt schon letztes Jahr gesagt, wir bauen das nicht mehr. Wir legen alle Pläne aufs Eis. Ja, dazu kommt noch ein Verschmutzungsproblem. Durch Landwirtschaft und andere Sachen wird Grundwasser ein bisschen verunreinigt. Das ist wahr. Das könnte man auch alles wunderbar rausfiltern. Allerdings gibt es da auch einen riesigen Investitionsstau. Und weil es da einen riesigen Investitionsstau gibt, wird jetzt was gemacht? Jetzt wird im Endeffekt ein großes Düngenverbot gestartet, dass die ganzen Städte ein Wassermanagement einrichten wird. Ja, also es werden quasi Versiegelungen von Böden in Städten wird entgegengewirkt, indem Versickerungssysteme in Städten quasi eingeführt wird. Ja, sogenannte Schwammstädte. Ja, zu diesem Zweck will die Bundesregierung sogenannte Schwammstädte fördern. Die Schwammstadt ist ein Städtebaukonzept, bei dem Regen in der Stadt aufgefangen und möglichst gespeichert wird. Vernetzte Grünflächen und Gewässer schaffen Entlastung bei städtischen Hitzewellen und puffern Starkregenereignisse ab. So, in den nächsten 5 Jahren werde der Bund deshalb 4 Milliarden Euro für entsprechende Maßnahmen zur Verfügung stellen, was eine lächerliche Summe ist. Und in Drainagen ziehen zwischen den Stadtparks oder was? Hm. Ja, super. So. Das heißt, in den Städten werden irgendwelche neumodischen Schwammkonzepte gemacht, anstatt einfach Ausbau von überregionalen Wassernetzen zu fördern. Heißt Kanalsysteme, ja, auch herzlichen Glückwunsch. Absolut hausgemachtes Problem. Absolut hausgemachtes Problem. Wie so oft. Im Ruhrpott ja zufrieden sein, dass wir das gerade noch fertiggestellt haben hier. Und ich muss sagen, bei den ganzen Wassermangelsachen, das kann ich jetzt auch nicht der derzeitigen Regierung anlasten, da hat sich seit 20 Jahren nichts getan. Ausmaß der Absagen ist historisch. Die verzweifelte Suche nach neuen Wirtschaftsweisen. Letzte Woche hatte ich ja schon den verzweifelten Ökonomen gesagt, der im Endeffekt gesagt hat, ja, wir kriegen nicht die richtige Wertschätzung von der Politik. Ja, wir wissen nicht, ob wir überhaupt noch hier arbeiten sollen, wenn unsere Ratschläge sowieso nicht akzeptiert werden und die Kommunikation einfach immer so läuft, dass wir an allem schuld sein würde. Hier haben wir noch wieder mal ein hausgemachtes Problem. Wir haben ja den Deutschen Wirtschaftsweisenrat, der gewisse makroökonomische Sachen in Deutschland, ne, mit Jahresgutachten und weitere Regierungssachen managen soll, beziehungsweise Empfehlungen geben soll. Und da gibt es einfach gerade ein politisches Tauziehen, dass man einfach nicht weiß, welche Leute soll man denn da überhaupt ins Amt führen. Ja, weil die SPD blockiert die CDU, die CDU blockiert die CDU, SPD. Ja, jetzt haben wir nur noch 3 Leute, die in diesem Gremium drin sitzen. Ja, es sollten normalerweise 7 sein. Ja, und die müssen jetzt zu dritt das Jahresgutachten quasi machen. Doppelte, dreifache Arbeit. Die haben selbst keinen Bock mehr, sind kurz davor aufzugeben. Und es will einfach keiner mehr da nachrücken. Es gibt genug Leute, die qualifiziert dafür werden. Aber entweder gibt es politisches Tauziehen. Oder sie sagen, ja, das ist einfach alles so ein Reputationsschaden, den wollen wir uns nicht geben. Ne? Nach der heftigen ökonomischen Debatte um ein Gasembargo hat der ein oder andere sicher noch mehr Hemmungen, sich so in die Öffentlichkeit zu begeben. Deswegen wird jetzt was gemacht? Es wird im Ausland nach Fachkräften gesucht. Ja, so verhandelt die Bundesregierung nach Handelsblatt-Informationen derzeit mit der an der US-Universität Berkeley lehrenden Ulrike Malmedier. Gut, das wäre eine qualifizierte Person, aber das wäre auch wieder nur eine Person. Wir brauchen halt noch mehrere. Können Sie nicht die Kämpfer nehmen? Die ist jetzt auch für jeden Scheiß, für nichts, für keinen Scheiß zu gut. Ja, aber das wäre ja ein politischer Kandidat. Achso, ja. Okay. Also. Das wäre sie, ja, in der Tat. Ja, also auch wieder ein hausgemachtes Problem. Der Wirtschaftsweisenrat, gut, den Empfehlungen wird nicht immer gefolgt, aber es ist ein wichtiges Gremium, was wir benötigen. Die politische, das, weißt du, wenn die Fachpolitiker nur noch von irgendwelchen Unternehmensberatungen beraten werden und nicht von irgendwelchen Gremien, die dafür eingesetzt werden, dann geht alles noch viel schneller den Bach runter. Ja, den Bach runter. Stimmt, Historic ja. Cascade of Defaults is coming for emerging markets. Ja, Sri Lanka, habt ihr ja mitbekommen, da geht gerade wirklich der Schlepp der Bär. Hatte ich ja auch schon hier von Anfang an quasi gesagt. Ne? Die haben die ökologischen Landreformen gemacht. Dann ist alles eins nach dem anderen kaputt gegangen. Die konnten ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Jetzt ist es mittlerweile schon fast ein Failed State. Ja, die haben ihre Sachen nicht bedient. Und jetzt gibt es absolutes Chaos, keine Importe mehr, außer das, was halt an Entwicklungshilfeleistungen geleistet wird von Indien und Russland. Und ja, das ganze Energiethema im Zusammenhang mit dem, was wir vorhin hatten, im Zusammenhang mit der Leitzinserhöhung in Amerika, führt dazu, dass die Außenhandelsfinanzierung von vielen, vielen Ländern mittlerweile nicht mehr funktioniert. Wenn in Amerika der Dollar stärker wird, was derzeit der Fall ist gegenüber allen anderen Währungen, dann verteuern sich die Auslandsschulden von Entwicklungsländern, weil die ja in der Regel nicht in ihrer Landeswährung Schulden aufnehmen, sondern in US-Dollar. Wenn die dann ein Problem haben, diese US-Dollar aufzutreiben, weil sie keine Auslandsreserven haben oder weil die einfach die Wirtschaftskraft nicht haben, dass sie Sachen anbieten, die auf dem Weltmarkt interessant sind, dafür bekommen sie Dollar, die Dollar benutzen sie, um die Schulden zu bezahlen, haben die ein Problem. Das Problem betrifft jetzt El Salvador, Ghana, Tunesien, Pakistan, Ägypten, Kenia, Argentinien, die Ukraine sowieso, Bahrain, Namibia, Brasilien, Angola, Senegal, Ruanda, Südafrika, Costa Rica, Gabon, Marokko, Ecuador, Türkei, die Dominikanische Republik, Äthiopien, Kolumbien, Nigeria. Alle diese Staaten könnten dieses Jahr noch eine Staatspleite hinlegen. Ich glaube, mehr muss ich jetzt einfach mal nicht sagen. Einfach nur absolut katastrophale Situation. Absolut katastrophale Situation. Ja, ja. Gut, die Ukraine, die werden wir unterstützen, aber alle anderen Länder? Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ne? Ist auch nichts mehr da zum Unterstützen. Pakistan, ja. Es gibt ja internationale Organisationen wie die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds, die sagt, okay, wir machen einen Schuldenschnitt oder wir übernehmen eure Schulden oder wir strecken die Schulden oder sowas. Aber bei dieser schieren Anzahl von Ländern ist das einfach nicht mehr handelbar. Ne? Chaos in Sri Lanka. Demonstranten stürmen Präsidentensitz und setzen Haus des Regierungschefs in Brand. Das war eine Stürmung, nicht in Amerika, das mit dem Kapitol. Das war ein Witz dagegen. Da kann man einen gewissen Vergleich ziehen. Ihr kennt doch ja auch noch den Bundestag. Die Leute vom Bundestag hatten wir auch vor kurzem nochmal. Fand ich ganz gut, ja. das für die Entkräftung sozusagen. Aber gut, das ist sowas noch nicht. Ja, also die Regierung ist geflohen. Die Regierung, die jetzt da war, war ja schon die zweite eingesetzte Regierung, die versucht hat, die Krise irgendwie zu managen. Und ja, sie haben es nicht geschafft. Sie konnten es auch gar nicht schaffen, weil im derzeitigen Umfeld es einfach nicht funktioniert. Die haben keine Auslandsreserven mehr gehabt. Ja, die haben ja nach Spenden gebeten, um irgendwie noch Öl und sonst was kaufen zu können. Haben von Indien und Russland noch Spenden bekommen, aber nicht in dem Ausmaß, dass man halt eine Volkswirtschaft damit am Laufen halten kann. Die Reserven sind von 30 Tagen runtergeschrumpft auf 10 Tage. Bis vor, dann hieß es irgendwann, okay, wir haben noch einen Tag Reserve. Ja, und der Tag war beendet und dann fing der Sturm an, ne, aufs Parlament, auf den Präsidentensitz, auf die Zentralbank. Das ganze Land ist im Endeffekt, ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, es ist zusammengebrochen. Der Ministerpräsident will jetzt am Mittwoch zurücktreten. Was das der Situation irgendwie helfen soll, ist nicht klar, weil das Land steht einfach vor Problemen, die nicht zu handeln sind. Ja, die Basics sind im Eimer. Failed State. Wird gut gemacht und so. Ja. Failed State. Und dabei wollten sie nur ein bisschen nachhaltiger ihre Landwirtschaft organisieren. Ja, das müsste in solchen Artikeln eigentlich immer oben drüber stehen schon. Wegen Bio-Anbau oder so. Ja, die Story hatte ich ja gesagt. Ja, das ist, ja, und ich hatte ja gerade die Sache, ne, Sri Lanka ist das erste Land auf der Liste jetzt. Das kann in den ganzen anderen Ländern, die ich vorhin aufgezählt habe, auch noch passieren. Wir haben ein sehr seltsames Jahr, sage ich nur. Ja, und das ist jetzt vergangene Woche auch passiert, dass da jemand geschossen hat auf den ehemaligen Premierminister von Japan, den Herrn Abe. Und hier war vor allen Dingen bemerkenswert dieser Artikel von der Tagesschau, wo sie geschrieben haben, für den früheren rechtskonservativen japanischen Regierungschef und so weiter. Und in dem Anleser davon stand sogar dem rechten Regierungschef. Ja, fand ich auch komisch, auffällig. Das soll wohl irgendwie auch eine Agentur irgendwie so geschrieben haben und viele Menschen meinten dann, dass die das da wahrscheinlich her übernommen haben. Und ganz unten drunter steht auch nochmal, wie sie da quasi drauf kommen und da sagen sie dann hier deutlicher Rechtsruck während Abes Amtszeit. Abe hatte Japan von September 2012 bis September 2020 regiert und war damit der am längsten amtierende Premier des Landes. Unter ihm war Japan deutlich nach rechts gerückt. Abe gehörte zu den entscheidenden Verfechtern an der Revision der pazifischen Nachkriegsverfassung. Im Artikel 9 der Verfassung verzichtet Japan für alle Zeiten auf den Krieg als souveränes Recht der Nation und auf die Androhung und Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten. Und das ist jetzt der Grund, warum sie sagen, unter dem wäre das Land nach rechts gerückt. Was gegen Krieg beschlossen haben. Ist das so, dass Japan keine Feinde hat oder wie? China ist nicht irgendwie da in der Nähe oder so, ne? Ja, und da finden jetzt irgendwie Wahlen statt. Und also ich kenne den Abe eigentlich nur von diesen dämlichen Geschichten hier mit dem Trudeau, wo sie sich da immer gegenseitig gebettelt haben, wer der größere Feminist ist. Daher kenne ich den vor allen Dingen. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Nee. Ja, das war unerträglicher Blödsinn. Also die LDP hat die Wahlen auch, wie hier in dem Artikel vermutet, gewonnen. Also die Partei von Abe Shinzo. Ich fand es ganz, hat auch immer nochmal auf Twitter gepostet. Ich fand ihn irgendwie sympathisch, seit er diese Nummer gemacht hat, wo er bei der Olympiade den Mario-Hut aufgesetzt hat und durch diese grüne Röhre nach London gereist ist und so. Also offensichtlich schon jemand, der auch ein bisschen Humor hatte zumindest. Klingt rechtsextrem. Ich habe da mal sowas gehört. Ja, ja. Diese Gamer, der hat Witze gemacht, oh ja. Diese Gamer werden auch ziemlich rechts, habe ich gehört. Ja, und der Shinzo Abe ist der Ober, das war auch der Anführer von Gamergame. Clownfall. Ja, der Abe hat noch sehr viele weitere Sachen gemacht. Der hat vor allem sehr viel mit der Aufrüstung gemacht. Der hat die Quad gestartet. Der hat ja asiatischen Raum gegen China in Stellung gebracht. Und Abenomics ist eine Sache, die ja, uns noch lange begleiten wird. weil der einfach das Wirtschaftssystem von Japan umgebaut hat und man weiß nicht, ob das Ganze gut war oder nicht. Das wird man halt erst in 20, 30 Jahren. Kann man das als rechts bezeichnen? Nicht unbedingt. Ich würde es nicht tun. Aber die Frage ist, ne, aus einer bestimmten Perspektive, wie Obi-Wan Kenobi sagen würde, ist alles rechts. Ja, es ist eine Frage der Perspektive. Ne, wenn man irgendwo ganz links steht, dann guckt man sich den Aber an und sagt, der ist aber ganz schön weit rechts. Ja, ich meine, er war rechts, weil er das Militärbudget erhöht hat. Ist er deswegen rechts? Ist er rechts, weil er auf konservativen internationalen Der war konservativ, religiösen, ne? Gemeinschaften auch Reden gehalten hat, ist er deswegen rechts? Wenn man das so sehen will, ja, aber rechts im Sinne von einer japanischen innenpolitischen Kompass ist er nicht. So, aber wenn man die japanische Innenpolitik sich nicht interessiert, sondern alles nur auf Amerika und Europa bezieht, dann könnte er rechts sein, ja. Aber die japanische Gesellschaft ist generell ein bisschen konservativer als die amerikanische und die europäische Gesellschaft. Also, nie. Er ist nicht ein total progressiver Kandidat gewesen, aber mir würde auch kein japanischer Präsident einfallen, der jemals progressiv war. Trotz Feminismus-Kram oder wie? Ja, keine Ahnung, den letzten Kommunisten in Japan, das war ja der letzte, der umgebracht wurde. Ja, aber das ist halt schon 60 Jahre her. Oder 70, 80, bin gar nicht so sicher. Ist schon lange her. Ja, kommen wir zu Bojo. Bojo, ich habe hier jetzt einfach mal der Clown-Welt halber einen Artikel von letzten Monat rausgesucht. Ne? Der Boris Johnson hat jetzt seinen Rücktritt bekannt gegeben, nachdem 40 Parlamentarier und Minister von ihm gesagt haben, wir machen das nicht mehr mit, wir treten jetzt zurück. Und das Paradox an der ganzen Sache ist, vor einem Monat hatte der ein Vote of No Confidence, quasi vor dem Parlament wurde darüber abgestimmt, ob der weiterhin seine Amtszeit weiterführen soll oder nicht. Sowas wie die Vertrauensfrage im Parlament bei uns. Und ja, da ist er durchgekommen. Ne? Also ne, 211 zu 148 haben gesagt, ja, du sollst bitte die Regierung weiterführen. So, und einen Monat später treten sie alle zurück und sagen, nee, sodass er sich jetzt halt dazu gedrängt gefühlt hat, ja, ich muss jetzt auch zurücktreten. Ist jetzt nicht so, dass das nicht schon mal gewesen wäre. Ja, sowohl Thatcher als auch Theresa May, da war es ähnlich. Die hatten auch Votes of No Confidences, die sie überstanden haben. Aber danach sind sie auf politischen Druck halt doch zurückgetreten. Aber die ganze Sache hat doch auch wirklich ein Geschmäckle, muss man sagen. Ja, weil der Boris Johnson hat im Parlament die Vertrauensfrage gestellt, ist da durchgekommen, aber denen hat das einfach nicht gepasst. So nach dem Motto, wie, das Parlament hat abgestimmt und da sollen wir uns jetzt dran halten? Nein, wir erzwingen das jetzt. Und ja, interessant, was da gerade in England passiert. Wird interessant sein, wer jetzt der Nachfolger von Boris Johnson sein wird. Ja, weil das ist ja noch nicht so ganz klar. Und wie, die haben jetzt im Parlament abgestimmt, da hat er gewonnen und wer sind jetzt die 148, die dagegen gestimmt haben, aus dem Unterhaus oder wie? Oder Oberhaus oder ist das? Oder? Unterhaus, alles Unterhaus. Ja. Nee, die 148 haben dagegen gestimmt, 211 haben dafür gestimmt. Also ist er durchgekommen. So. Ja, also ich fand es vor allen Dingen bemerkenswert, dass ich nur aus dem englischen Bereich irgendwas darüber gehört hatte, dass ja jetzt wohl dieser Skandal, der jetzt der Auslöser war, irgendwie war, dass er jemanden ernannt hat, so einen Homosexuellen für irgendwas und diese Person wurde jetzt beschuldigt, Machtmissbrauch gemacht zu haben. Also im Endeffekt eine MeToo-Geschichte. Wenn die Presse die immer drauf hat, dann finden sie das. Das war Punkt 1 und Punkt 2 war Partygate. Oh, während Lockdown hast du eine Party gefeiert. Ja, das ist ja ein alter Hut. Das war ja bei der Geschichte da auch schon. Das ist weiterhin, wie gesagt, das, was du gesagt hast, aber Partygate, deswegen war diese Abstimmung hier. Ja, deswegen war die Abstimmung, ja. Aber ich finde es halt bemerkenswert, dass das nie jetzt irgendwie hier erwähnt wurde von irgendwelchen Leuten in Deutschland. Ich habe das nicht in einem... Also ich habe natürlich jetzt nicht alles gelesen, aber alles, was mir irgendwie untergekommen ist, da war da keine Rede von. Gut, ich meine, Berichterstattung ist ja unterirdisch. Ne? Ich meine, wie viele Leute haben jetzt, weil er den Rücktritt genommen hat, Bezug darauf genommen, dass der vor einem Monat da eine Abstimmung drüber hatte? Wahrscheinlich so ziemlich 1% vielleicht. Ja, deswegen habe ich das jetzt auch mal gezeigt, weil es zeigt einfach die Absurdität der Situation. Aber es gab es schon mal vorher in England. Das sage ich auch nochmal dazu. Es ist halt englische Politik. Sollen wir nicht mit deutschen Maßstäben irgendwie messen. Ja, Ach ja, das war so ein richtiger Clownswelt-Artikel hier. Give Biden a break. Ja, hier haben wir im Washington Post so einen Hagiographer, ne, Dana Milbank, der einfach sagt, ach man, könnte immer aufhören, den Biden so fertig zu machen. Ne, give Biden a break. Ja, weil Biden hat mittlerweile den Rückhalt in der Demokratischen Partei in Amerika verloren, kann man mittlerweile sagen. Teilweise auch in der Medienlandschaft. Gerade heute habe ich noch einen Artikel von der New York Times und auch von der Washington Post gesehen, die extrem kritisch waren den beiden gegenüber. Und die im Endeffekt sagen, okay, der soll doch bitte jetzt beim nächsten Mal nicht wieder zur Wahl antreten. In 2 Jahren zumindest. Na gut, bis dahin kann sich ja noch viel verändern. Aber hier haben wir halt genau den Gegenartikel, oh, give him a break. Ja, und hier wird runtergebrochen. Hier werden Strohmänner von dem Autoren aufgebaut. So, die Partei wäre irgendwie sauer auf Biden, weil er nicht genug gegen die Republikaner vorgehen würde, wo man nur drüber lachen kann. Ne? Hätte sich nicht zu Roe versus Wade geäußert. Und einfach nur so irgendwelche Strohmänner und ja, er hat nicht genug gegen Second Amendment, Waffenrechte und sowas gemacht und dies und das wird ihm vorgeworfen, aber er hat das doch alles gemacht, bla bla bla bla bla, was ja auch so ist. Ich meine, das Einzige, was mir beim beiden negativ auffällt, ist, dass er halt manchmal ein bisschen desorientiert wirkt. Und ziemlich memeable hat er jetzt ja gerade diesen Zwischenfall irgendwie, ja, wo er den Teleprompter vorgelesen hat. Ja, repeat the line, bla, irgendwie sowas. So. Ja. Ich habe jetzt auch ein Video gesehen, wo Veteran war, sich irgendein Typen hat einen Orden umgehängt und so. Genau, hat den Orden falsch umgehängt. Ja, also. Ist schon gut. Ja, das ist eher so das Problem, was viele Democrat-Party-Leute mit dem Joe Biden haben. Nicht, dass er nicht genug irgendwie gegen Republikaner wettern würde oder so. Das macht er ja genug. Und einfach nur so, also ein totaler Clownwelt-Artikel. Give Biden a break. Meine Güte. Und das Beste ist, der Satz, da muss ich wirklich laut lachen. Democrats are habitually more self-critical than their Republican counterparts. Ne? Also Demokraten würden sich ja immer selbst zerfleischen und wären immer extrem kritisch gegenüber Demokraten. Deswegen sollte man doch jetzt mal aufhören damit. Ich glaube, es war diese Woche auch so ein Video von Fraktion, also ein Demokrat hat einen anderen kein Auge aus in Amerika. Mhm. Ja, sonst wird er ganz schnell auf Linie gebracht. Deswegen ist es ja auch bemerkenswert, dass der Joe Biden jetzt so fallen gelassen wird. Überrascht mich nicht komplett, aber ich glaube nicht, dass er der nächste Präsidentschaftskandidat sein wird, wenn es jetzt schon so gehandhabt wird. Aber warten wir mal die Midterms ab. Warten wir mal die Midterms ab. Müssen wir mit einer Pflegerin reinschieben, das sollen sie, glaube ich, auch nicht. Ja, besser nicht. Ah, vive la France, der Eiffelturm, wer kennt ihn nicht, wer liebt ihn nicht. Ja, werden wir den Eiffelturm einstürzen sehen? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Ja, wie wird das Wort Rost ausgesprochen auf Französisch? Rost. Nee, das geht ja nicht. Die können ja keinen. Rost. Ach nee, was war wahrscheinlich das? Ist das irgendwas mit Oxidation de la Eisen oder so. Ja. Ja, ja. Im Französischen bin ich leider nicht mächtig. Nur ein gefakter französischer Akzent. Ja, das sind jetzt zusammengesetzte Substantiven, ist jedenfalls nicht ganz so einfach in Französisch. Das machen wir nicht so gern. Tja, der Eiffelturm. 1889 wurde er aufgebaut. Ursprünglich sollte er nur 20 Jahre stehen. Gustav Eiffel, der Erbauer, hat damals schon gewarnt, muss alle 2 Jahre neu gestrichen werden, um ihn vor Rost zu schützen. Das Problem ist nur, die Bleifarbe, mit dem der Eiffelturm gestrichen werden muss, die ist jetzt auf EU-Ebene verboten. Grins. Und ja, kein Wunder. Es gibt da Ersatzsachen, die natürlich besonders teuer sind. Ne? Ein Teilanstrich kostet 80 Millionen Euro, was jetzt gar nicht so teuer ist, aber es ist einfach zu teuer für die französische. Ja, nur ein Teilanstrich. So. 80 Millionen? Für einen Teilanstrich. Oh, ja. Eine komplette. Muss auch gut gemacht werden. Das muss ordentlich gestrichen werden. Mhm. Das letzte Mal wurde der Turm übrigens 1995 neu angestrichen. Ne? Oh, das ja. Alle 2 Jahre, sonst kippt das Ding um. Ne? Ja, da liegt er ja praktisch schon. Ja, also hält sich gut. Ich meine, der Eiffelturm hat ja auch einen gewissen Wert. Ne? Also der Wert des Eiffelturms wurde errechnet auf 434 Milliarden Euro. Ja, das gibt dir doch keiner dafür. Ja, was kannst du denn damit machen? Genau. Rauf und runter fahren. Ja, genau. Jeden haben doch schon selber eingebaut. Für den ja, ist das aber auch ganz nicht. Im Gegensatz zum Kölner Dom, der ja wie viel wert ist? Ungefähr 3,50. Nee, das ist... 1 Euro wie alles in Deutschland. Korrekt. Haben wir das richtig erraten. In der Bilanz von der Kirche steht der mit einem symbolischen Euro aufgeführt, weil man den nicht verkaufen kann und man muss den quasi abreißen, wenn man da was anderes machen wollen würde. Deswegen Franzosen machen das immer anders in ihrer Buchhaltung etwas. Deswegen ist der nur 1 Euro wert. 434 Milliarden. Ja, ich verstehe. Ich meine, es ist ja auch ein... ähnlich wie beim Eiffelturm geht es ja da eher um die Anziehungskraft des Denkmals im Bereich des Tourismus. Eintrittsgelder, die man eventuell machen kann, andere Sachen, die man damit verdienen kann. Ja, Kölner Dom ist ein Wahrzeichen für Köln, der Eiffelturm ist ein Wahrzeichen für Paris. Aber im Gegensatz zu den Parisern wird ja am Kölner Dom weiterhin immer gebaut und der wird dauernd instand gehalten. Das Problem ist jetzt im Endeffekt, dass der Turm restauriert werden muss, weil es wird langsam wirklich kritisch. Aber das Timing ist ganz schlecht. In 2 Jahren finden die Olympischen Spiele in Paris statt und deswegen wollen die den nicht sperren, weil die wollen halt die Einnahmen durch den Tourismus weiterhin haben. So, ne? Ein für Bauarbeiten gesperrter Turm ist undenkbar. So, es soll jetzt nochmal... So einen Stahl erneuern. Ja, es muss... Das ist wahrscheinlich billiger im Endeffekt. Ja, also es war jetzt geplant, dass man ein Drittel des Turms provisorisch nochmal mit so einer verstärkenden Farbe anstreicht. Nicht um den Rost zu entfernen, sondern um den Turm halt wieder in seiner Stabilität fester zu machen. Also mit Farbe? Für 80 Millionen Euro. Allerdings werden jetzt nur 5% des Turms gestrichen aus Organisationsgründen und aus finanziellen Gründen, weil die Stadt Paris, dem der Turm gehört, einfach nicht genug Mittel zur Seite gelegt hat, um das zu finanzieren. Und die Regierung sich im Endeffekt auch weigert, mehr Gelder aufzunehmen oder eine Spendenaktion zusammen. Also mir würden da einige Sachen einfallen, die man da machen könnte, um den Turm restaurieren zu lassen. Die Einnahmen nehmen sie natürlich weiterhin mit. Und ja, das ist halt sehr lustig. Also ich weiß nicht, mir wäre es im Endeffekt ein bisschen mulmig. Ich würde jetzt nicht, wenn ich nach Paris fahre, auf den Eiffelturm hochgehen. Nicht, dass der gerade dann einstürzt, wenn ich da drauf bin. Weil das ist tatsächlich mittlerweile eine echte Gefahr. Und Spitze. Ne, also Architekten waren auch, der muss für den Publikumsverkehr gesperrt werden. Okay. Ja, so einen windigen Tag oder so ist das schon nicht gemacht, weil warum? Die Einnahmen kommen doch. Ja, das ist halt schon wirklich doof, ne? Und deswegen sagen die Franzosen jetzt, okay, wir haben Notre-Dame brennen sehen, sehen wir bald den Eiffelturm einstürzen. Genau, wie sollen wir sonst die Versicherungsprämie bezahlen, ne? Wenn wir keine Einnahmen haben aus den Zuschauern, links im Besuchen. Tja. Zu wild. Crazy, crazy. Ne? Also. Das waren die einstürzenden Altbauten. Heute sind auch Bauernproteste in Deutschland. Ne? Die wollten sich da anschließen. Allerdings um 9 Uhr schon. Okay. Also bei mir in Niedersachsen habe ich nichts gemerkt. Und das wird schon was heißen. Zeit, wir merken auch schon was in Niedersachsen. Von Bauern merke ich ja einiges. Okay. Tja. Aus der Wedemark, die Bauern aus der Wedemark. Ja, die auch. Hast du richtig erkannt? In den Wald, da kriegt ihr von dem ganzen Zeugs nicht mit. Was züchten denn in der Wedemark Skorpione? Mammon, der war nicht schlecht, Mammon. Unter der Tür durchgeschoben, so schön flach. Nee, Femizide züchten die da. Ach ja. Und andere Nutztiere. Femizide. Einer hat heute auch geschrieben. Seid, ärgert euch nicht, dass nicht teurer geworden ist. Ihr bezahlt den Femizid. Femizide. Nein, Dan, keine dramatische Hengame-Lesung diese Woche. Man muss auch mal Pause. Diese Woche war auch der Weißenberger wieder dran, wie er heißt. Und der war aber auch scheiße. Was ist das? Hier von der Taz, der. Ach so. Dieses, dieser kongeniale Typ da von Hengame. Ja, dann fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Fahrt nicht auf den Eiffelturm. Lass mich nicht Lasst euch nicht gendern auf dem Eiffelturm. Jo. Ich würde einfach mal unten mal dran wackeln und dann gucken, wie stabil er rüberkommt. Da kommt sofort einer und sagt, bist du wahnsinnig? Nicht anfassen. Ich weiß noch, wie damals Grace Jones da von oben runtergesprungen ist mit dem Fallschirm. Ist er? Echt? Ja. Das war ein Privileg, oder? Das zu dürfen? Ja, der Witz ist doch, es war natürlich nicht Grace Jones, sondern Stuntman für den James Bond-Film, aber die Leute, die das mit geplant haben und so, sind am gleichen Tag morgens da hoch und sind selber gesprungen, obwohl das natürlich zu Tode verboten ist. Da war für einen Moment sogar nicht klar, ob Paris nicht die Genehmigung für den Filmschutz zurückzieht. Ja. Ja, genau. Aber die haben die Kohle eingesteckt. Wer hätte es gedacht? Wenn die Schrauben drunter liegen und er noch steht, ist alles in Ordnung. Sagt ich meine, das Maßfeld ist auch groß genug. Eben, das Maßfeld. Eben. Ich finde, überall in jeder Stadt sollte es ein Maßfeld geben. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net. Ah, Filmempfehlung, Nobody mit Bob Odenkirk, auch bekannt als Saul aus Breaking Bad und Better Call Saul. In der Tat ein guter Film. Sehr unterhaltsam. Ich habe auch noch mal ein Video rausgehauen letzte Tage. Könnt ihr mal gucken, machen wir mal ein Ziel. Ja, gebe ich auch noch eine Empfehlung. Umbrella Academy Serie 3, Season 3, auch cool. Meeting you. Ablenkung ist ja sehr brauchbar zu dieser Zeit. Genau, legt mal die Beine hoch und genießt ein bisschen. Und kommt gut in die neue Woche, Leute. Die schlimmen Sachen kommen von ganz alleine. Tschüss.